Es ist so schön, Baby, wenn du am Lenkrad bist. Ich kann nicht glauben, was ich gerade fühle. Es ist so ein Rausch, mit dir zusammen zu sein. Sonntagabend, 18 Uhr. Die Weltraumaffen sind da. Lalala, wir sind da. Schönen guten Abend. Hallo, ich begrüße euch zum Welttag gegen Internetzensur. Ja, heute haben wir mal einen themenbasierten Tag, der uns so ein bisschen ja, entgegenkommt. Der Tag wurde, wo die Damen und Herren noch ein bisschen basierter waren, wurde von Amnesty International und von Ärzten ohne Reportern ohne Grenzen ins Leben gerufen. Die machen weltweit einen Index, wie Länder ja, in die Internetfreiheit eingreifen, um ja, ihre Bürger zu überwachen oder andere Sachen damit zu machen. Und heute ist der Aktionstag, also Revolution und so, wisst ihr Bescheid, Marsch auf Berlin, Gruß an Ebel an der Stelle und ja, Tag gegen Zensur im Netz. Wunderbar. Hat ja echt viel Jeder Tag sollte Tag geholfen. gegen Zensur im Netz sein. Hallo? Ja, so, Ja, Entschuldigung. aber hat ja echt viel geholfen, der Tag gegen Zensur im Netz, wenn ich mir die Entwicklung der letzten Jahre so angucke. Tja. Ja, die haben ihren Fokus jetzt auch woanders hingelegt. Weg von den unwichtigen Themen hin mehr zu ja, anderen Themen. Zu denen kommen wir bestimmt später auch noch. Tja, und hier korrigiert sich Psychologen. Mehr Geld macht doch glücklicher. Wie? Haben die eine Gehaltserhöhung bekommen? Oder wie haben die das festgestellt? Da wurde die Gebührenordnung mal großzügig ausgelegt. Ja. Das war nicht von Mammon, den hört aber keiner. Mammon, der spricht Geheimsprache gerade. Oh je. Schalt mal den Decoder an. Die kommen nur Einsen und Nullen an. Das versteht keiner. Jetzt hat Hab irgendwas ich? Ja. geknackt. Hört ihr mich Ja, jetzt? Habe irgendwas ich höre jetzt? ich. 1, 2, 3. Meinst du? Ja, ja, Hallo. ja, ja, Jetzt ist ja. da. Ursprünglich hatten wir den Abend erstmal. Ursprünglich hatte man ja herausgefunden, dass man ja angeblich ab 90 oder 100.000 Dollar Jahreseinkommen nicht mehr viel glücklicher werden würde oder so. Und der Psychologe bzw. diese Studie hat ja so eben herausgefunden, dass das nicht so ganz so stimmt, dass das dann schon noch zunimmt, aber nicht mehr jetzt so viel irgendwie, aber stetig dafür. Und der Betrag war eher so eine halbe Million oder so, dass man sich dann eben, dass man das nicht mehr groß steigern kann. Meine ich, so war so das Ergebnis hier. Ja, also das Finde Ergebnis ist im Endeffekt, ja, das sagt man ja immer, Geld macht nicht unendlich viel Geld macht nicht unendlich viel glücklich. Da gibt es ja ganz viele Studien, dass das widerlegt wurde. Und es wird immer, es steht da immer Jahreseinkommen oder sowas. Nee, es ist frei verfügbares jährliches Einkommen. Heißt, nachdem du so. deinen ganzen Lebensunterhalt bezahlt hast, das, was du quasi auf die hohe Kante legen kannst, was du sparen kannst oder anlegen kannst oder Und so. Leute, die ein bisschen was Und da verdienen. sind, glaube ich, die Zahlen, da habe ich belastbare Studien in Deutschland gesehen, aber nicht, ob man glücklich ist oder nicht, sondern quasi, das ist so quasi die Grenze. 60.000 frei verfügbares Einkommen pro Jahr, dann kann man quasi in die Oberschicht aufsteigen. Das ist so ungefähr so eine Grenze. Ich Gut, jetzt mit Inflation wahrscheinlich viel mehr. Ne? würde es auch nicht als glücklich bezeichnen. Ich würde das eher als entspannt Also bezeichnen. die Methode, das festzustellen, war so, dass alle Probanden dreimal am Tag auf den Zettel schreiben sollten, ob sie sich jetzt gut, schlecht oder mittelmäßig fühlen. Ja, aber Das ist Geld dann. befreit ja vor allem davon, dass du dir Sorgen machen musst um Ja. irgendwas. Ja. Kann ich nächsten Monat noch das oder das oder das? Genau, Geld macht nur Probleme. Komm, mein Freund, du kannst alle genau, deine dann kriegst du Probleme auf andere mich Probleme schmeißen. Das eben. hat Dann schon kriegst du Jesus diese gesagt. Geldprobleme. So, wohin damit? Warum ist das so viel? Ja, Ja, ne? Wie soll ich diversifizieren? Kaufe ich auch Gold oder nur Aktien oder auch Immobilien? Und so. Auch total problematisch für die Leute, glaube ich. Ja, ist nee, so ich glaube, schwer, für dann den. nichts zu besitzen und damit glücklich zu sein, oder wie? Der Uli Hoeneß hat das auch mal so gemacht, ne? Dann noch ein bisschen dahin und dann noch ein bisschen dahin. Aber die Selbstbejahung, die führt zum Glück. Okay, ja, das habe ich auch so gedacht, dass man vielleicht möglicherweise auch ein bisschen eine Art Höhenflug kriegen kann. und diese so von so unter Selbstüberschätzung leiden können oder so, das ist ja auch so ein bisschen so ein Phänomen, das damit einhergehen soll, kann. Also es ist auch noch nicht ganz erforscht, ob das tatsächlich so ist. Aber ja, dass man sich dann eben selbst bejaht, weil man ja so ein toller Geldverdiener ist, das ist auch nicht unlogisch. Was anderes ist vielleicht dann bei ist es aber doch, dann ist es doch aber praktisch ein Verbrechen, weißen Menschen zum Beispiel pauschal Rassismus zu unterstellen, weil das macht den Leuten ja total schwer, sich selber zu bejahen. So, also, wie soll ich ein glücklich leben, wenn mir ständig irgendjemand in den Medien erklärt, dass ich ein Schwein bin? Sollte vielleicht auch nicht alles bejaht werden. Ich meine, wenn ich jetzt irgendwie aus dem Arsch komme. Also, du sollst dich selber bejahen, aber du sollst auch eine staatlich genehmigte Identität. Nein, die Bejahung kommt auch mit dem Reichtum, geht doch mit dem Reichtum einher. Das heißt, wie gesagt, du bist eben so ein, hast eben den Erfolg und dann bejahst du dich auch selbst natürlich. Also selbstverstärkend, denke ich mal. Ne? So. Wenn man in der Gosse liegt, dann braucht man sich nicht bejahen. Und dann bejaht einen auch nichts von sich. Aber man hat noch sein weißes Privileg. Oder man ist noch heterosexueller Mann. Ach ja, richtig. Entschuldigung. Es ist das jetzige Jahr. Die Dividende. Es ist das jetzige Jahr, aber nur mit J.A. Genau. Die patriarchale Dividende. Die meinen damit, dass du diese Eigenprodukte von Rewe kaufen sollst, glaube ich. Ach so, ja, und wenn ich Geld habe, kann ich mir besonders viel davon leisten. Ja, ja genau. Das ist dann Selbstbejahung, stimmt. Wahrscheinlich. Oder wie der Noral sagt, ganz im Sinne der Beatles, I don't care too much for love, love can't buy me bread. Ja. An den Song erinnere ich mich auch. John Paul, Leslie und Alfred. Zippedi-Duda. Ja, erinnerst du mich auch noch an den anderen Song? Zippedi-Duda, Zippedi-Day und so weiter. Ist der nicht von Bill Cosby? Ja, also das Laut, das ist dieser Song, der stammt aus dem Jahr 1946 und nennt sich Song of the South. So, und ihr könnt schon anfangen zu verstehen, warum das der Song problematisch ist. Es ist ein sehr lustiger Song, Zippedi-Duda, Zippedi-Day, my, oh my, what a wonderful day, also was für ein schöner Tag. Ja, ich meine, ihr merkt schon direkt, das geht gar nicht. Das ist Rassismus, absolut Rassismus. Ja, weil das geht gar nicht. Ja, man kann diese ganze historische Verklärung nicht in so einem schönen, freudigen Tonfall vorbringen. Und da haben die Aktivisten quasi gegen Disney lange, lange, quasi sind sie gegen die vorgegangen. Und also der Song heißt nicht Song of the South, der heißt Zippedi-Duda. Aus dem Film, beziehungsweise aus dem Stück Song of the South. Ja, ist ein Stück, wo es halt um Schwarze auf einer Plantage auch geht. Und ja, die dürfen einfach keine gute Laune haben, dass das gezeigt wird, ist nicht gut. Diese ganze Sache wird sowieso schon gar nicht mehr so präsentiert, dass das mal. Ja, gut. Mein Disney hat in der Vergangenheit viele komische Sachen gemacht, sage ich jetzt mal, dass sie Leute auf einer Plantage gezeigt haben, die halt Schwarze sind und die trotzdem irgendwie mal Spaß zwischendurch hatten, während sie zwischendurch und ein bisschen gesungen haben. Da hat Disney schlimmere Sachen gemacht. Aber nee, das geht gar nicht. Zippedi-Duda, das ist Rassismus, ist doch klar. Na naja, gut, der Film Zippedi ist. Nazi, Zippedi-Du. Ja, der Film ist halt schon eine harte Verklärung des Südens und der ist nicht umsonst schon seit längerem nicht mehr auf der Liste von Filmen, die du bei Disney irgendwie gucken kannst. Ja, wie gesagt, also, Disney hat in der Vergangenheit viele harte Sachen gemacht. Nicht, dass ich dafür bin, Filme verschwinden zu lassen, aber das ist jetzt auch nicht wirklich die korrekteste Darstellung des amerikanischen Südens während der Sklaverei. Ich meine, ist doch klar, Zippedi-Duda, ich meine, bei diesen Worten, da denkt man auch direkt, wie irgendjemand mit einer Peitsche auf jemand anderen einhaut. Ich meine, habt ihr irgendwelche anderen Assoziationen je gehabt, seitdem ihr kleine Kinder wart mit diesem Lied? Kann ich mir nicht vorstellen. Ja. Oder ich bin einfach nur komisch. Was mich mehr interessiert, ist das Rechts mit dem Wurmregen in China. Und warum die Menschen dagegen unbedingt Regenschirme tragen müssen. You will eat the bugs, they will rain down on you. Manna von From the Heavens. Genau. Welthunger gelöst. Ja. Kann man irgendwie Regentropfen in Würmer verwandeln mit irgendeinem technologischen Wunderwerk. Ja, das war's. Also einfach nur Mal wieder Überreaktion von Disney. Aber Disney hat ja auch gerade andere Probleme. Ne? Florida hat denen ja gerade ihre Ermächtigung entzogen, dass sie auf ihrem eigenen Land schalten und walten dürfen, wie sie wollen. Der Staat soll da wieder quasi, da soll wieder staatliches Gesetz gelten. Das geht natürlich gar nicht aus Disneys Sicht. Das ist schon ein hartes Leben für die. Ja, wann ist eine Frau eine Frau? Das ist natürlich auch eine harte Frage. Ich dachte, wir sind die Einzigen, die das wissen. Ich meine, normalerweise ist auf diese Frage gibt es nur eine Antwort, und zwar Hals Maul, du Nazi. Aber bei den Grünen ist das ein bisschen anders. Die müssen das ja halt auch ein bisschen definieren. Die haben es an sich definiert. Jeder ist eine Frau, der von dem Begriff Frauen werden alle erfasst, die sich selbst so definieren. Das ist quasi die Definition, die innerhalb der Grünen Partei vorliegt. Aber das ist natürlich missbrauchsanfällig, wie ein Fall zeigt, den das Grünen Bundesschiedsgericht entscheiden musste. Bei der Vorstandswahl in einem städtischen Kreisverband wollte eine Person als Stadtvorsitzende, also für den Frauenplatz in einer quotierten Doppelspitze, kandidieren, die wie ein Mann auftrat, einen männlichen Vornamen trug, aber behauptete, eine Frau zu sein. Was? Einige Monate zuvor hatte sie das der Partei per E-Mail mitgeteilt. Ist doch klar, ab heute bin ich weiblich. Also, was sind die Grünen jetzt alle Nazis? Wo war das nochmal? Living in South Park mal wieder, ne? Ja, und nicht auftreten als Frau. Also, das ist doch ganz eindeutig. Nur weil der Timberlands und einen Bart trägt, heißt das doch lange nicht, dass er keine Frau ist. Bitte, was soll denn das? Ja, der Kreisverband ließ die Kandidatur nicht zu. Es handelte sich um einen verbitterten, frustrierten Kritiker der Frauenrechte. Nein. Das finde ich prima. Kann man Frauenrechte kritisieren? Das geht doch gar nicht. Das ist doch nur gesunder Menschenverstand. Hallo? Ich finde das prima, wenn Regeln nur dann gelten, wenn die sie gemacht haben, das auch jemandem zubilligen. So sind Gesetze eigentlich am besten. Da kann nichts passieren. Also es handelt sich um einen verbitterten, frustrierten Kritiker der Frauenrechte, also quasi einen Antifeministen. Ich hoffe, die haben den schon gemeldet auf der Plattform. Ne, wenn nicht, liebe Zuhörer, mach das mal ganz schnell. Ne, sonst geht er noch durchs Netz durch und wandert nicht in die Statistik ein. Dann kriegen die nicht genug Fördergelder. Meine Güte. Doch das Landesschiedsgericht ordnete eine Wahlwiederholung der Wahl an. Es gelte das Prinzip der Selbstdefinition. Da kamen die zur Rettung. Ach, das Landesschiedsgericht, gut. Also dieser Nazi-Kreisverband da, der wurde mal in seine Schranken verwiesen. Deren Schranke verwiesen, Verzeihung. They-Schranken. Den Mitgliedern könnte zugetraut werden, Personen einfach nicht zu wählen, die sich ungerechtfertigte Vorteile verschaffen wollen. Wie ungerechtfertigte Vorteile verschaffen? Die Person hat gesagt, die ist eine Frau, dann ist sie eine Frau. Hallo? Frau ist Frau. Was für ungerechtfertigte Vorteile? Gerechtfertigte Vorteile. Ne? Gleichstellung und so. Ich meine, wenn er sagt, er ist eine Frau, dann ist er eine Frau. Ja, ja, wie lange haben sie das abgestritten, dass das Vorteile sind, ne? Das ist auch schon witzig in sich. Also ich bin schockiert, dass sowas bei den Grünen in so einem kleinen Kreisverband passieren kann. Also gut, dass der Landesverband da mal aufgeräumt hat, ne? Der hat die Sache wieder gerade gerückt. Ach, gerade noch mal gut gegangen. Meine Güte, fast hätte das Patriarchat mal wieder gewonnen. Das ist eine arme Frau, der diskriminiert worden wäre vom Patriarchat, ne? Genau. Ausgewählte Verbände. Das hört sich schon lecker an, wie in einem Gourmet-Restaurant. Ja, da läuft manchen Leuten das Wasser im Mund zusammen, und zwar die Leuten, die bei diesen NGOs sind. Die Bundesregierung hat neben den Bundesverbänden der LSBTIQ-Selbstorganisation weitere Verbände eingeladen, ihre Expertise einzubringen, um den Aktionsplan Querleben umzusetzen. Juhu, Fördergelder in Aktion, da dürfen die NGOs wieder... Ich dachte, wir wollen Demokratie leben, jetzt wollen wir Querleben. Genau, die leben die Demokratie quasi für uns. Aber quer. Ne, damit wir es einfach haben. Quer, wollte ich sagen. Ja. Wir sind aktionsgeplant. Die Aktion ist geplant und genau. Das andere wird nur gelebt und hier wird es queer gelebt. Es sind über 140 Bewerbungen eingegangen. Nur 140, also ihr seht, morgen Verein gründen, bewerben. Ja, hatten wir nicht das Formular dafür? Wir hatten noch das Formular dafür schon mal offen, auch wenn ich mich richtig erinnere. Aber wir hatten nicht abgeschickt, ne? Nee, hatten wir nicht, glaube ich. Ah, wieder nicht. Ach ja. Na gut, also ich meine, hier gibt es ein paar Sachen wie die AIDS-Hilfe Bonn, die natürlich, ne, genauso wie das bisexuelle Netzwerk, der Dachverband Lesben und Alter und Diversity München und die Eisenbahn- und Verkehrsgesellschaft. Bitte, die haben alle ein berechtigtes Interesse an bitte, der ganzen Sache. Bitte, was ist das hier? Das ist ein nicht eingetragener Verein, oder was? Genau. NEV. Verein zur Sichtbarmachung des asexuellen Spektrums. Alter Schwede. Da kriegt einfach jeder was ab. Das ist ein Verein, der definiert sich als asexueller Verein. Ich bin in dem Vokabular noch nicht so ganz drin. Ja. Also auch Vereine sich haben etwas sichtbar machen, was anyway nicht vorhanden e.V. ist. Ist auch eine gute Idee. Anyway e.V., weiter im Text. Ich bin früher in eine Diskothek gegangen, die so hieß, als ich jung war. Anyway. Ja. Guck mal, da ist diese Black-Propaganda-Organisation von den Querdenkern, dieser Bundesverband Trans, als ob Trans eine Lobby hätte. Also, ich meine, das ist doch so durchsichtig. Aber warum sind die hier? Den müssen wir aber Bescheid sagen. Hallo, Bundesverband Trans. CSD Deutschland e.V. Der Deutsche Fußballbund, yay! Genau. Gute Freunde, kann niemand trennen. Ne? Das ist eine tolle Liste von Diversity-Vereinen. Es ist das DEZIM ausgeschrieben. DEZIM? Ja, genau. Ja, trotzdem hat die Sportjugend verloren. Fußballbund, Gewerkschaftsbund auch. What the fuck? Die Eisenbahn- und Verkehrsgesellschaft. Ich sag doch, hallo, Bahn fahren, Tunnel und so. Hallo. Das sind nämlich die Leute bei den Gewerkschaften, die stehen das nochmal so ein, wa? Die machen das dann einfach. Nämlich Kooperation mit solchen Eisenbahnverkehrsgewerkschaften. Mann. Expertinnengruppe Konversionsmaßnahmen. Moment mal, ich dachte, Konversionsmaßnahmen sind böse. Ah, ich habe nichts gesagt. Frauenhauskoordinierung, ja. Mhm. Guck mal, da ist ein sinnvoller Träger. Intergeschlechtliche Menschen e.V. Der Kölner Frauen, ihr Schichtsverein. Und der Landessportbund Sachsen-Anhalt. Jugendverein Lambda, da wieder diese Identitären mit ihrem Lambda. Meine Güte, die haben sich überall Lesbenring eingeschmuggelt. Lesbenring e.V. ist unterwandern noch schwerer alles. Als Lesbenring ist noch schwerer als Eldenring. Projekt 100 Mensch. Bald, nur noch, bald 100% vegan. Und noch nennen die sich so. Wenn da Transmänner beim Lesbenring e.V. mitmachen, dann sind das die Herren der Lesbenring oder wie? Fake-Account merkt im Chat an, dass die DTIP fehlt. Ja, das ist mir auch aufgefallen. Ich wollte nicht in die Wunde stechen. Ja, das ist aber mein Favorit hier. Die wollten sich nicht versorgen, glaube ich. Out-in-Church, finde ich mal gut. Out-in-Church. Ich glaube, das heißt Opt-in-Church, muss das heißen. Für eine Kirche ohne Angst. Weil ja normalerweise auch alle Leute, wenn sie in die Kirche gehen, ganz viel Angst haben. Ja. Genau, offen zelebrieren. Ja, genau. So Proud at work. So. Proud? Wieso denn mit T? Proud at work? Out. Also so. Proud out. Outing. So. Ja, okay. Ja. Proud out and loud at work. Queer Handicapped oder wie wir ihn nennen, Raul Krauthausen. Boah, da sind die ganzen Querdenker, das queere Netzwerk, die Querdenker-Formate. Die Sportjugend Hessen, Landessportbund Hessen e.V. Schule der Vielfalt, ist das nicht von diesem Hüter? Das ist eigentlich auch ganz okay. Schulberatung Leben, Stiftung Deutsches Forum Kriminalprävention, okay. Warum, ich verstehe, warum muss jede noch so klein, also... Jeder irgendwie so einen Flügel haben. Ja, aber war denn Schwulen? Warum gibt es nicht irgendwie eine Schwulen, Lesben und was weiß ich Vereinigung? Sondern es muss da offensichtlich in jedem kleinsten Granulat der Gesellschaft irgendwie Queerwegverein für Thüringen, Polizeibedienstete, Landessport, alles muss irgendwie gequeert werden. Ja, das wahrscheinlich muss man die ganzen Anfangsbuchstaben alle auch zu so einem Buchstabensalat machen. Und ist die Schulenberatung Berlin nicht die, die auch diese Kita tragen sollten? War es nicht die Schulenberatung Berlin? Kann sein, ja. Kann sein. Ja. Transinteraktiv in Mitteldeutschland, jawohl. Transkindernetz e.V. Oh, oh, oh. Aua. Nee. Ja, die DTIP ist nicht dabei. Die damit, oder ja, was? Die türkische Kinder. Gemeinde in Deutschland. Ja, türkische Gemeinde ist auch gut. Guck mal, ein Feigenblatt. Wissen die das? Oder das, der hat bestimmt auch wieder so eine Sekretärin eigenhändig gemacht oder so. Das ist garantiert so ein 3000-Leute-Verein. Wieder. Tja, 140 haben sich beworben, nur 77 haben es geschafft. Ach, die anderen sitzen weinend zu Hause und die knabbern. Die haben nichts zu essen. Spendet an die Vereine, die es nicht geschafft haben, die sich beworben haben. Die armen 63 Vereine. So gehen die mit Zivilgesellschaft um, weißt du Bescheid, ne? Die einen kriegen die anderen nicht. Ey, das gerecht ist es auch nicht. Streu hier, streu da. Mir fehlt irgendwie. Die nehmen Sachen wieder gegeben. Ne? Ja, also die Leute sind jetzt eingeladen worden fürs Feedback für so eine Expertenkommission und natürlich werden Honorare bezahlt für solche Sachen. Ne, das machen die halt genauso wie die Fernsehsender mit ihren Journalisten. So ist das halt. Wo ist die Amadeo? Wo ist die? Wahrscheinlich versteckt hinter irgendwas anderem. Ne? Hinter irgendwas anderem versteckt in dem Fall? Also weiß ich nicht. Landesverband Andersartig e.V.? Wer weiß es? Ja. Thüringen stand da. Die sind doch immer da irgendwo im Osten unterwegs. Haben die nicht in Thüringen auch die Geschichte mit dem Verfassungsschutzchef? Ja. Ja. Wer weiß. Aber ich wette, wir finden. Ach, guck an. Ganz zufällig. Wie politisch darf Zivilgesellschaft sein? Bestehendes Gemeinnützigkeitsrecht dient als Einschüchterungsinstrument. Naja, nein! Wir wollen doch nur Spenden sammeln. Wir machen nichts Böses mit dem Geld. Nur genau, wir wollen nur Spenden sammeln und komplett freidrehen, so wie wir wollen. Und ja, irgendwie offenlegen, was unser Stiftungszweck ist und so. Na, das... Damit wir gemeinnützig sind oder Vereinszweck oder so. Ich sag mal, der Erste, der sich so beschwert hat, was ich so mitgekriegt habe über den Entzug der Gemeinnützigkeit, waren die Nachdenkseiten. Und die Nachdenkseiten sind in meinen Augen so eine Art Verlag wie Tichy oder keine Ahnung, ne, andere eben. Die machen das auch auf Business-Basis sozusagen. Ne? Ja, klingt und, auch ein bisschen komisch. Aber ja. Also das als Verein zu machen, da muss man sich natürlich auch fragen lassen, ganz schnell, ob man das vielleicht macht, um in die Gewerbesteuer zu umgehen oder so. Das, so ein Vorwurf liegt da schnell in der Luft, wenn das einfach nur ein normales Gewerbe ist. Ne? Und ich finde nicht alles Vereinszweck. Ich finde das völlig in Ordnung. Also ja, ich habe auch relativ schwer, aber nicht angekommen. Dass Bürger sich untereinander irgendwie organisieren und engagieren für einen Zweck, der dann geprüft wird und dann gibt es das Siegel oder es gibt es halt nicht. Es ist eben nicht für gierige NGOs da, die eine riesen Struktur dahinter stehen haben, sondern es ist für Grassroots. Die kriegen doch schon genug Geld. Ja, es muss dann wirklich der Allgemeinheit auch zugutekommen und nicht irgendwie so abstrakt oder so nur. Ja, was es ja vor allen Dingen bringt mit dem Verein, der gemeinnützig ist, ist die Absetzbarkeit von den Spenden. Mhm. Okay, also hochgerechnet, halt mehr. Ja, schon klar. Hochgerechnet sind das 30.000 Organisationen, Ausrufezeichen, erstauntes Smiley-Gesicht. Im Bereich Umweltschutz mit 11% und internationale Zusammenarbeit mit 10%. Wer kennt es nicht, diese internationalen Zusammenarbeit, so eine. Die Zahlen sogar noch höher. Fatal. Organisationen werden so massiv in ihrer Arbeit eingeschränkt. Das sind deutsch-türkische Kulturvereine oder was? Sie wollen Lobby betreiben, verunsichert und gehen der Demokratie verloren. Ja, also ich sag mal so, du kannst ja sogar, das ist ja auch schon mehrfach bestätigt worden, du kannst ja sogar Vereine gründen und sagen, wir nehmen nur diese Leute auf, na, und nicht die Leute und so. Das kannst du ja in deine Satzung alles reinschreiben. Und es kann trotzdem gemeinnützig sein. Na, da hatten wir schon Urteile zu irgendwelchen hier Männerchören und solchen Dingen. Ne? Und ich hätte eine Idee. Wenn die fettgefressene Lampenspinne Amadeo Antonio Stiftung nicht die ganze Kohle aufsaugen würde wie ein Schwamm, sondern was abgeben, wäre auch sicher vielen geholfen. Okay, ja. Ja, ich glaube, die geben auch sogar schon viel ab, aber natürlich an andere Leute, wo sie dann wieder sagen können, ja, hier, wir haben 30 verschiedene Organisationen, die das alle fordern, obwohl es im Endeffekt der gleiche Topf ist, wo die... Das ist für Fußball, Hasenzüchten oder keine Ahnung, das Dorfmuseum oder ähnliches. Ja, dafür sind auch Vereine. Das können auch politische Sachen sein, aber was ja in so Fällen wie Attac, was wir ja auch oft schreiben und so, das ist dann natürlich, die müssen dann halt damit rechnen, dass sich die Leute anschauen, was sie da machen. Und auf der anderen Seite, Amadeus Antonis Stiftung will ja auch nicht, dass die IB oder irgendwer gemeinnützig ist. Ne? Und wenn man da also jetzt immer wieder nachgucken will, im Einzelfall entscheiden, ob das jetzt irgendwie Leute sind, die da dem allgemeinen Wohl zuarbeiten oder nicht, dann ist das halt so. Ne? Und dann müssen sie sich auch nicht wundern, wenn das dann ihre Sachen halt auch betrifft. Ne? Also. Ja, da hätten sie gerne wieder so eine Lex AfD halt dann. Ne? Ja. Also wenn wir sagen, dass das Nazis sind, dann sollen die nicht gefördert werden. Ja, die Existenzängste zahlloser Organisationen. Also wenn die Leute nicht gemeinnützig sind, dann kann man denen ja trotzdem Geld geben. Ne? Also so ist ja nicht. Ja, man kann trotzdem Spenden bekommen. So. Ja. Wie viele von den Organisationen machen denn wöchentlichen Podcast von 4 Stunden, 3 bis 4 Stunden mit 4 oder 5 Teilnehmern? Wie viele kriegen das von ihrem Geld denn hin? Na, ja, weil wir kriegen ja 1 Million pro Sendung. Wir können uns ja jetzt auch NEV jeder nennen. Nicht eingetragener Verein. Könnte das noch gehen. Ja, weil wir sind mehr als 3. Wir sollten das vielleicht auch machen, damit wir nicht eine terroristische Vereinigung sind. Nee, dass man einfach Verein zur Förderung der Kunstfreiheit, die Weltraumhafen e.V., warum nicht? Ganz genau. Würden wir wahrscheinlich sogar durchkriegen. Ja, also man könnte sich auf jeden Fall reinschreiben, dass wir keine Leute aufnehmen und so, das geht alles. Also kann man auf uns nur festlegen und so und trotzdem kann das eventuell durchgehen. Nur Affen auf. Ist ja hier die Republik 21, ist ja glaube ich jetzt auch ein eingetragener Verein. Ist einfach so, die Beitrittspapiere liegen auf Beteiligt so aus. Ja. Nicht jeder eingetragene Verein ist ja gemeinnützig, darum geht es ja. Ja, aber die sind auch gemeinnützig. Die Republik 21, denen kann man Geld spenden. Für ihre wunderbare Arbeit. Da ist ja auch wichtige Aufklärungsarbeit. Da sind die Guten, die das Richtige sagen. Mhm. Ja, aus meiner Sicht schon. Ja, und dann ist es hier natürlich rechts, ne? Am Ende sind es vor allem Rechtsextreme, denn die nutzen seit langem das Thema Gemeinnützigkeit, um unliebsame Demokratieprojekte anzugreifen und zu delegitimieren. Gerade für die AfD ist es ein Erfolg, wenn Organisationen die Gemeinnützigkeit entzogen bekommen. Die demokratische Zivilgesellschaft wird von einer rechtsalternativen und rechtsextremistischen Gegenöffentlichkeit im Internet diskreditiert, systematisch delegitimiert und kriminalisiert. Nee, Leute. Die arbeiten aber häufig wirklich allgemeinnützig. Die machen dann irgendwelche Volksfeste oder so einen Scheiß, ne? Das ist vielleicht nicht toll, ja, vor aber allen Dingen die arbeiten ja eben eher mit den Leuten. Wird ja so Arbeit wie die von hier Republik 21 und so, die werden von Amadeus-Antonius-Stiftung und im öffentlichen Rundfunk diskreditiert, systematisch delegitimiert und kriminalisiert. Oder hier die. Ja, da können die auch nicht gemeinnützig sein, das ist natürlich klar. Oder hier die Öffentlich-Rechtliche das nicht gut findet. Die Werteunion oder so, ne? Die werden systematisch diskreditiert. In einem solchen gesellschaftlichen Klima sinken Hemmschwellen, Engagierte anzugreifen. Ja, genau. Kein Fußbreit, Hashtag und so weiter und so fort. Ist ja nur Antifaschismus. Auch versprochen im Koalitionsvertrag festgehalten, geht es jetzt endlich das Gemeinnützigkeitsrecht zu reformieren. Ach so, reformieren. Da drehen sie auch um. 3000 Mal weniger Demokratie, setzen sie ein Signal für eine starke und selbstbestimmte Zivilgesellschaft. Selbstbestimmt, ja. Wir sind nicht selbstbestimmt genug. Man kann das Geld, was man uns gibt, nicht steuerlich absetzen. Ja, und es ist nicht gesichert für die nächsten 10 Jahre oder so. Deswegen haben wir können wir unsere Arbeit nicht fortsetzen und deswegen sind wir nicht selbstbestimmt genug. Ha. Ja, kommen wir nun zum Thema Frauen. Ein Thema, was wir ja sonst hier nie haben, ist mal eine Ausnahme. Und ja, letzte Woche war ja wieder Weltpropagandatag. Habt ihr sicherlich auch überall mitbekommen, die Propaganda aus allen Rohren. Erbärmlich. Und ist jetzt wieder, ist das auch Bürgerschaft in Bremen, so wie in Hamburg? Ich weiß es Three gar nicht. Women? Ach so, in Bremen. Ich dachte, Ja, auf das jeden wäre Fall gar nicht deren so. Landesparlament wird da jetzt natürlich bald gewählt. Und hier gibt es die Kandidatin von der CDU Bremen. Und die schreibt auf ihrem roten, ja, also orange ist es, aber es mutet halt so ein bisschen SPD-mäßig an. Schreibt sie für Bre Woman. Weil Bremen, weißt du? Ich kann ja Kennst keine du? sonderlich intelligente Abkürzung, finde ich. Eingeschlafenes Gesicht nicht sehen. Also. No, jo. Was ist mit Bre-Trans alles? Trans-Brä? Und der Poschert sagt dazu, eine grüne SPD-Farm für die Union in Bremen ist ein absolut genialer Ja, Schachzug. genau. Spitzenkandidatin Wiebke Winter steht für eine Union, die den bourgeoisen Postmodernismus der Großstadt surft. Ja, da kann McLaren das grüßen. Grüße gehen raus an Onkel Malcolm. Wer war das denn nochmal? Brewoman. Ja, kann man lernen. Der hat zum Beispiel die Sex Pistols geschaffen. Und später Elektrozeug gemacht und so. Ja, und hier gibt es den Podcast der SPD-Fraktion im Bundestag, der garantiert auch Tausende von Zuhörern hat. Und hier sagt eine Dame in der Lage der Fraktion, so heißt der Podcast wohl, und sie sagt: Ich bin Sozi durch und durch. Wir lassen Faschos nicht gewinnen. Das ist halt so, Ausrufezeichen. Die wäre Naja. damals auch voll im Widerstand gegen den Sultan gewesen, nehme ich an. Und alle anderen Leute lassen halt Faschos gewinnen, ne? Ist halt so. Aber die SPD, die macht das nicht. Die lässt die Faschos nicht gewinnen. Voll gut, oder? Ja, und dazu sagt hier Herr Luthe, dieser Beitrag zeigt Das ist eines halt wohl, die so. gesamte intellektuelle Tiefe, die der deutschen Sozialdemokratie noch geblieben ist. Und das sehe ich auch so. Also, wenn das Ja, wichtige aber das finde ich ein Politik bisschen sein unfair. soll. Es sind nur Plakaten, ne? Da kannst du dann nicht so viele Inhalte Nein, das ist ein draufpacken. Also, Podcast, nee, haben das die ist ein ja darüber Zitat aus geredet. dem Ach so, Podcast. Ach ja. so, ach so, okay. Das ist jetzt ein Zitat aus dem Podcast, ja. Ist nicht mehr Brewoman. Ich bin Gut. Weltraumaffe durch und durch. Wir lassen die Sozen nicht gewinnen. Das ist halt so. Ist halt so, ja, genau. Was da? Und dann gab es auch dieses hier von der SPD-Fraktion jetzt am Weltpropagandatag und sie schreibt in eigener Sache: Wir verstärken unsere Maßnahmen gegen Hassrede auf Twitter. Hassrede, rechte Hassrede nimmt auf Twitter spürbar zu. Gerade unsere weiblichen Abgeordneten, Frauen am meisten betroffen, werden unter unseren Beiträgen mit Hasskommentaren übersät. Das dulden wir nicht länger und lassen fragliche Kommentare künftig deutlich strikter ausblenden. Und dazu schreibt hier Frau Cotard, ehemals AfD-Fraktion: Oh je, liebe SPD, die SPD behauptet, Hassrede von rechts würde zunehmen. Und ich poste diese Grafik darunter, die was anderes zeigt, nämlich das ist hier von 2022 aus der Welt. Diese Politiker werden am häufigsten beschimpft. Erster auf der Liste Stefan Brandner, dann Dr. Ralf Stegner, dann Paul Ziemack, dann Professor Karl Lauterbach, dann Marco Buschmann, Friedrich Merz, Armin Laschet, Jens Spahn, Johanna Kottar. Da haben wir es, die erste Frau von der AfD. Dann Dr. Malte Kaufmann, dann Dr. Alice Weidel, ist die zweite Frau, auch wieder AfD, Beatrice von Storch, AfD. Dann kommt Katrin Göring-Eckardt, das ist die erste Frau von den Nicht-AfD. Und das schon deutlich weniger als bei den anderen. Und dann Hey. haben wir Ricarda Lang, Saskia Esken, Helge Lind, ist also auch wieder eine Frau. Nein. Also Dr. ich so Jan gesehen Stam, davon. Heiko Maas, Sarah Wagenknecht, Cem Özdemir. Ja. Und Lauterbach und so war das da zwar manchmal Beleidigung Die sollen gewesen, aber aufhören, mich zu keine schlimme hänseln. Beschimpfung. Also am häufigsten beschimpft, 100.000 Mal beleidigt oder beschimpft. Ja, Lauterbach, das hatte ich im Gerücht. Das ist, glaube ich, ein bisschen überhinterpretiert. Ja, weiß ich nicht. Ich glaube, dem sagen schon viele Leute, dass das sind die Erwähnungen. Nein. Tweets mit Beleidigungen sind rechts. Das ist eine Auswertung aus einem gewissen Zeitraum. Ja. Schimpft. Und ich glaube schon, dass also dem jeden Tag etliche Leute sagen, dass er wie ein Besoffener klingt und so. Ne? Also, das kann ich mir schon vorstellen. Ich kann es nicht mehr hören, Herr Chris. Ich kann es nicht mehr hören. Aber das ist ja auch halt wieder die Sache. Ne? Nur weil die sagen, die werden beleidigt, heißt das ja noch lange nicht, dass sie halt dazu selber nichts beitragen. Ne? Also, und das gilt für alle auf dieser Liste. Jo, das sowieso. Und aber nicht für die Frauen. Das sind halt Leute, die in der Öffentlichkeit stehen. Ne? Und also das ist also Quatsch mit der SPD ist Quatsch, das mit, obwohl Herr Stegner hier natürlich der Zweite in der Liste ist, aber der ist ja nun keine Frau, wenn Sie das meinen. Also auch das ist eine Widerlegung hier bei der Wahrheit. Aber Sie können es nicht lassen mit dieser Behauptung. Und dann der dritte Punkt, und die SPD fackelt nicht lange und blendet die Grafik aus. Fakten stören eben nur. Ja, so sieht das aus. Aber ja, die Bubble findet es bestimmt gut. Ich meine, ich habe die Woche auch noch einen Bundestag gehört, der irgendwie meinte, das mit dem Nord Stream 2, das würden sie der Schwesig jetzt auch nur so übernehmen, weil die eine Frau wäre. So. Ja, ich weiß noch, wo du das gehört hast. Letzte Woche hier bei uns im Stream haben wir uns ja angeschaut. Habe ich es nochmal nacherzählt. Ja, genau. Aber ich finde es auch so, es ist inzwischen so offensichtlich, dass man es in einem Tweet zusammenfassen kann. Ne? Wer uns kritisiert und dabei irgendwie nicht die Glacé-Handschuhe anzieht, ist rechts. Punkt. Ja, oder generell, wer uns widerspricht, hatten wir ja gerade eben. Ne? Wir lassen die Faschisten halt nicht gewinnen. Ja. Mit ihren Tatsachen, die unseren Aussagen widersprechen. Ja, meine Gefühle sagen was anderes. Aha. Aber generell, hat das nicht von mir was? Ja, das war von dir. Das ist so ein Ding vom hier österreichischen Rundfunk, glaube ich. Ach so, ja, es ging da um, wie war das, Fortschritt der Gleichstellung hilft auch den Männern, ja. Und genau. die Herleitung sehen wir hier in diesem Abschnitt. Oder steht Bildung als Schlüsselfaktor für eine Studie? Verwendet das Forschungsteam einen abgeänderten Lobe-Gender-Gap-Index GGGGGI auf 156 Länder an? Der GGGGI wurde vom Weltwirtschaftsforum, ach was, in Klammern World Economic Forum, Jubilee zu Wachs, zur Quantifizierung der Geschlechterlücke entwickelt. Er misst den aktuellen Stand und die Entwicklung der Geschlechtergerechtigkeit. Bestimmt total, ja, vor allen super. Dingen. Das Forschungsteam untersuchte den Zusammenhang zwischen einem längeren Lebenserwartung in den Bereichen Wirtschaft, Bildung und Politik. Besonders im Bereich Bildung war der Zusammenhang stark ausgeprägt, sowohl bei Frauen als auch bei Männern. Ja. Und was lesen wir jetzt da draus? Dass immer mehr Männer Bildungsversager sind? Lesen wir da irgendwas draus? Nein, natürlich nicht. Nö, überhaupt nichts. Das ist nicht sowas. Das deutete darauf hin, so Pino Gomez, dass Investitionen in die Bildung von entscheidender Bedeutung sind, insbesondere in Ländern mit niedrigen und mittleren Einkommen, in denen viele Mädchen der Zugang zur Bildung verwehrt bleibt und Ressourcen begrenzt sind. Ja, also habt das mal wieder. Und das jetzt, aber die Männer gehen alle in die Schule und lernen Maschinenbau oder was in diesen Ländern oder wie? Weil sie dann intrinsisches Interesse dann haben. Naja, ich würde mal sagen, in diesen Ländern, wo die Mädchen nicht in die Schule gehen, da gehen die Männer in die Koranschule und werden den ganzen Tag geprügelt, im Regelfall. Ja. Insgesamt war im Jahr 2021 jeder 10%ige Anstieg des Index mit einem Anstieg von 4,3 Monaten der Lebenserwartung bei Frauen und 3,5 Monaten bei Männern verbunden, aber es ist vollkommen egal, wenn die Bildungsversager sind. Da schiebe ich da mal ein. Zwischen einzelnen geografischen Regionen gab es zwar erhebliche Unterschiede, aber selbst in Ländern mit hohem Einkommen, in denen in den letzten Jahren erhebliche Fortschritte bei der Beseitigung von Ungleichheiten zwischen den Geschlechtern erzielt wurden, können sich Investitionen in Gleichstellung der Geschlechter positiv auf die Lebenserwartung auswirken, insbesondere für Männer. Ja, sagt er jetzt, was aber überhaupt nichts mit dem zu tun hat, was du mir hier gerade erzählt habt. Gar nichts. Überhaupt nichts. Aber in eurem Gehirn hat das irgendwie eine Verbindung dann. Und man muss sich natürlich nur auf Frauen konzentrieren, weil den Männern geht es ja schon prima. Die sind zwar immer häufiger Bildungsversager in Ländern, wo Bildung halt wirklich Bildung für Berufe bedeutet. Aber das ist ja scheißegal. Da können wir ja drauf kacken und sagen, naja, jetzt seid ihr halt mal kacke und könnt es nicht. seid doch mal einfach mehr wie die Frauen. Und das reicht ja dann. Oder? Was für Kriterien die anlegen, das sieht man ja daran, dass sie jetzt tatsächlich sich erdreistet oder wie soll man sagen, erblödet haben, Ruanda nach vorne zu heben als lobendes Beispiel. In Ruanda war doch ein Bürgerkrieg, sind doch total viele Männer einfach tot. Und deswegen ist jetzt in dem Parlament da auch ein Frauenüberhang. Ja, weil gar nicht genug Männer da sind, so ungefähr. Das du denkst einfach nicht weit genug, Mann. Das nicht zu fassen, was bedeutet dass man das? Dass man das hervorheben kann, das positiv. Das ist wirklich nicht zu, fand ich wirklich nicht zu fassen. Also wirklich, nee, wirklich du Verarsche ist das. Du musst dich fragen, was wir von Ruanda lernen können, damit das bei uns genauso wird. Mammon. Ja. Wir wollen doch, dass das genauso wird. Das sieht ja alles, die Männer aufeinander zu hetzen. Ne? Ja, kommen wir nun zum FDP-Bashing. Oh. Ja, Frau Bauer, die frauenpolitische Sprecherin, und die hebt sich natürlich enorm ab, indem sie sagt, auch 2022 haben Frauen in Deutschland im Schnitt 18% weniger verdient als Männer. 31,8% weniger Rente erhalten. Und täglich 52,4% mehr Zeit für unbezahlte Care-Arbeit verwendet. Zeit, dass wir das ändern. Ja. Das müssen wir dringend ändern. Na, weil 18% verdient einfach nur, ne, ist ja ungerecht aus Gründen. Und Rente, ja, die Rentenbezugszeit bei Frauen ist zwar wesentlich höher als bei Männern und im Schnitt kriegen die da wesentlich mehr raus, als sie reingesteckt haben. Ne? Und von Netto-Steuerzahler wollen wir überhaupt gar nicht reden, ne, von solchen Dingen. Aber das ist einfach nur ungerecht. Ne? Das ist total ungerecht. Super ungerecht, müssen wir ja, mal ändern. Das ist cool, wenn Leute im Bundestag so einseitig denken. Ach, so sollte man noch mehr Geld geben, für das sie nicht arbeiten mussten. Das ist alles super. In Klammern Gründe, ungleiche Bezahlung in vergleichbarer Position. Das sind aber nicht die 18%, liebe Frau Bauer. Höhere Teilzeitquote, strukturelle Unterschiede in der Berufswahl. Also mit viel Fantasie kann man da vielleicht noch sagen, irgendwie beim Maschinenschlosser oder so haben sie keine Toilette für Frauen oder irgendwas. Oder beim Bootsbauer oder so, war eine Geschichte, die ich mal von der FDP-Abgeordneten gehört habe, wenn die Bootsbauerin werden wollte. Nein, du musst das so sehen. Das ist ein industrieweites Problem. Die Werkzeuge sind zu schwer, die müssen leichter gebaut werden. Dann wollen die Frauen auch mehr mit Werkzeugen arbeiten. Obergrenzen für das ist ein strukturelles Problem. Wir müssen die Wirtschaft knechten, die dürfen keinen Stahl mehr in die Dinger verbauen. Wozu überhaupt? Ich meine, gut, können die nicht auch Plastik machen, diese ganzen Werkzeuge? Wenn wir endlich unsere Wirtschaft hier gecrasht haben, unsere Industrie, dann ist das Problem ja gelöst. Wunderbar. Endlich keine strukturellen Unterschiede mehr. Da können wir neue Firmen gründen, nur mit Frauen. Ja, Quatschfirmen, die sich die Diversität regeln dann. In einem Land, in dem Frauen 80% der familiären Care-Arbeit, müssen Frauen ihre Familien und ihren Beruf besser miteinander vereinbaren. Wenn deine Frau dich küsst, dann ist das Care-Arbeit, musst du dir mal klar machen. Ja, und wenn die ihre eigene Wohnung auf Vordermann oder bringt, dann ist genau, es auch nur für andere Leute. Ne? Warum wird das nicht bezahlt? Warum... Ja, und die müssen alle, nee, die dürfen das nicht machen für ihre eigene Familie, was machen, die müssen gefälligst ans Fließband für fremde Leute. Weil genau. Das ist die einzige sinnvolle und sinnstiftende Arbeit, die man macht. Oder eine Kita, auf andere Kinder aufpassen, während die eigenen in einer Kita sind oder so. Und sowas wie eigene Entscheidungen treffen Frauen nun mal nicht. Ja, nee, das so schon mal gar nicht. Die werden ja nur dazu gezwungen, wegen den Strukturen. Ich glaube übrigens, dass das mit dem Ruanda einfach auf dem Übertragungsfehler basiert. Die meinen wahrscheinlich Wakanda. Hm. Und ich bin hier bei Herrn Kahn, der sagt, riech nach Fake News. Ja, freundlich formuliert, ne? Ach ja. Alles okay, schon wieder dieser Scheiß. Ja, aber es war halt der Tag, ne? Der Tag für die Propaganda. Ja, genau. Ja, was auch immer wunderbar ist, wenn dann das Argument kommt, wenn wir die bereinigte Quote nehmen, ja, dann rechnen wir die ganzen Ungerechtigkeiten raus. Genau. Das liebe ich auch immer sehr. Ungerecht, dass die Frauen beim Friseur arbeiten gehen, ne? Und nicht. Ja, ungerecht, dass die Männer halt mehr Überstunden machen und die gefährlicheren, dreckigeren und übelriechenderen Berufe machen. Naja, es soll sogar Pärchen geben, die sich darauf einigen, dass er ein bisschen mehr arbeitet und er mehr Kohle rumkommt. Nein. Naja, ne? Überleg. Aber hast du die schon bei der Meldestelle gegen Antifeminismus? Eigene Entscheidung. Das ist ja natürlich auch alles nur Geld, was die Männer selber behalten, ne? Also, und der Grund, warum wie Frauen, das für die Rente, ne? Warum Frauen trotz durchschnittlich geringerem Einkommen die durchschnittlich höhere Kaufkraft haben, ist natürlich Magie, ne? Also, das. Ist dein, der Kapitalismus ist schuld, du hast es gerade gezeigt. Ja, genau. Das der Kapitalismus ist schuld. Einsiedler wie mir, ja. Der nur seine Katze hat. Wer leistet denn da die Care-Arbeit? Die Katze. Die Katze selber? Nee. Katzen leisten ja die Care-Arbeit. Das ist ja ein Kater. Ja, das macht doch nichts. Der wird weiblich gelesen als Katze. Das ist dann aber, glaube ich, dann Care-Arbeit. Ich mache meistens die Care-Arbeit, vor allem um die Katze, um das Katzenklo. Der hat auch ein weibliches Pronomen, die Katze, also bitte. Der Katze. Ja, und hier haben wir die Frau Schulz, ihres Zeichens jetzt frisch gewählte stellvertretende Landesvorsitzende der FDP Niedersachsen, außerdem FC St. PC-Fan. Und die hat hier geschrieben, Weltfrauentag, warum die Steuerklasse 5 abgeschafft werden sollte. Wo ich ehrlich gesagt nicht weiß, ob das irgendwie Beschlusslage der FDP ist. Also ist mir noch nicht untergekommen. Das ist ja total FDP Idee, ist Steuern halt, ne? Experten. Absolut komische Idee. Und jetzt hören wir mal, was die Steuerexperten uns hier sagen. Frauen werden in fast allen Staaten der Welt noch immer strukturell benachteiligt. Damn. Aber nur in fast, ne? Also in manchen noch nicht. In Deutschland verhindert das sogenannte Income-Splitting die finanzielle Unabhängigkeit des Ehepartners mit dem geringen Einkommen. Das trifft meistens die Ehefrau, da habt ihr es. Mit dem geringen Einkommen. Das verhindert das, komplett, die sind so abhängig, ne? Weil man muss, weiß man ja. Man kann auch nicht selbstständig hergehen und seine Steuerklasse ändern oder die so. Die können sich auch nicht scheiden lassen und nichts, ne? Und die kriegen ja dann auch nicht von dem Einkommen von dem Mann was zugesprochen, ne? Das gibt's alles überhaupt gar nicht. Die sind einfach nur abhängig, ne? Muss man wissen. Ansonsten, wenn die das nicht haben, dann passiert ja nichts, aber trotzdem sind die natürlich super, super gut für den Arbeitsmarkt und so, ne? Und würden so richtig viel bringen, aber aus irgendwelchen Gründen sind die auch abhängig, ne? Wenn sie. Ja. Und wenn man da schon so viel geopfert hat, nimmt man dann halt die Kinder für sich alleine mit. Logisch. Total abhängig. Ja. Ehepaare können ihre Einkommen bisher über die Kombination aus Steuerklasse 3 und 5 besteuern lassen. Dadurch wird das höhere Einkommen geringer besteuert, das geringere Einkommen unterliegt damit dafür einer enormen Besteuerung. Das verhindert beispielsweise die Rückkehr in eine Vollzeitbeschäftigung und produziert Altersarmut. Ja, weil ja auch von irgendwelchen Lebensversicherungen und irgendwelchen Dingen die Frauen ja auch überhaupt nichts haben, ne? Witwenrenten und solche Dinge gibt es auch alles überhaupt gar nicht. Ja, und hier die Renten, ne? Rentenverträge. Na, die müssen ja für alles arbeiten, was sie später mal kriegen, ne? Ja. Und da ist überhaupt nichts irgendwie, und wie wir gerade schon gesagt haben, mit dem Bezug und überhaupt generell Nettosteuerzeug und so, na, das ist alles total, total ungerecht. Kriegen einfach nicht, was sie haben, und die werden einfach abgehalten davon, ans Fließband zu gehen. 9 to 5, ne? Was die ja alle wollen, ne? Die wollen das ja unbedingt, aber diese gemeine, fiese Gesellschaft, die hält die alle davon ab. Und das ist ja auch so ein super toller Lebensentwurf, um den niemand sie beneidet, ne? Das, die Opfer, aber die opfern sich auch für uns, das muss man schon sagen. Aber es können ja auch beide Ehepartner in eine gleiche Steuerklasse gehen, in 3 oder was, und dann kommt aber im Endeffekt auch nicht mehr bei rum oder weniger. Naja, kommt ja nur unterschiedlich was bei rum, weil sie ja unterschiedlich viel verdienen, ne? Genau, das ja schon, und, aber die Besteuerung. Und da werden die ja auch alle zu gezwungen, ne? Also. Ja, die Besteuerung ist aber nur so, dass bei der Gesplitteten, dass das irgendwie bei ihm dann weniger, bei ihr dann mehr ist oder so, und dann und bei der gemeinsamen umgekehrt. Das ja, und wenn mal Leute wirtschaftlich miteinander konkurrieren, dann sind das natürlich Eheleute im gleichen Haushalt, ne? Ja, genau. Also das sind ja die wirtschaftlichen Konkurrenten generell, ne? Also, Wettbewerbe vor dem Herrn, ja. Ja, und ja, total. Denken, ne, wenn man solche Szenarien da malt, genau. Dass die sich überhaupt gegenseitig ihre Steuerklassen verraten, das ist schon datenschutzrechtlich. Verdächtig, muss ich mal sagen. Ja, wahrscheinlich, ne? Das, meine Güte. Deshalb wollen wir das Menschenbild von der Frau, die zu Hause bleibt, ist aus der Zeit gefallen und unsozial. Total, weil im Gesetz steht, das drin, dass nur die Frau das so machen darf, nicht der Mann. Ja, mit dem Kinderwagen im Café irgendwie sitzen, statt irgendwie irgendwo Kisten zu tragen, ist schon brutales Los. Mhm. Also es gab ja mal Zeiten, da war im Haushalt richtig Arbeit, so ist ja nicht, ne? Ja. Das ist ja einfach ein bisschen... Ja, und vor allen Dingen also ständig unsozial, über neue Sozialleistungen, ne, zu sprechen, müssen wir Altersarmut verhindern, indem wir schon im Erwerbsleben ansetzen. Das ist eine schöne Mischung. Dumm und asozial. Mhm. Frauen in den Jobs. Ja, und trotz dieser schlimmen Steuerklasse schaffen die Frauen das selten, irgendwie Nettosteuerzahler zu werden. Auch komisch, ne? Wollte ja, das nicht tun, dass so unsozial ist sonst. Aber warum brauchst du die nicht unter ihren eigenen Account? Warum muss da eine Politikerin das posten? Hm? Ich sage, warum posten die INSM, das, also die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft, das nicht unter ihrem Account, sondern lässt eine Politikerin das posten? Ja, weiß ich auch nicht. Geht wahrscheinlich besser. Aber es ist halt eine Feministin, ne? die sorgt sich halt um die Frauenrechte, nicht so wie wir schlimmen Leute hier. Ich sehe diese Front jetzt massiv aufziehen. Da haben wir nachher noch ein paar andere Beiträge zu. Also alt gegen jung. Das wird das neue Vogue gegen nicht Vogue. Ja, hier haben wir noch die Kunstlehrerin, ist sie, glaube ich, vom Beruf. Die Kinderkerze. Und ja, das ist die Frau Globowski-Merten, heißt jetzt, glaube ich, hat letztens geheiratet und ja, ist eine an sich nette Person, aber ich frage mich halt, was die jetzt unbedingt im Bundestag verloren hat, aber gut. Und halt auch mit demselben Kram. 31,8% erhalten die Frauen in Deutschland weniger Rente, wie wir gerade schon gesagt haben. Der Gender Pension Gap. Und das wird mit dem Equal Pay Day kritisiert, wie sie hier schreibt, ungleiche Bezahlung von Frauen in gleicher Position, höhere Teilzeitquote, strukturelle Unterschiede in der Berufswahl, da haben wir die strukturellen Unterschiede wieder. Gleichzeitig verwenden Frauen täglich im Durchschnitt 52,4% mehr Zeit für unbezahlte Sorgearbeit, auch Care-Arbeit genannt von den üblichen Propagandisten. Warum kommt mir das nicht so bekannt vor? In der Familie als Männer. In einem Land, in dem Frauen 80% der familiären Care-Arbeit übernehmen, müssen wir dafür sorgen. Ja, vielleicht auch, weil die den halben Tag zu Hause sind und die Männer halt eben nicht. Leier. Sondern draußen in der Welt sich ihre Lebenszeit mit anderen Leuten verbringen. Ne? Im Dienst in andere Leute stellen, während ihr euch um euch selber und eure eigene Sippschaft kümmert. Aber das ist natürlich überhaupt nicht gut. Ne? Das ist überhaupt kein Vorteil, überhaupt kein Privileg. Ne? Das ist einfach nur böse Unterdrückung. Ja, beim Vorankommen durch eigene Leistung darf das Geschlecht keine Rolle spielen. Das haben wir zuletzt bereits in der Debatten um das Bühnenmüttern, habe ich nicht mitbekommen, in der Kulturbranche. Ja, das ist jetzt ihr Kunstlehreranspruch wahrscheinlich. Gerade angesichts des Fachkräftemangels, ja, ne, der Fachkräftemangel. Kunstlehrer, ne? Fachkräfte. Und ausgeschöpfte Potenzial der weiblichen Fachkräfte. Ja, das kenne ich auch bei mir aus der IT-Branche. Ne? Da sind auch die Aufträge da und alle Leute sagen zu den Frauen, ey, bleibt ihr mal zu Hause. Ne? Brauchen ja niemanden, der die Aufträge hier abarbeitet. Das brauchen wir überhaupt gar nicht. Da stellen wir lieber mehr Leute ein. Das macht viel mehr Spaß. Das ist so dämlich. Ey, ne? Ja, wir brauchen flexible Arbeitszeitmodelle, höhere Qualität in der Kinderbetreuung, genau, fremde Leute müssen sich drum kümmern und bessere Ganztagsbetreuung, Altersarmut vorbeugen. Das merke ich auch immer wieder, wenn ich bei mir in der Großstadt gucke, wer die Flaschen sammelt, ne? Das sind irgendwie komischerweise fast alles Männer, ne? Aber und die meisten Obdachlosen sind ja auch Männer, aber irgendwie ist diese Altersarmut da irgendwo, keine Ahnung, wo die herkommt. Aber scheint es ja zu geben. Excuse me. Instagram. Wir haben 2023, ja. Fragezeichen, Ausrufezeichen. Ja. Ja, wie gesagt, also. Die Männer haben einen Grund mehr, sich anzustrengen. Und das macht schon viel aus. Ne? Nämlich, dass sie gewählt werden, wenn sie erfolgreich sind. Und wenn nicht, dann eben auch nicht so. Ja, also die Dame ist halt, wie gesagt, ganz nett und macht ihr bitte, meckert sie bitte nicht an bei Twitter oder so. Das nee, ist ja nur ein Symptom halt von diesem Kram, was diese Leute halt von früh bis spät irgendwie hören. Ne? Das merkt man ja auch an diesen ganzen Sachen, steht überall der gleiche Krempel drin. Und deswegen das glauben furchtbar, die das halt. Das ist ja, macht sich da keine Quatsche. Großen Gedanken darüber, aber so ist das normal dann halt. Ja, und Uni. Das ist der Herr Kuhle hier von gestern. Mhm. Gestern und heute hat hier der Landesparteitag der FDP Niedersachsen stattgefunden und da wurde ein neuer Vorstand gewählt, weil ja die Landtagswahl verloren wurde und man da ausgeschieden ist und deswegen auch der langjährige Vorsitzende zurückgetreten ist und eigentlich auch der ganze restliche Landesvorstand, lustigerweise habe ich heute den ganzen Tag irgendwie von Leuten gesehen, die sich da jetzt alle wieder haben reinwählen lassen, also scheint ja ja auch nicht so viel Bewusstsein da zu sein, dass das jetzt irgendwie, die da jetzt irgendwie dran schuld waren oder so, oder ihre Ideen vielleicht mal überdenken müssten oder so. Bei Herrn Kuhle traf das ja auch nicht zu, der war ja Generalsekretär und für diejenigen, die da nicht so firm sind, so ein Generalsekretär, eine von den Sachen, die der halt auch macht, ist so Wahlen halt durch, also Wahlkämpfe durchführen, planen, beantworten und das war ja jetzt nun im Endeffekt er hier, der das getan hat. Und hat ihn aber jetzt nicht abgehalten, da jetzt als Vorsitzender zu kandidieren und er wurde auch gewählt mit 63% oder so, wobei natürlich da nicht alle Leute gefragt worden sind, also mich fragt da zum Beispiel keiner natürlich, sondern das ist ja nur so ein Delegiertensystem oder die Leute, die halt irgendwie gewählt worden sind als Delegierte, dann da abstimmen dürfen und nicht jeder, der irgendwie da Mitglied ist. Und ich wage es sehr stark zu bezweifeln, sagen wir mal, dass da jetzt mit Herrn Kuhle, aber er ist jetzt erstmal nur für ein Jahr gewählt und die nächste Landtagswahl in Niedersachsen ist ja noch eine ganze Weile hin. Das ist ja dann erst irgendwie... Er ist jetzt Landesvorsitzender, oder was? Er ist jetzt Landesvorsitzender, ja. Okay, naja, gut. Er hat ja den Bekanntheitsgrad, ne? Das spielt sich eine Rolle. Ja, und er ist ja ein guter Progressiver und so, ne? Und das hat er in seiner Rede hier halt eben auch gesagt. Also, so. Können wir mal reinhören, wenn ihr möchtet. Ein bisschen, ja. So schnell mir eine Stelle ausgesucht, ne? Ja, ich habe eine Stelle auch ausgesucht, ja. Hier kommt nämlich auch gleich was mit den Frauen, deswegen ist er jetzt hier auch in dem Frauenbereich drin. 50,8 Care-Arbeit. An diesen Herausforderungen und an diesen Punkten arbeiten. Und in einer solchen Zeit für Freiheit, für Eigenverantwortung, für Selbstbestimmung und für unerschütterlichen Optimismus einzustehen, das kann unpopulär sein. Das kann wehtun und das kann mühsam sein. Aber es ist richtig. Denn Liberalismus und unsere Aufgabe als freie Demokraten kann es nicht sein, einfach den Frust und die Enttäuschung einzelner Bevölkerungsgruppen einzusammeln, zu kombinieren und dann auch noch anzuheizen. Sondern liberale Politik bedeutet es, echte Probleme von echten Menschen zu lösen. Und dafür steht. Ja, echte Probleme von echten Menschen. Ne? Da geht es jetzt gerade um dieses ganze Ding mit von wegen ja, Ukraine und hier Energie und das ganze Zeug. Ne? Und man kann auch ruhig den Firmen helfen, echte Probleme zu lösen. Und da muss man jetzt halt, da muss man ja jetzt halt ja einfach weitermachen mit den Grünen und den Sozis, ne? Optimistisch bleiben und einfach schön Kurs halten, weil ja auch nicht 40.000 Leute jetzt die AfD gewählt haben, die vorher die FDP gewählt haben. Und das wäre ja nur, was hat er gerade gesagt, das zu verstärken, die Unsicherheiten von denen. Ne? Und wir können ja nicht die Unsicherheiten von denen verstärken, indem wir jetzt irgendwie sagen, hier, diese ganze Energiepolitik von euch ist Gewäsch und wird nicht funktionieren und ist ein Tagtraum. Na? Und wir lassen jetzt unsere scheiß Atomkraftwerke hier gefälligst weiterlaufen und bauen noch ein paar neue am besten. Das wäre ja nur da mit den Unsicherheiten spielen, ne? Und nicht optimistisch genug. Oder ja, man fragt sich, wie lange die Presse dieses Thema noch niederhalten kann, ne? Aber okay, das ist nicht FDP-spezifisch. Natürlich. Stehe ich hier. Und deswegen. So. Und deswegen ist übrigens die FDP auch Teil der Bundesregierung. Das ist der Grund. Deswegen machen wir das. Und da habt ihr es. Das ist der Grund. Lieber schlecht regieren als nicht regieren. Deswegen, ne? Machen wir jetzt Demokratiefördergesetze, Selbstbestimmungsgesetze Deswegen gehen wir jetzt. Optimistisch. Ja, wird schon gut gehen. Wie war der Spruch von genau. Habeck? Wir müssen ja voll ins Risiko gehen, weil ansonsten. Vielleicht klappt es ja auch. Ne? Und deswegen haben wir die Greenpeace-Leute hier in der, und die Agora-Energiewende und die ganzen Leute. Deswegen heben wir die in alle rein, weil wir so optimistisch sind, dass das super funktioniert. Ne? Ja, super optimistisch. Das wird schon laufen. Zeitgeist ist was Gutes. Optimistisch, Farbe der Hoffnung ist grün, ne? Können Sie ja nicht auch umfarben oder so. Umkolorieren. Die Farbe genau, ist Neidus. Zum Optimismus. So ein hellgrün machen vielleicht dann. Ein gelbgrün. Weil das hier von manchem angesprochen wird, ich finde es sogar gut. Ich finde es persönlich sogar gut, dass wir Teil der Bundesregierung sind. Ich bin mal in eine Partei eingetreten, die über Jahrzehnte dieses Land regiert hat, die angesichts von Westintegration, Wiederbewaffnung, gesellschaftlicher Modernisierung in Deutschland in den 70er Jahren, die angesichts des linksextremen Terrors der RAF, aber auch während der Wiedervereinigung Deutschlands und während wichtiger Schritte zur europäischen Einigung in diesem Land Verantwortung getragen hat. Ja, und die Leute, die das geil fanden mit dem RAF-Kram und 68 und so, das ist deine grüne Partei, mit denen du jetzt regierst. Das sind die Kinder von denen. Und diese ganze Scheiße mit Atomausstieg und dieses ganze Zeug, was da damals aufgekommen ist, das ist diese Kacke, für die wir jetzt alle bezahlen müssen. Dass diese Minderheit von Extremisten sich da in Mainstream begeben hat mit Marsch durch die Institutionen und so. Und die Sozialdemokratie, mit denen das damals die FDP gemacht hat, die hat noch die Werte von Arbeitern und so vertreten und nicht irgendwie gesagt, wir öffnen uns hier für die ganze Welt und lauter solche Dinge, solche Utopien gelebt, wie die es heutzutage machen. Heutzutage stellen sich im Bundestag irgendwelche ehemaligen Polizisten von der SPD und so und erzählen dir, warum die Antifa toll ist. Das ist das, mit dem ihr da jetzt gerade koaliert. Herzlichen Glückwunsch. Ja, und glaubt ihr denn, das waren einfache Zeiten damals? Das waren keine einfachen Zeiten. Aber die FDP hat sich in Regierungsverantwortung mit unterschiedlichen Partnern dem trotzdem gestellt. Und deswegen sage ich euch ganz klar, was ich... Ja, heute sind diese Leute alle Teil des Problems. Genau, heute sind die Probleme hausgemacht. Damals waren es... Hier, das ist der Unterschied zwischen damals und heute. Damals und heute ist es beides schlimm, wirtschaftlich. Also jetzt, ich sage ja mal 70er Jahre und sowas. Nur heute ist es selbst verursacht. Damals war es nicht absichtlich selbst verursacht. So. Jetzt ist es halt, ist doch egal, wir machen die Energiewende, die Wirtschaftswende, ne, weg mit dem Alten, rein mit dem Neuen. Ne, ich hatte so einen Vortrag jetzt diese Woche gehört von einem, der hat gesagt, ja, 50% aller Unternehmen werden in den nächsten 20 Jahren pleite gehen und die werden alle durch neue Unternehmen ersetzt werden müssen. Sonst gibt es nicht genug Arbeitsplätze und deswegen entweder müssen wir jetzt ein Wirtschaftsförderungsprogramm machen, um diese neuen Unternehmen, die wir bald brauchen, zu gründen, auch wenn sie jetzt noch Verlust machen, oder wir müssen Grundeinkommen einführen für alle, weil die dann keine Arbeitsplätze mehr haben. Ich will mich nicht kämpfen. So, das ist das, was bei denen im Hinterkopf alles ist, da wo die denken, wo alles drauf hinauslaufen wird. Deswegen ist denen das auch egal, wenn die Wirtschaft den Bach runtergeht. Wir haben dann ja die Planwirtschaft, die sich an der Umwelt orientiert und dann sind alle glücklich und tanzen. Warum auch nicht, ne? Der tanzt dann auch. Der will mittanzen. Das sieht man so richtig. Mit den Grünen tanzen. Mhm. Der guckt sich das von der Seitenlinie aus. Ich würde mich als Staatsbürger, aber ich würde mich auch als Abgeordneter angesichts der Leistung vorangegangener Generationen schämen, wenn die FDP leichtfertig diese Regierung aufs Spiel setzen würde. Ja, oder halt sich schämen dafür, dass die FDP mit der Fortsetzung der Koalition alles aufs Spiel setzt, was dieses Land hier erreicht hat. Ja, echt bei aller PR und Beliebtheit oder was auch immer, oder wie soll man sagen, sie stehen jetzt im Mittelpunkt, sollte man nicht vergessen, dass man auch nur politisch irgendwie was vorhatte, ne? Inhaltlich. Wer steht im Mittelpunkt? Ja, die FDP, dadurch, dass er in der Regierung ist. Ist doch jeder, laufen doch reihenweise die Wähler weg. Jo. Ja, das schon. Wir sind ja im medialen vor allem Mittelpunkt mit drin, wenn es um irgendwelche Regierungsgeschichten geht. Und das garantiert ihnen ja eine gewisse Aufmerksamkeit. Aber das kann ja nicht über die... Je länger die da bleiben, umso länger wird ihre Pause im Parlament dauern. Vielleicht, ja. Jedenfalls ist es davon abhängig, wie sie sich dann jetzt verhalten, auch politisch eben. Das meine ich ja nur. Ne? Das kann nicht, ist nicht alles nur Sonnenschein, weil man da jetzt in der Mitte steht und jubeln ja vielleicht nicht alle zu, aber wenigstens gucken alle hin. Man kann sich profilieren, wenn man es versuchen würde. Aber es klappt ja nicht und sie machen es ja auch nicht. Und dementsprechend wird das wahrscheinlich so kommen, wie du sagst. Genau. Ich bin gespannt, ob Lindner jetzt im sich abzeichnenden Haushaltsstreit, ob er da nachgibt, weil das ist dann eigentlich das Ende der FDP. Also bisher hat er immer nachgegeben Regierung. Und der hat auch erklärtermaßen irgendwie nachgegeben. Ne? Der wollte ja die entsprechende Linie auch fahren, die jetzt läuft. Also es läuft ja alles ich ein bisschen bin gespannt. Nach der Nase, ne? Aber ich glaube, am Ende lässt er sich doch lieber wieder verbiegen, als dass er dann sagt, nö. Ja, da habe ich jetzt hier auch diverse Wortmeldungen gesehen, die halt auch meinten, man müsste ja auch quasi nachgeben dann irgendwann. Weil wir ja nur als Blockierer und so wahrgenommen werden, dass dann halt viele Leute da kritisiert wurden. Ich meine, ich denke, also diese 40.000 Leute, die jetzt hier die AfD gewählt haben in Niedersachsen statt FDP, die haben das garantiert nicht getan, weil sie sich gedacht haben, ach ja, diese FDP, die blockiert ja so viel. die blockieren ja so viel. Ich glaube, wir haben auch nicht im Gegenteil. Ja. Oder so, ne? Die haben denen das halt nicht abgekauft, dass sie das blockieren. Und er hat sich hier auch schon bezogen zu Beginn von seiner Rede auf diese Zweitstimmenkampagne, die sie irgendwie gefahren haben, was viele Leute irgendwie kritisieren. Ich habe da überhaupt nichts von mitbekommen. Ich wohne ja hier in Hannover. Ne? Also wenn ich das schon nicht mitkriege, dass man eine Zweitstimmenkampagne fährt, dann hat das auch niemanden interessiert. Also das glaube ich nicht, dass das Problem war. Sondern das Hauptproblem aus meiner Sicht ist halt eben, dass man es nicht sieht, einfach nicht sehen will, diese ganzen Probleme mit diesem ganzen Kram in die Utopie segeln, da von den anderen beiden Koalitionspartnern, was man ja aber auch teilweise mag, weil man ja so fortschrittlich ist und sich das einfach halt auf den Bauch binden lassen, diese Idee, dass das alles Fortschritt wäre, nur einfach nur Fortschritt. Lol, Bro, ist doch nur Fortschritt. Wir müssen weiterkommen. Hier Frauen nicht an den Herd, Frauen ans Fließband. Und diesen ganzen Scheiß, ne? Also ja, mit Transgender-Thema und Demokratieförderung und diesem ganzen Kram. Ich habe diesen Koalitionsvertrag aufgeschlagen, weiß ich noch ganz genau, und mir sofort gedacht, das wird die Hölle. Das wird die Hölle. Aber die ganzen Leute wie Kudus und so haben sich hingestellt und gesagt, ja, das waren so super Gespräche. Wir waren uns so schnell einig. Ist alles prima. Und jetzt heißt es immer wieder so, ja, keiner von uns wollte das ja. Ist ja nur ein Zweckbündnis und so. Ja, es kauft euch halt keiner ab. Es kauft euch halt keiner ab. Es ist keine... Ihr seht es halt nicht, diese Probleme da mit dem ganzen Kram. Und das sind alles die Leute, wie ich gerade schon gesagt habe, von 68, deren Spirit, der da durchweht. Und dann auch mit deren ganzen Marsch durch die Institutionen, mit dem ganzen Klimakram und so, wo sie sich da alle hinstellen. Und ich meine, das hat er ja eh kritisiert. Er hat auch den Bürgermeister von Hannover kritisiert, den Grünen, der jetzt seine Seele da an die Klimaleute da abgegeben hat, damit sie hier keine Proteste mehr machen in der Stadt und so Dinge. Also ja, das kritisieren sie alles, aber in der Summe läuft das halt immer noch nicht auf das hinaus. Es glaubt halt keiner mehr, ne? Weil dann immer noch wieder so ein Herr Buschmann dann wieder hervorkommt, der dann wieder sagt so, ja, hier Nietzsche und Einstein und so. zu irgendwelchen transsexuellen Themen, wo sich alle Leute, die sich mal 5 Minuten damit beschäftigt haben, sich halt denken, so, ey, das kann nicht wahr sein. Das ist keine gute Entwicklung. Ja, dass die FDP das nicht will, das glauben nur noch die Leute, die auch von AfDP-Lern immer so reden. AfD. Ja, das ist auf der anderen Seite dann. Die werden die halt eh nicht mögen, ne? Die genau. Böhmermanns dieser Welt, die sind halt nicht abzuholen. Wir haben übrigens ein großes Problem gerade bei älteren Wählerinnen und Wählern gehabt in Niedersachsen. Gerade die Älteren haben nicht mehr FDP gewählt und das hat unterm Strich dazu geführt, dass wir nicht über die 5%-Hürde gekommen sind. Ja, und das wieso liegt denn das, bloß? Und das wieso liegt denn das daran, bloß? Dass wir nicht fortschrittlich genug sind und hier ja, früher haben wir ja auch, ne, diese ganzen Älteren können sich einfach nicht mehr erinnern, dass ihr früher mal regiert habt mit allen möglichen Leuten, ja. Da können sie sich, oder ist es vielleicht so, dass sie sich noch sehr gut daran erinnern und halt eben merken, dass das jetzt irgendwie da der Autopilot eingeschaltet wurde und wir nach Utopia segeln? Eventuell. Und ich habe in den letzten Wochen bemerkt, dass es gerade die älteren Wählerinnen und Wähler sind, die Wert auf Stabilität legen. Und es ist richtig, sich in der Ampel zu fetzen. Es ist richtig, zu sagen, was einem stinkt. Es ist richtig, in der Öffentlichkeit Druck auf die Koalitionspartner zu machen. Aber gerade ältere Wählerinnen und Wähler erwarten auch, dass man angesichts von Krieg, Krise und Inflation das Land vernünftig und ruhig regiert und dass man sich am Ende zusammenrauft. Und das ja, und dass man nicht mitmacht bei so einer Scheiße, wie der Habeck da jetzt abzieht zum Beispiel. Das würden die Leute vielleicht auch erwarten. Dass man sich zusammenrauft, genau, und dann die Attermann wählt. Und dass man sich zusammenrauft und Demokratie fördert. Nicht, ja. Genau, zweistellige Inflation. Obwohl, nee, ist ja gar nicht mehr zweistellig. Ah, sorry. Das ist 0,9, ne? 0,8. Das finden die alten Leute gut. Da kommen alte Erinnerungen hoch. Hm. Nostalgie. Ja, genau. Das erwarte ich von uns in der Ampelkoalition, liebe Freundinnen und Freunde. Viele haben in den letzten Wochen zu mir gesagt und bei den Vorstellungsveranstaltungen, die wir gemacht haben, darauf Wert gelegt, dass sie gesagt haben, die FDP müsse besser kommunizieren. Und das glaube ich auch. Wir müssen besser... Ja, Sophismus. Wir brauchen mehr Sophismus, Leute. Lasst uns labern. Weil nur weil uns die Leute nicht glauben, wenn wir denen das einfach noch ein paar Mal erzählen, so als wären sie komplett blöd, dann wird das schon funktionieren. Besser kommunizieren und wir müssen vor allen Dingen Wert darauf legen, dass wir vernünftig rüberkommen. Es ist nämlich kein Naturgesetz, dass man als Liberaler unempathisch oder unsympathisch rüberkommt. Und wer das sagt, liebe Freunde, der ist nicht links, sondern professionell. Darum geht es. Und das müssen wir machen, weil wir sonst von der Bildfläche verschwinden. Was meint er jetzt? Ja, er meint die Vorwürfe, die er halt von früh bis spät bekommt, dass so Sachen wie das, was wir gerade gesehen haben von seinen Kolleginnen aus dem Bundestag, dass das linker Krempel ist. Na, das, ja? Das, das ist nicht links, das ist nur professionell. Ach so, der meint, dass sie da so, er meint, die tragen das so nüchtern vor oder irgendwie sowas hat er gesagt, ne? Das ist total professionell und, genau. Und wenn man das nicht machen würde, wenn man den Frauen nicht sagt, dass sie unterdrückt sind und so, dann ist das total unempathisch, weil dann hast du ja gar kein Mitgefühl mit den armen Frauen, die, weil sie weniger für andere Leute arbeiten, hinterher viel länger eine kleinere Rente kriegen. Ich weiß nicht, professionelle und Frauen sollte man nicht so rein. Voll unempathisch. Empathisch ist, wenn man sagt, so, ne, 9-to-5 an das Fließband, bitte. Das ist empathisch. Da, deine Kinder zieht jetzt wer anders groß. Das wäre empathisch. Und deswegen wählen die Frauen, weil die das so geil finden, deswegen wählen die auch die linken Parteien wie Sau und nicht zu über einem Drittel CDU-CSU, so wie es in Wahrheit nach Zahlen des Bundeswahlleiters bei den letzten bei allen Bundestagswahlen eigentlich fast ohne Ausnahme seit Beginn der Bundesrepublik Deutschland immer gewesen ist, dass das die beliebteste Partei ist bei den Frauen, die CDU-CSU und nicht die Linkspartei oder die Grünen oder irgendwer von diesen Materialisten. Ja, komisch irgendwie, ne? Merkwürdig. Aber ja, empathisch. Total empathisch. Weil wir uns auf die Ebene der Wählerinnen und Wähler begeben müssen, mit ihnen darüber reden müssen, was sie wirklich bewegt und auch darüber nachdenken müssen, ob unser Verhalten, ob unsere Verhaltensweisen in der Vergangenheit vielleicht dazu beigetragen haben, Wähler abzustoßen. In der Vergangenheit, ja. Vielleicht, was er meint. Gleich fängt er an von Möllemann oder was? Nee, fängt er nicht. Das ist ja schon zu lange weg, Vergangenheit wahrscheinlich. Aber weil das ja sogar noch ein vernünftiger Einwand wäre, ne? Möllermann oder hier der Brüderle oder so. Wenn sie jetzt auf sowas hinaus wollten, dann hätten sie ja noch irgendwo einen Punkt, obwohl der Vergleich mit den beiden sich eigentlich auch erübrigt, weil das, glaube ich, nochmal ein ganz anderes Kaliber gewesen. Also zwischen den beiden halt auch. Und ja, also... Na, und er meint jetzt aber damit halt eben wieder, was ich halt gerade gesagt habe, also dass man, da kommt auch, wird auch gleich auf die Frauen kommen, na, dass man ja so unempathisch ist, weil man halt nicht diesen zeitgeistigen Quatsch macht. Und auf der anderen Seite stellt man sich hin und sagt, Transfrauen sind Frauen und mit allen Rechten und so, ne, Punkt. Und Nietzsche und Einstein und diesen ganzen Scheiß. Das, ja. Und ja, wir brauchen Fachkräftezuwanderungsgesetz und Fachkräfte hier, Chancen, Aufenthaltsrecht und diesen ganzen Kram. Und wir sind so weltoffen und dieses ganze Zeug. Und da wundert man sich dann, wenn die Leute dann sich einfach abwenden oder was. Und das liegt dann daran, weil man nicht empathisch genug ist, ja. Ja, aber das kann man alles nicht nachvollziehen. Ne? Als Jurist wie Herr Kuhle hier, ne, kann man das nicht nachvollziehen. Das vielleicht keiner so richtig als mitnehmen. Jurist, der irgendwo am Arsch der Welt von Göttingen irgendwo wohnt, im Ländlichen, wo die Welt heil ist und wo, wenn man in die Stadt fährt, man irgendwelche Nobelpreisträger da trifft von der Uni oder so. Ja. Ne? Und nicht in Hannover irgendwo hier Ricklingen oder so. Oder in der Innenstadt oder irgendwas, wo die Kopftuchquote seit Jahren immer höher wird und irgendwelche Leute hier lang marschieren und Kindermörder Israel rufen und so ein Zeug. Da ist das, ja, da holt man die Wähler dann ab durch Weltoffenheit. Weil das ist empathisch. Und man holt die ab durch Selbstbestimmungsgesetze, weil die sind so empathisch, weil die ja überhaupt nichts tun, außer den armen Transsexuellen helfen. Und andere Bedenken hat man da nicht. Ne? Muss man ja, keine Probleme gibt's, lösen. Gibt's keine, ne? Anderen Ansprüche, muss man nichts miteinander abwägen und so. Die eiern mit den anderen um die wichtigen Sachen nur rum, so ungefähr. Gut. Und das ist auch alles überhaupt nicht links. Ne? Und genauso auch hier Rassismus, Alltagsrassismus, Gedöns, ne? Ist auch alles überhaupt kein bisschen links. Steht zwar in den Büchern von den Antirassismus-Leuten drin, dass sie den liberalen Rechtsstaat ablehnen und Liberalismus ablehnen und alles und dass sie sich auf Gramsci beziehen und solche Dinge, aber das ist professionell. Das ist total professionell. Diversität und so. Diverse Teams funktionieren viel besser. Halleluja. Amen. Nee, die funktionieren doch nicht, weil die sind ja heterogen. Das ist dasselbe wie divers, aber funktioniert trotzdem nicht. Und das will ich mal konkret an einem Beispiel sagen. Das sind die Frauen. Da haben uns nämlich auch weniger gewählt als bei den Männern. Damn. Auch bei den Frauen müssen wir uns selbstkritisch fragen, wie unsere Veranstaltungen, wie unser eigenes Verhalten, wie die Art und Weise, wie wir so rüberkommen, eigentlich auf die wirkt. Eine typische Männer- und Weise, wie man rüberkommt. Und wie man dazu beitragen kann, dass Frauen, die einmal zu einer Veranstaltung der FDP kommen, dann vielleicht auch Lust haben, nochmal wiederzukommen. Daran müssen wir arbeiten und dafür will ich mich einsetzen, liebe Delegierte. Ja, genau. Lass mal mehr Frauen anwerben, die nichts anderes, keine anderen politischen Themen haben, außer meine eigene Nasenspitze, meine eigene Nasenspitze, meine eigene Nasenspitze, mein Bauchnabel. Super Idee. Da warten alle drauf. Das ist auch total empathisch. Ist voll empathisch, super empathisch und kein bisschen links. Also kein bisschen. Identitätskrempel, Leute gegeneinander aufhetzen, irgendwelche ökonomischen Unterdrückungen erfinden, weil man unterschiedliche Ergebnisse hat. Das ist professionell. Das ist hochprofessionell. Das ist sehr professionell. Extrem professionell. Ich kann gar nicht glauben, wie professionell das ist. Oh Mann. Viele von uns sind in den letzten Wochen gefragt worden von denjenigen, die kandidieren, ob sie im Fall einer Wahl zum Landesvorsitzenden auch als Spitzenkandidat für die Landtagswahl 2027. Ja gut, ich glaube, der Rest ist für uns nicht so erheblich. Das war jetzt schon das Fleisch. Also wie gesagt, er hat 63% gekriegt, ich hätte ihn nicht gewählt. Ganz okay. Bestimmt nicht. Also er macht zwar nicht nur Humbug, manche von seinen Sachen sind auch ganz interessant, aber diese Geschichten, da hat er halt kein Bewusstsein, das haben diese ganzen Leute, die da was vertreten, halt nicht. Und dann, er hat auch mehrere Gegner gehabt hier. Das war zum Beispiel einer, der jetzt nicht irgendwo in Amt und Würden steht. Der Herr Gomez, der hat so ein bisschen auf das ganze Energiethema gesetzt und den Leuten hat vorgeworfen, dass sie in einer Blase leben und so und nicht praktisch vernünftig sind und solche Dinge. Also vernünftige Sachen, würde ich sagen. Er hat, glaube ich, 0 Stimmen bekommen. Dann gab es hier den Herrn Hocker aus dem Bundestag, den ich ja eigentlich schon ziemlich schätze, weil er gerade in diesem landwirtschaftlichen Bereich, also er war landwirtschaftlicher Sprecher auch in der letzten Legislaturperiode schon, und er hat sich halt mit Greenpeace und diesen ganzen Leuten halt angelegt und was die für einen Humbug teilweise erzählen. Und so ein Gero Hocker würde ich mir eigentlich mal wünschen für diese ganzen Sozialverbände halt hier von AA-Stiftung und so. Aber gibt's leider nicht. Aber für seinen Teil macht er es schon halbwegs vernünftig. Und er hat, glaube ich, irgendwie, was hat er gekriegt? 40% oder so. Also den Rest quasi. Das waren halt die beiden mit den meisten Chancen. Dann gab es noch den Herrn hier, den Herrn Schubert. Der war auch ganz vernünftig, ist auch jemand, der jetzt so noch nicht in Erscheinung getreten ist. Und der hat halt größtenteils ja auch mit der ganzen Energiegeschichte, dass es mit den Erneuerbaren halt nicht so richtig funktioniert und auch nicht funktionieren wird. Und der hat eine Stimme gekriegt, eine ganze. Und dann gab es noch diese Dame hier. Die Realisten sind abgestunken, könnte man sagen, ja. Und der Geschichtenerzähler. Ja, und die Realisten sind vor allen Dingen halt so Outsider, ne? Die halt nicht da irgendwie bisher irgendwie groß in Erscheinung getreten sind. Großklasse. Und dann gab es noch diese Dame hier, die mega cringe war. Die einfach halt gedacht hat, das muss noch eine Frau machen. Und ja. Und ich glaube, einen dazwischen hatte ich jetzt noch. Genau, diesen Herrn gab es auch noch. Der hat auch 0 Stimmen bekommen. Und die Dame hat auch 0 Stimmen bekommen. Und bei ihm, ja, weiß ich gar nicht mehr genau. Er ist irgendwie aus der Region Hannover, war jetzt auch nicht, hat eigentlich nichts gesagt, was irgendwie groß problematisch wäre oder so, aber auch nichts, wo ich irgendwie sage, das wäre es gewesen oder so. War halt auch mehr wieder so ein Wirtschaftsdenken und man muss sich neu aufstellen, man muss sich Gedanken machen und ja, okay. Ja, wie gesagt, die Frau war halt mega cringe, da möchte ich jetzt eigentlich gar nicht vorspielen, weil das, ja. Na komm, so ein bisschen noch. Komm, wenn die so schön war, Kinder. Okay. Ja, auch. Ein Bonbon. Na gut. Ein Bonbon. Frauenpolitisch die stärkste Zeit und damals auch die frauenstärkste Partei überhaupt war. Tatsächlich ist das Phänomen gleich und gleich gesellt sich gern auch in unserer Partei angekommen. Unser Phänotyp in Führungsposition, mittelalter Mann von Jungliberalen aus alten Bundesländern. Männer einer homogenen Mannschaft, die, ups, wie überraschend, unserem Parteichef ähneln. So stehen die Führungsposten unserer FDP, der Partei der Freiheit, ganz offensichtlich nur den Männern zur Verfügung. Die sind besoffen oder was, ne? Nee, die redet immer so. Das war übrigens auch die Bootsbauerin, von der ich vorhin erzählt habe. Vielleicht ist die immer besoffen. Ja, wirklich. Die Bootsbauerin, darf sie das? Rum. Ich glaube nicht, dass sie immer besoffen rum dabei. Nee, die hat, als sie in Hannover sich vorgestellt hat, hat sie erzählt, dass ihre Familie irgendwie ist eine Bootsbauerfamilie und sie wollte auch Bootsbauer werden und das hat irgendwie nicht geklappt, weil es beim Bootsbauer-Lehrlingskram keine Toilette für Frauen gab und dann hat sie stattdessen Ingenieurswesen irgendwie studiert. Und was also für ein Rückschritt. Das ist ja fast dasselbe, genau. Luxusbootsbauer sozusagen. Und das war natürlich auch blöd, weil man an der Uni ja dann gut behandelt wird, weil man eine Frau ist, die einzige Frau irgendwie. Und das ist ja voll sexistisch und bla bla bla bla bla. Ja. Also bei der, es war halt nur Fremdschämen eigentlich. Mit der. Ja, wenn Frauen nur Frauenpolitik machen, dann ist das ein bisschen wie so das Kreisen um den eigenen Kosmos. Ja, es ist halt so schade, meine ich halt eben auch. Ne? Deswegen, ich wollte es eigentlich gar nicht groß vorspielen, weil man merkt halt bei solchen Leuten halt ja ganz stark, die saugen das halt auch so auf und denken dann halt die ganze Zeit, oh, ich bin so ein Riesenopfer oder so, weil man sich das eigentlich so vorstellt. Ne? Die hat Kinder, die hat studiert und dort solche Sachen. Anstatt, dass man einfach mal sagt, ich konnte vielleicht nicht alles machen, was ich wollte, was vielleicht im Leben so ist, was vielleicht bei Männern auch tausendfach so ist, in so vielen Dingen, ne, dass man nicht alles machen kann, was man will. Und ich habe aber meinen Weg gefunden, bin meinen Weg gegangen und so weiter und so fort. Aber nein, man redet dann nur davon, dass das ja alles irgendwie ungerecht sein muss. Und die Leute irgendwie schlecht sind, weil guck mal, der eine ist ein Mann und der andere ist ein Mann. Du hast doch vorher hier gehört, dass alle möglichen Leute Vorträge hier drüber gehalten haben, wo ihre inhaltlichen Differenzen sind, obwohl sie ja komischerweise alle irgendwie einen Penis in der Hose haben, mutmaßlich. Ne? Aber du stellst dich dann trotzdem hin und erzählst, ja, ihr seid ja alle die gleichen, ihr seid ja alle so ähnlich, ihr seid ja alles dasselbe, so, ne? Ja, auch mal den gleichen blauen Anzug an und so. Ja, Parallelwelt halt, also, ja. Das ist echt. Uniform der Männer halt. Das ist das Privilegien, sieht man eben nicht mehr so. Ja. Aber wie gesagt, es waren halt auch Leute dabei, die aus meiner Sicht halt erkannt haben, was die Probleme sind, aber die haben halt eine Stimme im Endeffekt bekommen, wenn alles zusammenzählt. Nicht schlecht. Ja, aber es ist jetzt auch nicht so unbedingt eine tolle Entscheidung. Wie gesagt, dass sie da auf diesem woken Pfad bleiben, so mit dem Lindner sieht das auch so aus. Professionell, Mann. Der ist professionell. Ja, professionell würde ich sagen, das erinnert mich dann auch an falsche Sachen. Ne? Also Professionelle sind ja eigentlich eher so vom Strich oder so. Die professionellen Frauen schon, ja. Ja, sich selber als Professionelle zu bezeichnen, das halte ich nicht für schlau. Ja, naja. Und hier haben wir Amerika, wo sie sich jetzt überlegen, dass die Computerspielfirmen alle mal dazu verpflichtet werden sollen, den Extremismus einzuschränken, weil es ja so viel Extremismus gibt bei Computerspielen. Und ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber die haben ja eine Idee, dass sie so NGOs und so damit beauftragen wollen, dass sie dann da reingehen und sich darum kümmern, um die ganzen Sachen. Voll verrückt, oh ja. Ne? Ich glaube, das wird irgendwann mal rüberschwappen, glaube ich. Das schwappt alles aus Amerika irgendwann rüber zu uns. Und ja, how are you addressing and mitigating the risk of harm of in-game harassment and extremism in your online games? What plans do you have to further address this issue? What mechanisms do you have in-game and externally, such as official websites, forum and support pages for players to report in-game harassment? How are player reports of in-game harassment handled? How large is the team that reviews those reports, and what automated tools are used in-game and by your review team? Du musst immer so einen Button haben, den du anklicken kannst, notfalls du dich beschweren willst. Egal, auf welcher Ebene. What investments are you making in ensuring the development and improvement of these systems? How do you integrate feedback from groups that represent communities? Hashtag Zivilgesellschaft. Most impacted by online hate and harassment into the process of improving reporting in your games? How do you identify extremist content in your games? Can you specify which of your currently existing policies address extremist content? What data do you collect in-game on in-game player reporting mechanisms and automatic bans for inappropriate behavior? Will you consider releasing those data in regular transparency reportings? Das sind hier quasi die Fragen an die großen Entwicklerstudios. Ja. Harassment. Und Extremismus. Oh, so ein schlimmes Bild. Oder das? Wie tötet der denn da? Ja, das wird natürlich dann schwierig, ne, wenn man irgendwie in so einem Actionfilm keinen mehr schädigen darf. So über Transform, wie hieß der nochmal? Terminator 2 oder 3 oder 2, was soll, ne? Das ist natürlich Tukawe. Schieß nur in die Füße oder so. Das ist auch Quatsch, ne? Naja, hier geht es ja um irgendwelche Chats oder so. Mhm. Die man ja auch unbedingt anbieten muss, ne? Und da muss man sich auch reinbegeben, weil es gibt ja keine anderen Spiele auch. Ja, kein Spiel, den man alleine spielen kann oder ohne irgendwelchen Chat oder so. Und man muss auch bei Steam in jede Gruppe rein. Ne? Also es kann nicht sein, dass man irgendwie sagt, nee, so ein Krempel oder irgendwie irgendwelche Leute da irgendwie so ein Weltkriegsspiel irgendwie spielen oder so. Da muss ich mich nicht reinbegeben. Da brauche ich keine Nazi-Anspielungen oder so von irgendwelchen Edge-Kids. Nee, da muss man rein. Das geht gar nicht anders. Verpflichtend. Und in Schottland, da gibt es jetzt 7 Jahre Geschlecht, nee, 7 Jahre. Sieben Jahre Gefängnis für lautes Angeben mit seinen sexuellen Eroberungen in der Öffentlichkeit. Eventuell nach einer neuen Idee. Die habe ich gefickt. Ja, genau. Das 7 Jahre Gefängnis macht das dann. Das ist, ich jetzt gerade mal. Aber die Frauen können nicht an der Gesellschaft teilhaben. Das geht nicht. Wegen solchen Sachen. Das geht halt nicht. Ja. Ah, du hast gesagt. Ne? Nur die Männer können da an der Gesellschaft teilhaben und die sollen besser aufpassen, wie sie reden, weil ansonsten geht's ins Gefängnis. Ja, und das Ganze ist rausgekommen jetzt hier durch Incels und Andrew Tate und sie haben irgend so einer $1,000 pro Tag bezahlt, damit sie eine Studie quasi anfertigt über Daily Abuses which blight the lives of women, also die täglichen Missbräuche von Frauen. Diese Sachen sind wie Personen in der Öffentlichkeit öffnen ihren Mund. Täglicher Missbrauch von Frauen. Ja, was hat das jetzt mit dem Tate zu tun? Naja, der ist halt auch so einer, der sagt Sachen. Ach so. Aber zu dem kommen wir auch gleich. Zu den richtigen Scheißsachen von dem, aber nicht irgendwelche Meinungsäußerungen. Ja. Ja, das war diese Baroness Kennedy hier und die ist halt, die weiß halt Bescheid. Nämlich, lass einfach mal alles machen, was wir irgendwie, na, lass einfach mal unser ganzes Rechtswesen darauf ausrichten. Ist ja keine Strafe klein genug, ne, für die kleinen Nadelstiche. 7 Jahre von deinem Leben, weil du irgendwas gesagt hast, ne, kein Problem, überhaupt nicht. Ist gar kein Problem. Ja, weil sowas ist belanglos. Natürlich verklinken sie das mit allen möglichen anderen Sachen, weil die Worte führen ja zu Taten, ne. Ist ja alles Misogyny, weil wenn du in der Öffentlichkeit damit angibst, dass Frauen sich für dich interessieren, dann ist das ja Frauenhass, ne? Also 1A Frauenhass. So. Wissen wir ja. Macht ja Sinn. Ist ja nicht so, dass diese Leute hier irgendwie verrückte Spinner werden oder so. Ich hatte das bisher nicht gekriegt, so mit Twitter-Sachen, dass da Leute von der Polizei besucht wurden, in England und Schottland auch eben. Ja, das ist ja dieser Communications Act von 2019. Oder so, oder das geht ja nochmal ein bisschen weiter. Aber. Harmful Communication. Ja, hier geht es ja um die Öffentlichkeit, aber wahrscheinlich das Internet dann auch, denke ich mal. Aber, ja. Ja, irgendwas mit ungefragtem Anfassen haben sie auch drin, was natürlich nochmal eine andere Nummer ist, aber auch dafür müssen die Leute 7 Jahre ins Gefängnis. Nee. Stimmt ja. Ich habe jetzt neulich gehört, für Vergewaltigung gibt es bloß ein halbes Jahr. Oder Bewährung oder so. Bei uns jedenfalls, nicht in Schottland natürlich. Alter, das Video ist so widerlich. Ja. Das ist so ekelhaft, das Video. Du hast es gepostet in der Gruppe. Ich habe es mir angeguckt. Das ist wie ein Autounfall. Okay. Man kann gar nicht wegsehen, wenn man diesen Arschlöchern zuhört. Genau. Was für Flachköpfe. Ich wollte das auch nur noch, ich wollte jetzt auch nichts daraus jetzt hier vorspielen. Ich wollte das einfach nur mal darauf hinweisen, weil wir ja auch schon mal darüber geredet hatten, über den Tate. Weil wir ja nicht so richtig wussten, was da dran an den Sachen, die ihm vorgeworfen werden und so. Und weil das ja heutzutage ja halt überhaupt kein Maß mehr hat, dieses ganze, na, es sind ja alle möglichen Leute, werden halt auf die Liste der Bösen gesetzt und dann hat man die halt zu hassen, ne, so. Und jetzt dieses Ding, ich hatte ja nur irgendwie dieses von Piers Morgan da irgendwie gesehen, wo er da saß, da fand ich ihn jetzt nicht so furchtbar, aber mit dieser Geschichte hier natürlich, also im Endeffekt ist jetzt klar, dass diese beiden Brüder hier, dieser Andrew Tate und sein Bruder, ja, dass die halt im Endeffekt Zuhälter sind, Online-Zuhälter. Ne? Also halt Frauen dazu animiert haben, Leuten, Männern halt das Geld aus der Tasche zu ziehen über irgendwelche Online-Geschichten und dann richtig gewalttätig vorgegangen sind, die halt wirklich klein zu halten und auch so ein Ding da gehabt hatten. Hat mich an diese South Park-Folge erinnert, wo Butters diese Kissing Company da hat, wo er die Mädchen dazu animiert, da gegen Geld irgendwelche Leute zu küssen. Na. Und das war so noch die unschuldige Version halt von diesem Ding hier. Ja, es ist halt im Endeffekt. Ja, also die machen die Frauen halt gefühlsmäßig abhängig, bevor sie sie im Endeffekt prostituieren. Ja. Ja. Und also, reden da sehr offen drüber. Und halt auch das mit Gewalt, ne? Also richtig mit Gewalt. Mhm. Und also es ist jetzt nicht nur so, dass sie denen irgendwas versprechen, was sie da nicht halten oder so, sondern die machen die halt richtig. Da ist eine Aussage von einer Frau drin. Ja, und diesen Kram, den er hier erzählt, das ist quasi so ein Tutorial, was er hier irgendwie gefilmt hat, wo er sein Geschäftsmodell quasi anderen Leuten verkauft. Und das ist halt so abgeklärt von wegen, ja, du musst ja halt eine suchen und mit der fängst du irgendwie an und dann soll die anderen irgendwie dazu animieren. Na, das ist dieses, wo sie dann die Frauen damit reinkriegen. Und die sind halt aus meiner Sicht auch nicht unschuldig, ne? Also diese Leute. Wollte ich auch sagen, so war ein Anteil der Frauen von den Frauen schon dabei, ne? Die müssen ja auch zusagen irgendwie. Erstmal, klar, mit Liebe. Ja, aber auch die, die dann die anderen dazu animieren sollen, ne, dann weiter mitzumachen und solche Geschichten. Weil sie dann auch davon profitieren. Aus meiner Sicht kann man die halt auch nicht freisprechen davon. Mhm. Na, also das würden halt viele Leute dann wahrscheinlich sagen, dass die dann sozusagen schuldlos sind oder so. Aber das sehe ich halt nicht so. Aber die Typen sind auf jeden Fall ein Stück Scheiße. Und die werden wahrscheinlich auch dann schön verknackt werden. Also und die ganze, schon alleine wegen den ganzen Sachen, die hier frei von der Leber erzählen. Ne? Geht doch nicht mal um, also beim Strafmaß geht es vielleicht später um die Sachen, die anderen dann irgendwie sagen, aber auch ne, was die hier schon erzählen, das wird, glaube ich, schon reichen. Mich nicht beißen, Kater. Ja, so sonderlich sympathisch fand ich den nie, aber er ist eben auch keiner, der jetzt sozusagen Männern helfen will. Der ist eben eher so auf diese Frauenseite fixiert, wie man die kriegt, wie man so ne, klar macht, wie man was so labern oder sonst was. Ja, jetzt hat das so heiß geredet. Ja. Habt ihr so heiß geredet. Jetzt lass mal angucken. Nee, ich spiele jetzt nichts draus vor. Ich will mir das gar nicht mehr anhören. Okay. Und euch selber anhören. Aber das Video ist von Shortfett Otaku wieder sehr gut zusammengefasst. Das ist ja eher einer von den besten Kanälen aus meiner Sicht, die es auf YouTube überhaupt gibt. Schon aus GEMAG-Zeiten, da hat er ja auch viele Sachen aufgedeckt. Na, also schaut euch am besten das Video hier beim Shortfett Otaku an, wenn es euch interessiert. Auch seine Schlussbemerkung ist gut, dass er sagt, was auch immer dieser Typ irgendwie mit Konservativen oder Alt-Right oder irgendwas zu tun hat. Wenn man denen zuschreibt, bedeutet das, dass Shortfat Otaku eben nicht Teil der Alt-Right ist. Ja, weil ja mit, auch dieses. Sowas will dieser, keiner was zu tun haben. Dieser Titel ist ja auch schon halt Free Top G, ne? Was irgendwelche Leute dann halt sich auf die Seite von ihm schlagen. Halt auch das Beispiel von Cernovic und so. Ne? Das war ja auch so ein GEMAG-Tiny. Und also so einer von den Leuten, die da mitgeschwommen sind, da war, die uns halt nicht sonderlich sympathisch waren. Und der ist halt auch so ein Verteidiger von dem Tate, alle möglichen Leute. Weil es halt teilweise so ein Ding ist von wegen, ja, aber die sind ja hier gegen die dummen SJWs oder so, ne? Und das sehe ich halt auch nicht so, dass man nur, weil Leute, also die Feinde meiner Feinde sind nicht meine Freunde, ganz einfach. Ja, man muss, nicht, man muss aufpassen, immer, dass man nicht alles über einen Kamm zieht. Das habe ich schon immer so gesehen und der Shortfoot Otaku, der hat das auch schon mehrfach in guten Videos zu allen möglichen Themen gebracht. Ne? Und das ist auch nicht Zaun sitzen oder so oder immer irgendwie auf Teufel komm raus irgendwie Zentrist sein oder so. Also ich glaube, wir haben ja auch Meinungen zu Themen. Ist ja nicht so, dass wir zu einem mal sagen, hier können wir gar keine Meinung zu haben oder so. Na. Ja, aber es ist halt dieser Tribalismus. Ne? Man muss nicht alles gut finden, was irgendwie andere Leute machen, nur weil sie irgendwie angeblich auf derselben Seite sind, weil sie ja irgendwelche Dinge mal kritisiert haben, die wir auch kritisieren oder so. Und außerdem, Andrew, wenn du so blöd bist, dass du Absprachen in einem Besuchsraum, in einem Gefängnis triffst auf Englisch, weil du glaubst, die rumänischen Behörden würden das irgendwie nicht mitschneiden. Dann hast du jeden Tag in dem Gefängnis verdient. Ich hoffe, du bleibst noch ein bisschen. Geh weg, Christine. Ja. Christine Lagarde. Hallo. Ja, aber die Europäische Zentralbank. die gute alte europäische Zentralbank. Equity is no longer. Ja, wenn sich jemand mit Equity auskennt, dann in die Zentralbank. Wer denn sonst? Ja. Equality is no longer enough. Ja, also Gleichberechtigung ist nicht genug. Heute am Internationalen Frauentag, der nur professionell ist und nicht links, wo dann Nordkorea gefeiert wird und von den Kommunisten in Frauenkommunistenkollektiv in der Sowjetunion eingesetzt wurde, ist der nicht links, kein bisschen. We need to take a step further and embrace equity. Wir brauchen gleiche Ergebnisse. Und weil wir das embracen müssen, also umarmen die Gleichstellung. Wir brauchen gleiche Ergebnisse. This means not just giving women the same opportunities, but exactly what they need to succeed. Wir unterstützen, was ist IWD? Internationale Wealth Distribution. International Women's Day. Achso, okay, ich dachte International Wealth Distribution. Das wird es wahrscheinlich noch. By striking Embrace Equality Pose. Und was ist die Embrace Equality Pose? Das ist das, was wir hier sehen. Achso. Die Leute, die sich hier selber umarmen. Ah. Embrace Equality. Unsere Eltern nannten es die Arme verschränken. Also wenn ich jetzt richtig verstanden habe, ist jetzt beim Weltfrauentag kann man feststellen, dass da die Gleichheit eingekehrt ist oder die Gleichberechtigung. Ja, aber die ist jetzt anfangen, ungerecht zu werden. Ja? Genau, jetzt ist Zeit für Ungerechtigkeit. Jetzt müssen wir den unsichtbaren Mann umarmen. Ja. Oh. Ist auch gut. Jetzt haben sie den unsichtbaren Wert, den sie ausdrucken, und jetzt werden die unsichtbaren Gleichstellungen umarmt. Vielleicht ist da Papa Staat drin, der alles bezahlt. Tolle Musik gibt es eigentlich auch dazu, aber die habe ich jetzt mal gemutet für euch. Was besser passen würde, wäre. Ja, genau. Wahnsinn. Sind die sind alle, das sind die ganzen Leute, die beschäftigt sind bei der EZB mit Gleichstellung. Ja, das ist ja schon mal auch hier. Das ist so euer Job nicht irgendwas mit Geld? Warum geht ihr mir auf den Sack? Bezahlen wir euch nicht gut genug? Ist irgendwas, dass ihr nicht einfach eure Arbeit machen könnt, sondern uns irgendwelche dummen Ansagen machen müsst? Ich habe gar keine Arbeitszeit gemacht. Ich habe gar keine Equity mit Christine Lagarde. Ich habe keinen Bock drauf, dass du deine Arbeitszeit mit so einem Unsinn verschwendest. Ich glaube, die verdienen mehr als ich. Die muss mir mal was abgeben von ihrem Geld, weil es ist ja gar keine Equity, wenn die mehr verdient als ich, oder? Aber du hast die Lage genau auf den Kopf getroffen, was du gesagt hast. Gibt es nicht irgendwas anderes, womit ihr euch eigentlich beschäftigen müsstet? Warum lenkt ihr uns so mit diesem Zeugs ab? Ihr müsstet euch doch eigentlich ums Geld kümmern. Ja, mal gucken. Das Geld, das kümmert sich schon. Ja, die nächste Zinserhöhung steht an und die nächste und die nächste und die nächste. Hauptsache Equality. Ja, die Inflation muss halt, die Inflation muss genauso groß sein wie der Pay Gap. Dann ist auch Equity. Ach, ja, genau. Die Preise müssen angepasst werden, je nachdem, ob Mann oder Frau kauft. Meinst du? 18% anpassen. Ja. 18% mehr Männersteuer auf alles. Weil einfach. Männer kommen mit der Männer kommen mit der Inflation einfach besser klar. Die kennen das, wenn es mal mehr ist und mal weniger und so. Die sind Experten in dem Bereich. Von Frauen kann man es nicht erwarten. Ja, unterirdisch, ne? Solche Dinger, solche Tweets. Also ist ein PR-Manager oder so, Öffentlichkeitsarbeiter, oder macht ihr es selber? Ja, aber Equality is no longer enough. Das mit diesem Equity, das ist halt auch so eine Sache. Das ist halt auch wieder eine Kampagne, die ganz spontan und natürlich überhaupt gar nicht koordiniert weltweit von irgendwelchen führenden Politikern jetzt gemacht wird, dass halt alle jetzt anfangen von Equity, Equality is not enough, we need Equity. Ja, und zwar, seltsamerweise sagen das jetzt alle, irgendwie spontan. Das muss wohl eine Idee sein, deren Zeit gekommen ist. Sonst eine professionelle das ja Idee, sagen, ne? Eine sehr professionelle. Das ist ja nicht so, als ob die sich absprechen würden oder so. Ja, eine sehr professionelle Idee, auf gar keinen Fall eine Linke, ne? Kein bisschen. Nein. Eine geniale Idee. Aber jetzt wird's konkret. Jetzt lernen wir endlich, was Sache ist. Nämlich, Luisa Neubauer sagt uns, die Klimakrise ist sexistisch. Sie trifft Frauen mehr als Männer. Gleichzeitig sind Frauen seltener dort vertreten, wo Lösungen verhandelt werden. Endlose Studien belegen das. Also kämpfen wir heute wie jeden Tag für feministische Antworten. Endlose Studien. Studien der Unendlichkeit. Ja, was endlose Studien sein sollen, habe ich mich auch gefragt. Ja, aber die Frau Wendland hier, die ist ja Atomaktivistin. Und die sagt, was sind endlose Studien? Studien, die nie fertig werden, weil nur faule Männer an ihnen beteiligt sind. Fun Fact, auch 100% Energie, erneuerbare Energien sofort ist möglich. Studien sind von Männern geschrieben. Der IPCC-Report größtenteils, erneuerbare Energien werden größtenteils von Männern gebaut. Alles Lösungen, in Anführungsstrichen. Nein, Frau Wendland, Männer böse, böse. Ja, aber machen müssen sie das schon zum größten Teil alleine. Diese ganzen Windräder hinstellen und die so. Die Klimakrise ist so sexistisch. Ja, ich glaube, die Frau Neubauer verwechselt das. Ne? Das ist dieses Ding mit Klimakterium, ja, das betrifft die Frauen. Man fragt sich letztens, ob die das wirklich selber nicht raffen. Das hat aber nichts mit Klimakrise zu tun, liebe Luisa. Die nicht aus ihrer Blase rauskommen. Gibt vielleicht ein paar Hotflashes, aber keine Klimakrise. Ja, und jetzt, also, diese Woche habe ich meine Artikel alle hintereinander gepackt, merke ich gerade. Das ist ja mal geil. Ja, aber die Headline des Tages, nämlich Los Angeles Times, die schreibt: How white and affluent drivers are polluting the air breathed by LA's people of color. Also, kurze Frage, weil mehr Schwarze in der Innenstadt wohnen? Wahrscheinlich, ja. Das ist ein sehr langer Artikel, der mit Darth Vader endet. Also am Ende ist Darth Vader. Darth Vader. Ohne Scheiß, das ist das Ende von dem Artikel. Hier gibt es irgendeine so Parodie mit Darth Vader, der irgendwie ja, ExxonMobil sagt, dass sie die Klimakrise vorantreiben mit ihren fossilen Energien. Ups. Dabei ist er gar kein weißer Mann. Komisch. Das sieht man jedenfalls nichts von. Das ist wahrscheinlich die Parodie. Oh. Ja, also die Weißen sind schuld, ne? Die armen People of Color sind People of Air Breathing. People of schlecht einatmen. Ja. Genau. Und das ist auch das größte Problem, was die da in der City haben, die People of Color in Los Angeles. Ne? Auf jeden Fall. Das allergrößte. Ja, auf jeden Fall. Waffen oder so kennt da gar keiner. Nee, und Fentanyl und so, oder? Obdachlosigkeit. Nein. Ah, einer der schönsten Artikel, lol, die wir je hier hatten. Ja, der Energiefußabdruck von der deutschen Fußballliga, die Bundesliga, ja. The Bundesliga. Also natürlich ist nichts gefeit vor dem Klimawandel. Und deswegen müssen wir da auch gucken, dass auch bei den wichtigen Dingen wie beim Fußball, dass halt der Spaß nicht überhand nehmen kann. Ne? Man muss ja auch mal ein bisschen auf dem Teppich bleiben. Deswegen fahren die schon seit Jahren Programme. Wie viel Energie können wir einsparen? Können wir irgendwie die großen Lichtanlagen im Stadion irgendwie energieeffizienter machen? In Klammern nein. Ne, also ihr kennt ja diese großen Lichtanlagen, die da in den Stadien verbaut werden. Die sind weiterhin die größten Energieschlucker und sehr viel Energieeinsparinnovation gab es da wohl in den letzten Jahrzehnten nicht. Was ich ja, bei den Schalkern ist das so teuer, weil die so viel Rasen immer rein und rausfahren. Ne? Ja, es gibt sehr viele Dinge, warum es so teuer ist. Okay. Und ich meine, man muss ja auch überlegen, es ist eine Unterhaltungsveranstaltung, ne? Allein die ganzen die ganze Lichttechnik da und das kommt ja natürlich auch nochmal oben drauf. Nicht nur die Beleuchtung ist wirklich tatsächlich das, was am meisten, aber da zählt halt nicht nur diese Stadionscheinwerfer, die das Feld beleuchten, sondern halt auch alle anderen Beleuchtungssachen zählen dazu. Gut, die machen schon seit Jahren viel, aber einigen Leuten ist es noch nicht genug, natürlich, weil es ist ja nie genug, weil noch wird CO2 in die Erde geblasen, ne? Ein durchschnittliches Bundesligastadion könnte 66.000 Einfamilienhäuser quasi ein ganzes Jahr lang mit Energie versorgen, äquivalent, also was im Jahr benutzt wird. Ne? Also mehr Einfamilienhäuser als Menschen ins Stadion reinpassen, würde man meinen. Ja. Das wird hier angegeben, schön. Also die Message ist im Endeffekt, die Fußballvereine müssen mehr machen. Ja, wie viel Strom wird konsumiert und wie viel von denen ist Energie aus erneuerbaren Energien. Ne? Da gibt es als einzigen Verein den SC Freiburg. Der hat ungefähr ein Drittel des gesamten Energieverbrauchs, beziehen die aus eigenproduzierter Energie. Also jetzt nicht einfach nur Biostromanbieter, sondern eigenproduzierte Energie. Und da könnten ja die ganzen anderen Vereine noch was von lernen. Allerdings, wenn man hier sieht, wir haben Stromverbrauch von 22 Millionen Kilowattstunden im Jahr von Bayern München als Spitzenreiter. Und ja, wie viel Solar, also ich weiß ja nicht, wie viel, die können gar nicht so viel Solarzellen aufstellen, dass sie diesen Strombedarf überhaupt decken könnten, rein theoretisch gesehen. Aber gut, da müssen die halt wohl noch mehr Abbitte leisten und noch mehr Klimazertifikate kaufen, damit auch die letzten Kritiker zufrieden sind. Ja, also oder man hört einfach auf mit dem Fußball. Was soll das? Der Planet stirbt. Wir brauchen sowas wie Fußball. Genau. Kann sich nicht mal einer an Fußball ankleben? Ja, ich wollte auch gerade sagen, also ich hatte ja eine Idee, kommt jetzt nicht drauf, was meine Idee ist. Lass mal Eintracht Frankfurt verbieten. Also es ist ein Kompromiss, wir verbieten nicht alle, wir verbieten nur Eintracht Frankfurt. Dann schon mal den fünftschlimmsten hier auf der Liste weg. Und dann gucken wir mal, was das IPCC in 10 Jahren sagt, ob wir die wieder erlauben können. Genau. Das wäre meine Idee. Ich würde lieber mal gerne mal sehen, wie das dem Fußabdruck von anderen Sportarten gegenübersteht. Also, weil es ja so viele Leute gibt, die sich zum Beispiel der Eifern Formel 1 zeigt, ganz schrecklich umweltschädlich. Ja, vor allem. Ja. Und ich würde gerne mal wissen, was die Fahrerei der Fans hin und her jedes Wochenende zu jedem Spiel und all der ganze Kram zusammen kosten. Und das mal gegen die Formel 1 hochrechnen, um mal zu sehen, wer da am Ende in die Kürzeren zieht. Ja, ich meine generell jede Großveranstaltung. Hm. Aber die Bayern könnte man natürlich auch verbieten. Ne? Also. Ja, das ist ja aber auch der Punkt, wo ich einfach sage, diese ganzen Großveranstaltungen, das ist halt ein Luxus. Wir sind eine Luxusgesellschaft, wo sowas möglich ist, dass man halt auch so viel Energie verschwenden kann und diese ganze Technik dorthin stellen kann für solche Festivals oder sonstige Sachen. Das ja, stimmt. Ich meine, wenn einem das mies gemacht wird, dann, ja. In der jungen Gesellschaft ist kein Platz für Luxus. Das ist klar. Aber das sind Spiele. Spiele brauchen wir doch. So, bald stehen die Bands auf der Bühne und sagen, ja, Leute, wir sparen Energie, deswegen keine Boxen, also bitte mitsingen. Wenn ihr den Text hören wollt, einfach bitte mitsingen. Und wenn ihr die Gitarre hören wollt, einfach Luftgitarre spielen. Oder? Genau, wenn ihr die Gitarre hören wollt, dann Gitarrenpart einfach summen. Miau, miau, miau. Tja. Klima, radikale Platten, Autoreifen. Ja, wir müssen neue Autoreifen kaufen, sonst wird dann auch wieder CO2 und so, weil die hergestellt werden müssen. Ich glaube, die lassen nur die Luft. Das ist kontraproduktiv, was sie da machen. Ja, okay. Dann geht's weiter. Aber trotzdem, wie lange noch? Also, wie lange gucken wir uns das noch an, bevor irgendwann mal was passiert? Also, Achtung, ihr Spritfresser ist tödlich, steht auf dem Pamphlet, das sie da dran hängen. Es liegt nicht an Ihnen, sondern an Ihrem Auto. Das Herumfahren in innerstädtischen Gebieten mit einem riesigen Fahrzeug hat enorme Folgen für andere. Auf der Webseite der Gruppe kann man sich das Flugblatt in 14 Sprachen herunterladen. Das ist wichtig. Ja, nehmen Sie es nicht persönlich. Ja, wie lange noch? Wie lange lassen wir uns auf der Nase herumtanzen? Ja, ich meine, ist doch schön, wenn die eine Webseite haben. Vielleicht haben die ja sogar ein Impressum. Haha. Kann man nichts sagen hier. Richter Fischer hatte doch schon geschrieben, dass er auch für längere Haftstrafen so langsam plädieren würde. Ja. Mhm. Weil es eben eine Nötigung ist. Sowas. Autoreifen, ja. Nehmen Sie es nicht persönlich. Nee. Wie kann man denn noch persönlicher werden? Das ist nur ein Reifen. Ja. Ja. Und auch sonst, ich meine. Nix. Dieses Getue jetzt wegen der paar verurteilten Leute finde ich auch groß. Ah ja, genau. Aha. Widerstand oder Katastrophe. Alain Hinrichs schreibt verurteilt. 9 Minuten für 600 Euro. In der Urteilsverkündung Worte wie beim Schwerverbrechen. Menschen als Geisel genommen. Leuten den eigenen Willen aufzwingen. Und Beteiligte instrumentalisieren. Ja, alles Dinge, die du getan hast, deine Leute. Das klingt aber nicht nach Schwerverbrechen. Wie nicht. Schwerverbrechen klingt eben, klingt eher so Blut, Verletzung oder so. Ne? Den eigenen Willen aufzwingen. Ja. Für meinen Versuch, Leben zu schützen. Ja. Wenn das dein Versuch war, dann ist der aber kläglich gescheitert. Ja. Wessen Leben denn? Wollte das auch geschützt werden oder wie war das? Sie sind Lebensschützerin, ja. Wahrscheinlich, sie ist pro-life. Ja, Lebensschutz. Ja. Sie ist nicht pro-choice, wo man langfahren darf. Sie ist pro-life, ja. Stimmt. Oh, ja. Menschen als Geisel genommen. Ja, ist ja auch kein Problem, ne? Kann man die Leute auch zu allem zwingen. Ist ja nicht was Schlimmes, so wie irgendwie, keine Ahnung, damit angeben, dass man was mit Frauen hatte, ja. Genau. Wer ist das überhaupt? Kenne ich die? Ja, es ist auch diese eine von den Jurastudenten, die jetzt aufgehört hat mit Studieren, weil ja der Planet stirbt, ja. Und ihr Professor hat sie irgendwie verteidigt, wo ich mir direkt denke, ja, der gehört eigentlich sofort auf die Verfassungsschutzbeobachtungsliste, wenn er da zu sowas nicht irgendwie sagt, nee, da habe ich nichts mit am Hut, ich bin ja Professor für Juristerei und nicht irgendwie Verteidiger von Rechtsstaat hindrehen. Ja, ist ja gut, wenn das also 9 Minuten 600 Euro oder was so hochrechnen kann, dann sind sie ja bald so weit, dass sie sich das nicht mehr leisten können. Toi, toi, toi. Naja, wird wahrscheinlich mehr Geld von anderen Leuten dahinter stecken. Ja gut, aber ob die da irgendwie ohne Ende buttern wollen oder vielleicht auch mal... Ich hoffe, die machen das jetzt einfach. Lassen sich was anderes einfallen. Da gab es jetzt auch, das habe ich jetzt aber nicht eingereicht, habe ich nur die Woche über irgendwo die Überschrift gesehen. Der Fischer hat jetzt letztens, Thomas Fischer hier vom Bundesgerichtshof ehemalig, der hat so eine Verteidigung geschrieben, warum das jetzt okay ist, die Leute halt ohne Bewährung einzuknasten. Ja. Dass jetzt langsam halt mal so weit ist, ne? Also. Ja, sowas Ähnliches hatten wir ja schon mal. Die Herleitung ist die gleiche wie das, was wir vor einiger Zeit schon mal hatten. Es geht halt um die Wiederholungsgefahr. Ja, aber die Gefahr, dass ein Richter einen einknastet, bestand sowieso wegen Nötigung. Also es hätte ja von vornherein ein bisschen härter sein können. Insofern sind die vielleicht jetzt erst bei dem Stand, wo sie sowieso gedacht haben, es sind ankommen mindestens oder so. Also halbes Jahr Knast oder sowas. Schauen wir mal, ob sie das noch durchziehen. Glaube ich natürlich auch nicht so richtig dran. Ach, hier geht's ja scheinbar darum. Sehe ich jetzt erst. Naja. Genau, das passt sehr gut zu dem, weil hier wird sogar auch Bezug genommen auf die Sache, die der Thomas Fischer geschrieben hat, wie du es gerade gesagt hast. Allerdings ist der Autor hier anderer Meinung. Gut, ich meine, er ist ein Strafverteidiger, also ist es nicht seltsam, dass er anderer Meinung ist wie jemand, der Strafrecht kommentiert, der das eher aus der anderen Sache sieht, aber er sagt halt im Endeffekt Folgendes. Thomas Fischer sieht keinerlei Zweifel an der Strafbarkeit der Protestform und faselt von Nötigung und Gewalt der Protestierer. Er findet die Strafen angemessen, wenn die Leute sagen, dass sie es wieder machen werden und damit keine günstige Kriminalprognose für eine Bewährung möglich ist. Ja, das ist der Punkt. Ne? Bereust du es? Machst du es nochmal? Ja, ich bereue es. Nein, ich mach's nochmal. Okay, dann geht's einsicht. Wenn du sagst, nee, ich bereue es nicht, ich mach's wieder. Bewährung, genau. Bewährung ist sowas wie Probezeit, wo du dann das nächste Mal das noch besser blockieren kannst, oder wie? Also das ist halt der Dreh- und Angelpunkt. Aber er sagt hier ganz im Gegenteil, ob sie nämlich überhaupt bestraft werden dürfen, da auch eine Freiheitsstrafe sie nicht vom Forttun abhalten wird. ist fraglich. Die Freiheitsstrafe verfehlt also völlig den Strafzweck. Habt ihr verstanden? Soll ich nochmal vorlesen? Ob sie nämlich überhaupt bestraft werden dürfen, da auch eine Freiheitsstrafe sie nicht vom Vortun abhalten wird, ist fraglich. Weil der Zweck der Strafe ist, die Leute davon abzuhalten, das zu machen, argumentiert er. Und wenn die von vornherein sagen, wir machen es eh wieder, macht es auch gar keinen Sinn, die zu bestrafen. Moment, wenn sie eine Strafe kriegen und nicht sitzen, dann machen wir. Der Sinn der Strafe ist einerseits, die davon abzuhalten, es wiederzumachen. Aber sie sagen, es macht, deswegen macht es keinen Sinn, die zu bestrafen. Das sagt der Strafverteidiger. Muss ich nochmal sagen, jetzt Strafverteidiger. Ja, man unterbindet das aber doch auch, dass derjenige das überhaupt machen kann, wenn man in den Knast festsetzt. Jo. Ja, der Meinung wäre ich aber auch. Ja, das spielt hier für den keine Rolle. Und ein anderer Grundsatz, die Generalpräventivität, das spricht auch an, die Strafe wirkt nicht generalpräventiv, weil die Mehrheit der Bevölkerung es den Aktivisten nicht gleich tun wird. Ja, es ist kein grundsätzlicher Anspruch an so eine Strafe. Spezialpräventiv, weil die Klimakleber sich dadurch nicht von ihrem Tun abhalten lassen. Ja, die Strafe ist einfach auch, um was zu bestrafen da. Also das ist irgendwie Quatsch, was da steht, glaube ich. Er argumentierte also, dementsprechend ist es kein legitimer und kein legaler Strafzumessungsgesichtspunkt, denn es ist mit dem Menschenbild des Grundgesetzes, dem Artikel 1 der Menschenwürde nicht vereinbar. Voll also falls ihr euch fragt, wie manche Leute vor Gericht rauskommen, ne, da gab es ja so einen ganz interessanten Fall von wegen, nee, ich bin kein Zuhälter, ich vermiete nur den Bürgersteig, irgendwie sowas. Ne? Strafverteidiger. Ne? Also, der sagt doch, es ist nicht präventiv, weil er sagt doch, er wird es wieder tun. Also gibt es keine Grundlage, ihn zu bestrafen. Und die Mehrheit der Bevölkerung wird es nicht machen. Deswegen ist es auch kein abschreckendes Vorbild. Also, ja, es ist eine sehr, sehr lustige Argumentation, muss ich sagen. Das ist kein Anspruch. Dann kann man sich echt den Clownhut aufsetzen und in den Gerichtssaal gehen und alle gucken. Ja, wenn du Glück hast, der Richter hört nicht richtig zu, dann kommst du vielleicht durch mit der Argumentation, aber das dürfte sich schon, ist schon ziemlich unwahrscheinlich sein, eigentlich. Wenn der Richter dir gewogen ist, kann er deine Argumentation ja folgen. Für sowas ist ja was. Ja, so ungefähr. Ja. Ne? Mhm. Aber ihr redet hier allgemein und ich meine, es ist halt, ja, ist interessant. Ja. Hat ehemalige DDR-Juristen verteidigt. Das heißt aber auch so ein bisschen, wo die Taz so hängt, ne? Ja, finde ich. Ja, genau. Danke. Endlich wissen wir Bescheid. Endlich. Endlich ist die Frage geklärt. Keine Fragen bestehen mehr, ja. Ja, hier haben wir den Herrn Kersten Augustin von der Taz. Der uns erzählt, wie super das war, dass die Nord Stream Pipeline gesprengt worden ist, nachdem wir halt letzte Woche diesen neuen Erklärungsversuch bekommen haben, dass irgendwelche Leute eine Yacht gemietet haben und mit ausreichend Sprengstoff da zu der Pipeline rübergefahren sind und die da präpariert haben. Möchte der Mann Ihnen jetzt in seiner humorigen Kolumne einen Preis verleihen? Kann man natürlich machen, wenn man irgendwie die Energieversorgung eines Landes irgendwie für einen Witz hält. Aber die Pipeline-Helden verdienen außerdem den Footprint Award für sozial-ökologische Transformation. Sie haben für das Ende des fossilen Albtraums mehr geleistet als jeder vegane Nachtzugfahrer. Ohne ihren heldenhaften Einsatz wäre die Wärmepumpe immer noch ein Kapitel im grünen Parteiprogramm. Jetzt ist sogar dem letzten aus Aserbaidschan bezahlten CDU-Politiker klar: Es gibt keinen Weg zurück zum russischen Billiggas. Okay. Womit wir beim dritten Preis wären, dem Gerhard-Schröder-Preis für Verdienste gegen die deutsche Sozialdemokratie. Denn seien wir ehrlich, spätestens im nächsten Winter, wenn es wieder kalt wird, aber Christian Lindner sich weigert, Olaf Scholz Finanzbazooka nachzuladen, wird es ungemütlich werden in Deutschland. Und wenn es in der Ukraine dann etwas gäbe, das man aus der Ferne mit zusammengekniffenen Augen als Waffenstillstand bezeichnen könnte, wären die ersten Sozialdemokraten aus ihren norddeutschen Villen gekrochen und hätten gefordert, dass wir doch bitte Nord Stream 2 endlich in Betrieb nehmen. Ja, Krieg ist für diesen Mann nur Mittel zum Zweck offensichtlich. Zerstörung von vitaler Infrastruktur unseres Landes irgendwie oder vitaler Infrastruktur, die zu unserem Land führt, ist für den Herrn ein großer Spaß. Im Gegenteil, also ist es nicht schlimm. Das hat uns ja geholfen. Ja, okay, nächste Woche schreibt der Herr darüber, wie wir die Debatte über die Kernkraftwerke ein für alle Mal beenden können. Ja, versteht das? Ja, sowas. Ja. Bang, bang. Ja. Ja, und hier haben wir den Artikel der New York Times, der natürlich Bezug nimmt auf die deutsche und dänische Berichterstattung zu diesem ganzen Thema, der uns eine plausibilisierte Geschichte darbringt, die den Ablauf der Ereignisse ein bisschen darstellen soll. Also es geht erstmal um den Ablauf. Ja, 6 Leute haben sich zusammengetan, haben eine Segeljacht in Rostock gemietet und sind dann mit dem Sprengstoff hingefahren und sind mit normaler Tauchausrüstung nach unten gegangen, haben die Sachen deponiert und haben es aus der Ferne gesprengt, um es kurz zu machen. Und wo die Leute jetzt herkommen, was die Hintergründe sind, absolut unklar. Es wird gesagt, es wären irgendwie pro-ukrainische Leute irgendwas gewesen. Weiß man aber nicht. Irgendwelche belastbaren Beweise gibt es für eigentlich gar nichts von dem, was hier gesagt wird. Außer wieder Aussagen von Geheimdienstkreisen und einiges Material, was dafür zur Verfügung gestellt wird, wie gesagt, zur Plausibilisierung. Ja, also nicht zur Erklärung, sondern zur Plausibilisierung. Und ja, in welche Richtung wird diese ganze Debatte jetzt abfließen, ist mir nicht so ganz klar. Ist ja, bringt einfach nur eine weitere Dimension in diese ganze Nord Stream-Angelegenheit. Ich meine, zum jetzigen Zeitpunkt würde es mich auch nicht wundern, wenn wir nächste Woche wieder eine neue Story aufgetischt bekommen. Die Erklärungen für diese ganzen Hintergründe, die hier gegeben werden, sind halt teilweise sehr schwierig nachzuvollziehen. Beispielsweise, dass halt gesagt wird, gut, die Geheimdienstquellen, die diese Sachen nachvollzogen, plausibilisiert haben und zur Verfügung gestellt haben, den Journalisten, ist immer gut, wenn Geheimdienste Journalisten Sachen zur Verfügung stellen, die haben das schon Tage, nachdem das passiert ist mit der Explosion, hätten die diese Erkenntnis schon gehabt. Ne? Und das ist jetzt schon ein paar Monate her, aber jetzt wurden diese Sachen erst an die Journalisten erst auch gegeben. Wer ist das denn? Pro-ukrainisch? Sind das die Amis oder sind wir das? Oder wer ist das? Ist alles überhaupt nicht klar. Also es ist ein riesiges Fragezeichen. Es ist an sich es kommt aus dem Left Field einfach und verwirrt alle, die versuchen, das Ganze irgendwie zu verstehen, ne? Weil diese Story passt halt zu sehr vielen Sachen, die eindeutig gefestigte Erkenntnisse waren letzte Woche überhaupt gar nicht. Ja, und da geht es halt um so Sachen wie die Art und Weise des Sprengstoffes, wie man runtertauchen kann, ob das möglich ist und so weiter und so fort. Ich persönlich finde es einfach einen sehr schönen, sehr, sehr schönen Touch, dass es ein Segelboot war, mit dem die da hingefahren sind, ne, weil hier umweltfreundlich und so, also da hat sich einer Gedanken gemacht. Finde ich eine sehr schöne, interessante Story. Und ich weiß auch nicht mehr, was ich jetzt dazu sagen soll. Ne, wird diese ganze Sache mit Nord Stream aufgeklärt? Also nach dieser Story hier, wie sie jetzt hier von vielen Leuten halt auch für bare Münze gehandelt wird, gehe ich davon aus, die Sache wird einfach nicht aufgeklärt werden. Ja, dieser Professor, wenn so ein Blödsinn hier auftischen, da können die uns ja auch die geben sich einfach keine Mühe mehr. Also der Rick meinte, er hatte doch einen Waffenspezialisten da oder sowas, einen Sprengstoffspezialisten, den man sich unterhalten hat. Und da wären in dem Gespräch schon einige Punkte gewesen, die solche Geschichten wie das hier mit dem Segelboot eben ziemlich unwahrscheinlich bis unmöglich machen. Also, ja, ich meine, absolut ausgeschlossen ist es alles nicht. Genau. Ja, aber es passt einfach zu nichts von dem, was vorher als gesicherte Erkenntnis galt. Vielleicht war das ja auch alles falsch. Und 80 Meter Tauchtiefe ist halt auch kein Ding, was man mal eben macht. Ne? Ja, meine ich auch, ja. Ja, da braucht man halt schon spezielles Equipment, ausgebildete Leute und so weiter und so fort. Ich meine, ist es unmöglich? Unmöglich ist es nicht. Unmöglich wäre es auch nicht, das ganz ohne Tauchausrüstung zu machen. Es gibt ja irgendwelche Leute, die Luft anhalten und ganz tief tauchen. Apnoe-Taucher, die mehrere Tonnen Sprengstoff nach da unten bringen. Ja. In der Nordsee. Ich glaube nicht. Ja, doch. ich finde das alles plausibel. Ich denke, es war der Typ, in welchem James Bond war das, wo Kurt Jürgens dieses Schiff hatte, was die U-Boote gefressen hat. Das war Jagd auf Dr. No? Nee, ach so, ja. das Boot, was die U-Boote gefressen hat. Okay. Ja. Nee, Thunderball vielleicht? Könnte sein, ich krieg's gerade nicht zusammen. Naja. Gibt zu viele davon. Behind Ukraine Peace Proposal, China foresees end to war in Summer. Der Spion, der mich liebte. Ha. Ah, der Spion, der mich liebt, okay. Danke, Google. Ja, das ist so gut. Ja, hier einmal kurz aus der ausländischen Berichterstattung hier von Nikkei Asia. China hat halt in den letzten Wochen anlässlich des einjährigen Jubiläums von der ganzen Ukraine-Kriegangelegenheit einige diplomatische Äußerungen zu der ganzen Angelegenheit getätigt, was sie vorher nicht gemacht haben. Sie halten sich da einfach sehr zurück, sowohl in der Unterstützung von der Ukraine als auch in der Unterstützung von Russland oder in der Kritik von Russland. Aber sie haben im Endeffekt einen 13-Punkte-Plan vorgelegt, wie Russland und die Ukraine halt den Frieden wieder herstellen können. Und Teil dieses 13-Punkte-Plans ist es aber auch, dass die Ukraine auf die westlichen Staaten einwirkt, dass die Ukraine bewirkt, dass die westlichen Staaten die Sanktionen gegen Russland wieder zurücknimmt, als Akt der Aussöhnung und der Handreichung von Seiten der Ukraine und territoriale Sachen, sie wollen halt für so eine Übergangszone für 5 Jahre machen, dass in diesen 5 Jahren diplomatische Verhandlungen stattfinden, wie es jetzt genau aufgeteilt werden soll. Und für diese ganze Zeit würde ein Waffenstillstand funktionieren und noch so ein paar andere Punkte. Ganz interessanter Vorschlag, aber kommt hier in Deutschland in den Nachrichten ja überhaupt gar nicht vor. So, nur so nebenbei, weil Friedensverhandlungen sind ja an sich ein rotes Tuch, wo alle sagen, ja, jeder, der über Friedensverhandlungen redet, ist eigentlich auf Seite von Putin. Da sehen wir hier den Herrn, der anscheinend auch auf der Seite des Putins ist. Den Name ist mir gerade ach nee, da steht er ja, Selensky, ja, stimmt, das war ist, was war der nochmal, professioneller Pianospieler, glaube ich, ne? Ja, und Präsident der Ukraine. Und ja, der hat im Rahmen des Group of 20 Meetings, also G20 in Indonesien, hat er im Endeffekt ein längeres Konzept vorgestellt, wie aus seiner Sicht eine mögliche Friedensvereinbarung mit Russland aussehen könnte. Ja, und 10 feste Punkte hat er genannt und hier auszugsweise wird das hier gezeigt. Also Punkt 1, nukleare Sicherheit und Strahlensicherheit. Ja, also die Nuklearkraftwerke, die Truppen müssen von den Nuklearkraftwerken abgezogen werden und internationale Truppen müssen diese Kraftwerke besetzt halten. Dann dieser Deal mit den Exporten von den Weizen muss weiter ausgebaut werden. Die Energienetze der Ukraine sollen nicht weiter angegriffen werden dürfen und auch zukünftig nicht. Also Leute, die in Russland sind, aus der Ukraine deportiert wurden, wie Selenskyj sagt, die von Russen verschleppt sein sollen. 11.000 Leute, die nach Russland verschleppt sein sollen, aus der Ukraine sollen zurückgegeben werden, weil das Kriegsgefangene seien. Und Gefangene auf der Krim. Dann muss Russland die ukrainische territoriale Integrität nochmals anerkennen. Und da ist jetzt halt der Punkt, er hat nicht explizit gesagt, mit Donbass, ohne Donbass, mit Krim, ohne Krim. Das ist explizit außen vor gelassen worden. Das steht hier nicht so drin. Es steht nur, dass es halt im Rahmen der UN die territoriale Integrität festgelegt werden soll. Dann alle russischen Truppen sollen sich aus dem ehemaligen ukrainischen Staatsgebiet festziehen. Es sollen nur internationale und regionale, lokale Truppen erlaubt sein. Es soll ein internationales Tribunal eingerichtet werden, wo Kriegsverbrechen von Russland begangen werden, aufgearbeitet werden sollen. Und Russland soll sich dem auch unterwerfen, den Entscheidungen von diesem Gericht. Ja, viel Spaß damit. Ne, wenn ne, die Amerikaner machen das schon, ich mache es Russland jetzt recht nicht. Dann Naturschutz, ein ganzer Paragraph über Naturschutz. Und ja, dann, es muss im Endeffekt eine internationale Sicherheitsarchitektur jenseits der NATO geschaffen werden, dass sie die dafür sorgt, dass Truppen in der Ukraine stationiert werden, die halt dafür sorgen, dass halt solche Sachen nicht mehr passieren können, um halt eine Abschreckung, nicht in eine Abschreckungsmaßnahme zu sein, sondern als weicher Puffer zu dienen, weil dann halt direkt andere Länder mit in den Konflikt eingezogen werden. Und das Ganze soll halt, und dann soll Russland anerkennen, dass es tatsächlich ein Krieg war und keine Special Military Operation. Und das Ganze soll schriftlich, völkerrechtlich, verbindlich hinterlegt werden mit den neuen territorialen Grenzen. Und ja, das sind die 10 Punkte zusammengefasst, die der Selenskyj sagt, aufgrund von diesen Punkten können wir eine Friedensverhandlung mit Russland abschließen. Auch mal wieder, weil hier in Deutschland ja immer nur berichtet werden, ja, alle Sachen werden abgelehnt und nein, die wollen nicht verhandeln und Putin macht doch eh nicht und so. Gut, ob jetzt einzelne Forderungen hiervon gerechtfertigt sind oder nicht, ist egal, aber der Punkt ist da. Der Wille zur Verhandlung ist auf allen Seiten gegeben und jeder, der irgendwas anderes sagt, ist Blödsinn. Es wird sich einfach nur um die Punkte gestritten. Das ist an sich das Gleiche, wie es letztes Jahr schon mal war. Nur da ist die Sache ja dann total aus dem Ruder gelaufen und ja, das wird noch zu bewerten sein historisch, wie das überhaupt passiert ist. Tja, so, und wir, einer der Gründe, warum diese ganze Ukraine-Krieg-Angelegenheit auch nicht endlos weitergehen kann, ist, weil wir es bald einfach nicht mehr schaffen, die Ukraine mit Material zu versorgen, weil wir einfach industriell nicht aufgestellt sind, Militärmaterial in dieser Produktionsmenge zeitnah herzustellen. So, und das ist nicht nur in Europa so, das ist in Amerika genauso. Ja, es fehlen die Lieferketten, es fehlen die speziellen Maschinen, die dafür hergestellt werden müssen. Die sind zwar vorhanden, aber die sind einfach nicht in diesen Massen vorhanden. Und dann gibt es natürlich wie immer die ganzen Zuliefererarbeiten, die ausgelagert wurden ins Ausland, die minderwertige Qualität teilweise liefern, viele Ausschussware produzieren und dadurch den Output an so Sachen wie Munition und sowas im Vergleich zu vor 20 Jahren um ein Drittel reduziert haben. So, also wir haben innerhalb der letzten 20 Jahre ein Drittel Kapazität an Industriegutherstellung verloren im Westen, im NATO-Westen. Ja. Amerika, Europa. Unter diesen ganzen Rüstungsfertigungsländern ist Deutschland mit eins, das noch am meisten Kapazität hat, Rüstungsgüter herzustellen. Das könnt ihr euch auf der Zunge zergehen lassen. Ja, wir als Deutschland sind mit die am kapazitätsstärksten, dass wir Rüstungstechnik herstellen können, weil alle anderen die Fabriken einfach nicht mehr haben. Tja. Hier ist keine, und das natürlich nicht in großer Kapazität. Das ist ein massives Problem. Deswegen muss an sich die Wirtschaft komplett umgestellt werden und die Subventionen müssen umgestellt werden, und wenn da wirklich was laufen soll. Ne? Stichwort Kriegswirtschaft. Ne? Naja, von Kriegswirtschaft zu Verfolgungsjagden auf der Autobahn. West- und Ostdeutsche Klicken nutzen das Chaos der 90er und das Wegschauen von Behörden und Politik aus und bereichern sich schamlos. Ja, alle haben sich schamlos bereichert. Der Mohammed hat wieder was gefunden. Nämlich Deutsche sind auch kriminell. Da guckt doch keiner drauf. Alle sagen nur Shisha-Bar, Parallelgesellschaften, Ehre, bla bla bla. Die Botschaft, die sind kriminell wegen ihrer Kultur, ihrer DNA, ihrer ethnischen Zugehörigkeit. Und dann schaut er sich halt angeblich einen Film über die Treuhand an. Ein Allmann kaufte die Berliner Wärmeanlagenbau mit dem Vermögen der Wärmeanlagenbau. Wie dreist ist das denn? Als wenn das was mit Clankriminalität zu tun hätte. Ja, es gibt Leute, die sind kriminell. Ja. Aber diese Leute sind nicht in ein fremdes Land gekommen, haben sich da das Leben bezahlen lassen und haben immer mehr Leute geholt aus ihren Heimatländern, um hier kriminelle Strukturen aufzubauen. Das ist ein Unterschied, Mohammed. Weiß nicht, ob du es nicht verstehen willst oder Diese Geschichten enden mit Verfolgungsjagden auf der Autobahn, mit verschwundenen Millionenbeträgen auf Konten von Freunden und Familienangehörigkeiten. Sie enden in der Schweiz oder in Österreich. West- und ostdeutsche Cliquen bereichern sich schamlos. Die Kriminellen hießen Borchers, Schneider oder Rottmann. Man könnte meinen, dass es sich um organisierte Clans handelt und dass Kriminalität inhärent in der deutschen Kultur festgeschrieben ist. Das ist auf so vielen Ebenen falsch, Bohannet. Ich meine, den wichtigsten Unterschied habe ich dir eben erklärt. Die kriminellen Deutschen gehen, außer dem einen, und der war Österreicher, eigentlich nicht in andere Länder, um ihren Kram dazu. Und bilden dort auch keine Parallelgesellschaften, hinter der sie ihre Kriminalität verstecken. Wann hast du das letzte Mal gehört, dass irgendwo, keine Ahnung, in Ägypten eine deutsche Verbrecherfamilie in irgendein Museum eingelaufen ist und da irgendwelche Pharaos geklaut hat? Ich meine, gibt's nicht. Egal wie sehr du versuchst, irgendwas herbeizureden und wie sehr du wieder, oh, ist alles ironisch, der Allmann regt sich wieder auf, fragile Weitness und so. Ja, leck mich am Arsch, du baust jedes Mal wieder irgendwie dieses Ding auf, dass die Deutschen, das sind die Schlimmsten und für Ausländer ist es hier in unserem Land so unerträglich und immer die gleiche Scheiße und du ziehst es an den Haaren herbei. Jeder, der nicht bei drei irgendwie auf dem Baum ist, wird von dir irgendwie als Kronzeuge für den Rassismus benutzt. Das ist einfach nur noch ermüdend, Mohammed. Ja, und ich habe dann das Gegenteil von dem Artikel so ein bisschen. Nämlich einen, der ein bisschen in der Realität verankert ist und fängt an mit dem Satz, Berlin ist eine wunderbare Stadt. Ach nee, scheiße, so wird da kein Schuh raus. Berlin ist eine wunderbare Stadt, die alles tut, um zu verhindern, dass sie wunderbar bleibt. Was hat diese Stadt für Menschen, für Möglichkeiten? Ja, okay. Es verblüfft mich immer noch jeden Tag, wirklich jeden Tag aufs Neue, mit welcher Insistenz und Schludrigkeit diese Stadt gegen sich arbeitet. Und da geht es gar nicht um vagabundierende Baustellen, die immer wirken wie Guerilla-Aktionen einer Stadtverwaltung oder Nichtverwaltung. So willkürlich tauchen sie auf und verschwinden wieder. Es geht auch nicht um Fahrradwege, die einfach in nichts enden, wie leider auch erschreckend viele Leben von FahrradfahrerInnen, die dafür umso grimmiger von neongelben Polizeischwadronen verfolgt werden, die bestrafen, die am meisten gefährdet sind. Du weißt aber schon, Georg, dass Regeln nicht nur dazu da sind, irgendwie zu regeln, sondern dass die Regeln zum Beispiel dafür da sind, Leute ohne eine Karosserie um sich herum von Dingen abzuhalten, die sie in Kontakt mit Leuten mit einer Karosserie um sich herum bringt, ne? Die Regeln sind ja nicht da, um irgendwen zu gängeln, so wie du das siehst. Aber du hättest am liebsten, ja, Berlin ist alles erlaubt, scheiß drauf. Ja, fährt jeder, wie er will, bla bla bla bla bla. Ja, das ist die absurdeste Beschreibung von Berliner Fahrradfahrern, die ich je gehört habe. Ich meine, der Berliner Fahrradfahrer ist eins der asozialsten Wesen, die Deutschland zu bieten hat. Aber gut. Es geht auch nur teilweise um das Stadtschloss, mit dem so vieles angefangen hat oder verbunden ist. Das kalte Hohenzollernherz, dort, wo die Widersprüche, die Offenheit oder der Aufbruch in dieser Stadt beginnen könnten. Ihren Platz haben könnten, ein Haus der Zukunft, ein Ort für alle, für jeden, ein Palast der Republik vielleicht. Ach, was für ein schöner Name. Ich weiß nicht, wie du das meinst, Georg, aber wenn du das so meinst, wie ich das lese, es ist gruselig. Naja. Auch Erichs Lampenladen genannt, liebevoll. Ich war da drin. Ich habe den von drinnen gesehen, als er im Betrieb war. Ich habe ihn auch noch gesehen. Irgendwie, keine Ahnung, 86? Ja, 86. Jetzt ist er ja weg. Jetzt ist er ja Humboldt-Forum. Mhm. Ja, aber anscheinend scheint Georg den ja wieder haben zu wollen oder was Ähnliches. Weiß ich nicht. Also, Ja, der kann sich ja mit dem Mohammed antun. Dann finden die ganz schnell eine Lösung. Dann ist das Humboldt-Forum ganz schnell weg. Dann können die wieder einen Palast hinbauen. Und jetzt hat er Angst, nämlich. Ist der Herr Dietz jetzt bei der Taz gelandet, ja. Weil den kennen wir ja, das war ja so ein ehemaliger Spiegel-Kolumnist, der dann auch irgendwie was für die Bundeszentrale für politische Bildung gemacht hat, was unter aller Sau war. Und jetzt stellt er seinen Sophismus in Dienste der Taz, oder wie? Und jetzt hat er halt Angst vor der Koalition der Kleinmütigkeit, die dafür sorgt, dass Berlin eine Stadt der Geistesmenschen wie der Geistlosigkeit bleibt, im steten Streit von Vergangenheit und Zukunft, wobei allzu oft die Gegenwart abhanden kommt. Sie bauen sich eine Bastion gegen die Zukunft, eine Schuhkartonwelt, womit die Berliner Malaise sinnbildlich wird für dieses Land. Physiognomisch, biografisch und politisch thematisch sind Giffey und der andere von der CDU, wie heißt er? Ich weiß es nicht. Ein Rückschritt in die 90er Jahre, mit dem Unterschied, dass die 90er Jahre, so wie sie waren, voller Farbe, Fun und Möglichkeiten, wie ausradiert wirken, negiert, als hätte sie es nie gegeben. So wie sie gerade in Berlin Straßen bauen, die Stadt des 19. Jahrhunderts wiedererwecken sollen, als habe es Krieg, Moderne, zwei verschiedene deutsche Staaten nicht gegeben. Ja, Straßen bauen, trotz Krieg und Moderne. Ja. Setzt sich auch in Zukunft in der Politik eine Haltung durch, die fehlende Zukunftsoffenheit mit einem Beharren auf einer künstlich kreierten Historie konterkariert. Was könnte aus dieser Stadt alles werden? Was hätte aus ihr alles werden können, wenn man Mut hätte und die richtigen Leute an den richtigen Positionen? Ein großer Parkplatz zum Beispiel. Also das war meine Ergänzung. Aber nochmal, Berlin ist hier nur ein Extremfall an verschenkten Chancen in einem Land, das sich in einem Stadium der Selbstverpuppung befindet. Ich Georg. Super. Rainer. No. Georg Dietz, meine Damen und Herren. Ja, Berlin. Berlin ist immer wieder schön. Gut, dass die Bayern das bezahlen. Ja, unbesetzte Stellen könnten Urteile anfechtbar machen, ja. In der Zivilkammer, beziehungsweise in drei Zivilkammern in Berlin, sind im Endeffekt die Vorstandsposten von den Richtern unbesetzt. Aus verschiedenen Gründen. Politische Ränkespiele spielen eine sehr große Rolle dabei. Aber im Endeffekt ist es so, dass da dann Vertretungsrichter von anderen Gerichten hingehen müssen im Endeffekt und als Vakanzrichter Urteile fällen müssen. Und der Punkt ist der, dass das mittlerweile schon in so einer Masse und in so einem zeitlichen Rahmen stattgefunden hat, dass es halt rechtlich anfechtbar wird. So, und die Verwaltung redet sich damit raus, dass sie gesagt haben, okay, wir haben teilweise bis zu einem Jahr, bevor die Vakanz überhaupt stattgefunden hat, haben wir schon angefangen, einen Nachfolger zu suchen. Also wir reden hier über mehrere Jahre, die das jetzt schon stattfindet, so, ja. Und deswegen sehen wir den Fehler nicht bei uns und das hat alles schon seine Richtigkeit und wir sehen, dass wir jetzt schon so lange suchen und mit ordnungsgemäßen Kriterien daran gehen, das würde das rechtlich heilen. Aber es kann halt sein, dass da ja, dass da bald eine Klagerolle vor sich geht. Das Problem ist, dass es halt hier auch um sehr viele Klagen geht, wo eine zivile Partei, eine andere zivile Partei verklagt hat. So, das sind nicht nur Klagen gegen den Staat, wo dann der Staat in Haftung ist. Da könnte es sein, dass halt teilweise zivilrechtliche Klagen von 2-3 Jahren wieder aufgerollt werden müssen. Mit den ganzen Konsequenzen für die Privatperson. Ich meine, sowas stärkt natürlich das Vertrauen in den Rechtsstaat. Ja, da hast du schon vielleicht 2-3 Jahre so einen Gerichtsprozess durchgemacht und dann hörst du, ja, sorry, aber das Urteil ist nicht rechtmäßig, wir müssen das Ganze jetzt nochmal machen. Vielleicht mit einem anderen Ergebnis. Ne? Also das ist, macht echt Spaß, sowas. Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin. Jo. Wir marschieren nach Berlin. Nach Ebel. Ja, aber auch in Karlsruhe wollen die ab und zu mal ein bisschen Spaß haben. Und da haben die sich gedacht, ja, ne, uns gibt es ja jetzt schon eine Weile. Ne, und 70 Jahre Bundesverfassungsgericht ist doch gut. Jetzt müssen wir mal eine neue Offensive machen, mit der Öffentlichkeit in Kontakt treten. Und ja, die haben eine Instagram-Kampagne gestartet, die ist relativ schnell gescheitert. Da mussten die Kommentare sperren und haben ganz schnell herausgefunden, wir sind das Bundesverfassungsgericht, was machen wir auf Instagram? Hätte ich dir noch vorher sagen können. Aber die haben die Kampagne noch weitergemacht und haben halt quasi ihren Außenauftritt vereinheitlicht, online und auch offline. Und da haben die sich überlegt, was können wir brauchen? Wir brauchen mal einen neuen Briefkorb. Wir brauchen einen neuen Bundesadler. Neue schreibt gar nicht mehr. Wir sehen hier schon das Beispiel. Links der alte Bundesadler, der so von, also es gibt verschiedene Variationen. Ja, also die Regierung hat einen eigenen Bundesadler. Die Bundesbehörden haben einen eigenen Bundesadler. Da gibt es schon unterschiedliche Variationen. Aber die Frage ist natürlich, warum hat es der Alte nicht mehr getan? Ne? Der Alte, der hier links im Bild ist, wurde jetzt durch den neuen rechts im Bild ersetzt. Allein Kosten für dieses Logo rund 10.000 Euro. Kosten für die gesamte Kampagne 84.000 Euro. Wo man sich halt fragt, okay, das, ist das jetzt notwendig, dass ihr da eine Marketingkampagne macht? Ja, es geht jetzt nicht nur darum, dass das die Kosten sind, dass die ganzen Briefköpfe neu gedruckt werden müssen oder was. Das sind die Kosten, die dazukommen. Hier geht es nur um die reinen Beratungskosten und die halt an Firmen gezahlt wurden, um die Bundesregierung dabei, dieses Verfassungsgericht dabei zu beraten, wie die ihren Internetauftritt aufpeppen können. Ja, absolut. Wozu? Na, ich meine, die haben ein Budget von 40 Millionen pro Jahr, immerhin. Na, da sind 80.000 nicht so viel an Beratungshonorar, aber das ist schon dämlich. War der Adler links zu aggressiv? Der streckt die Zunge raus? Ist das nicht der Würde des Gerichts angemessen? Oder was war das Problem? Das würde ich ganz gerne wissen. Ja, warum denken die sich, nee, wir wollen nicht den linken, wir wollen den rechten Adler. Nee. Der rechte Adler. Ja, oder er hat diese phallischen Symbole da in den Flügeln oder so. Stimmt, die beiden Eicheln. Nee. Das war nicht gut. Die aufgespießten Eicheln. Ja, jetzt haben wir unseren Corporate Identity Adler. Ne, und gut ist. Ja. Muss nur noch einer GmbH an dir geschrieben. Genau. Das ist alles bestens. Aus. Das mit dem Bundes GmbH-Verfassungsgericht, ja. Also, wir gucken, jetzt die Beine aus echten Hosen. Hat irgendwer geschrieben, das ist jetzt hier der Adler, der die Klappe hält, genau. Genau, der Adler, der die Klappe hält. Ja. Ach ja. Alles auf Los. Durch Losverfahren besetzte Gremien und ihre demokratische Legitimation. Ja, es gibt ja den Ruf nach sogenannten Bürgerräten oder anderen Gremien, die halt quasi zusammengesetzt werden und die Politik quasi, das machen soll, was die Politik eigentlich machen soll, ja, weil wir wissen ja alle, gewählte Politiker sind nicht gut und deswegen brauchen wir jetzt solche Bürgerräte, ne, weil wir sind ja die Räterepublik Deutschland, nee, noch nicht, sorry, Bundesrepublik Deutschland, und diese Bürgerräte, die sind halt als beratende Gremien können sich die ganzen Regierungen, ja, die ihre ganzen NGOs holen, wie auch immer, aber diese ganzen Bürgergremien, das hätte dann ja eine ganz andere Legitimationsbasis und eine ganz andere Relevanz und hätte ja dann vielleicht auch eine gewisse Machtbasis im Staat, zusätzlich zu den staatlichen Institutionen, die wir jetzt schon haben. Also ich finde das Ganze ein bisschen schwierig. Und hier haben wir eine Argumentation, warum diese Räte nicht nur gut wären. Also ich meine, das muss ich ja nicht sagen, hier alte weiße Männer und juristisch verklausuliert hier dargestellt und wir brauchen frischen Wind in die Politik und man muss mal mit neuen Konzepten umgehen und das System basiert ja auf althergebrachten Machtstrukturen, die Leute unterdrücken, gerade Minderheiten und so weiter und so fort. Aber der Knackpunkt ist, diese Sachen, die sollen dann, damit es auch wirklich demokratisch funktioniert, per Los besetzt werden. Weil das ist ja das Demokratischste, was es gibt. Das ist ja sehr demokratisch, ja. Ne? Also nicht irgendwie Fachleute oder sonst was, weil da gibt es ja Probleme mit Korruption oder sonst was. Ich meine, das ist natürlich böse Verschwörungstheorien, sonst würde das ja jetzt schon so passieren. Aber er meint halt, Fakt ist, dass es zur Frage, inwiefern ein Losverfahren einen demokratischen Auswahlprozess darstellen könnte, nicht allzu viel Forschung gibt. Darum spekuliert er ein bisschen. Ja, das Partizipationsmodell Bürgerrat wurde auf alle verfassungsrechtlichen Punkte abgeklopft. Zusammengefasst gesagt, ist ein Bürgerrat unproblematisch, solange keine der Wahl legitimationsähnliche Wirkung suggeriere. Also es darf nur eine beratende Tätigkeit haben, neben der Regierung, vielen Dank dafür. Das Losverfahren ist demokratisch. Ja, weil es gibt verschiedene andere Wahlpunkte, wo auch ein Losverfahren stattfindet. Er gibt dir das Beispiel bei einer Direktkandidatenwahl, wo es eine punktgleiche Stimmenzahl gibt. Da gibt es ein Losverfahren, wo der Sieger gekürt wird. Und da schreien ja auch nicht alle Leute, dass es undemokratisch wäre. Ich meine, passiert ja auch jeden Tag. Ne? Deswegen ist das ja auch ein großes Punkt. Aber daraus schließt er im Endeffekt so, ja, ne, unter dem alten Griechenland war das ja auch so und die haben die Demokratie erfunden und ja, stellt euch mal nicht so an. Da durften nur Männer und Vollbürger wählen, ne? Genau. Ademir Karamehedovic. Irgendwie, ja, genau. Jede Mitwirkung an staatlicher Willens- und Entscheidungsfindung muss dem strengen demokratischen Gleichheitsgebot genügen, dass die Ungleichbehandlung der Bürgerinnen bei Ausübung ihrer staatsbürgerlichen Rechte zur Teilhabe an staatlichen Entscheidungsfindungsprozessen grundsätzlich ablehnt. Ja. Okay. Ja, alle müssen gleich behandelt werden, deswegen ist das Los das Beste, weil da werden alle gleich behandelt. Und wer kriegt alles ein Los? Darüber hat er sich keine Gedanken gemacht. Ja. Kademir Karamelwitsch, ja. Sehr gut. Guter Apologet, du hast eine große Zukunft vor dir im richtigen Think Tank, glaube ich. Millionen Arbeitnehmer sichern ihre Rente über die deutsche Rentenversicherung. Doch diese gerät zunehmend unter Druck. Der demografische Wandel belastet die Kassen. Die Stiftung für die Rechte zukünftiger Generationen verlangt, dass sich auch die Rentner an den finanziellen Lasten beteiligen. Ja, könnt ihr nicht mal früher sterben, oder was sagen die? Das wenn, ja, wie, ne? Auf welche Art ist das echt? Haben wir jetzt wieder die Hüft-OP-Diskussion? Ja, ich sag also, ja, das genau. Kommt jetzt. Das kommt jetzt alles. Das war einer der Artikel, den ich dazu die Woche gelesen habe. Und das ist, da gibt es also eine Stiftung für die Rechte der zukünftigen Generationen, die wird hier genannt. Und für die Arbeiter der Mann, der hier interviewt wurde, Jörg Tremmel ist der Vorstandssprecher. Und er sagt dann halt, ja, es, die Jüngeren und die Älteren, die müssen sich das jetzt teilen. Und deswegen müssen die Rentner vor allem verzichten auch. Ich sehe das halt nicht. Ich sehe eine junge Generation, die sagt, nee, ich will Work-Life-Balance und ich will all das. Und ich sehe Rentner, die sagen, Moment mal, wir haben Geld eingezahlt und wir sind dann einen gewissen Vertrag eingegangen. Und ich halte das für einen Haufen Sprengstoff. Und eventuell ist es halt jetzt wieder eine Front, die aufgemacht wird, wo sie merken, ja, uns schwimmen die Fälle davon, was die Politik angeht, was die Wirtschaft angeht, all den Kram. Und jetzt kommt man hier mit, ja, lass doch mal die Jungen auf die Alten hetzen und die Alten auf die Jungen. Ja, das ist mir schon aufgefallen, ja. Die Älteren springen dann immer für die Jüngeren in die Bresche so. Und die Jüngeren nehmen immer die Älteren nicht in Schutz, häufig. Ist mir aufgefallen. Komisch, irgendwie. Der Bundesarbeitsminister nennt zwar eine dritte Stellschraube den Bundeszuschuss, also Steuersubventionen für die Rentenkasse. Dabei verkennt er, dass auch das Steueraufkommen auf verschiedene Generationen entfällt und die junge Generation den größten Teil des Steueraufkommens zahlt. Wo? Wo? Ich meine, wir haben ja schon angefangen. Zahlenmäßig, aber doch nicht in Werten. Zahlenmäßig vielleicht, weil Leute die Inflation auffinden, weil ja auch 30, 50 Jahre Inflation dahinter liegen. So immer leichter, immer jedes Jahr 2%. Natürlich sind heute die Werte genauso hoch, höchstens wahrscheinlich eher geringer, aber die Zahlen sind vielleicht höher. Ja, genau. Der Bundeszuschuss erreicht derzeit über 100 Milliarden Euro pro Jahr. Wie hoch wäre er, wenn die Regierung die Forderung nach dieser Teilung praktisch der Lasten umsetzt? Deutlich niedriger als jetzt. Deutlich, deutlich. Und aber es fehlen noch Zahlen. Deutlich niedriger, aber. Ja. Und jetzt schlägt er halt vor, dann wegen der steigenden Lebenserwartung praktisch hinzugehen und ein automatisches System zu machen, was halt anpasst. Ja, wer also irgendwie so und so viel länger lebt an Monaten, soll die Hälfte oder ein Drittel, zwei Drittel oder wie auch immer arbeiten und die andere Hälfte Rente bekommen. Ja, also je nachdem, worauf man sich ändert. Und man will ja auch nicht ständig arbeiten, die Debatten haben. Das ist natürlich direkt die Frage, wenn die arbeiten, was ist mit der Care-Arbeit? Das ist dann wahrscheinlich eher bezahlte Nicht-Care-Arbeit. Ich meine, das ist schon dumm, glaube ich. Also, was ist das für ein Club, ey? Das sind doch genau die Sachen, die diese Frauen dann da mehr betreffen würden. Damit hätte man die Probleme der Rentenversicherung schon deutlich entschärft, weil die Lebensarbeitszeit an einen statistischen Indikator gekoppelt wäre und es nicht immer diese unsägliche Debatte gäbe. Sollen wir jetzt alle bis 67, bis 68, bis 69 arbeiten? Wir ja, mein Patenonkel ist vor anderthalb Wochen gestorben. Der ist 77 geworden. Der hat sein Leben lang als Arzt gearbeitet. Der hat sein Leben lang, solange auch als er es nicht mehr musste, Notdienste gefahren und sich um Leute gekümmert. Der hat jetzt im Endeffekt 8 Jahre gehabt. Ist das fair für jemanden, der sein ganzes Leben da rausgehauen hat als Arzt? Ist das fair? Ja, da kennst du das Argument doch. Zur Zeit, wo Bismarck die Rentenversicherung gemacht hat, war die durchschnittliche Lebenserwartung der Rente irgendwie 3 Jahre. Jetzt beschwör mal dich nicht. Über dieses Thema kann man auch nicht vernünftig reden, weil das Rentensystem für viele Leute einfach nicht verständlich ist. Wenn man sich da wirklich mal einarbeitet, es ist wirklich teilweise sehr kompliziert, aber das Problem der Rentenversicherung liegt nicht mal tatsächlich am demografischen Wandel, was immer gesagt wird. Das Problem bei der Rentenversicherung Leistung, liegt... oder? Das, bitte? Versicherungsfremde Leistung. Genau, die versicherungsfremden Leistungen, das ist das Problem. Das ist das Problem, alles, was die Rentenversicherung leistet, was sie ursprünglich nicht geleistet hat. Also quasi, du bist ein Beitragszahler, du machst deinen Beitrag und aus deinem Beitrag kriegst du die Rentenpunktanwartschaft und du kriegst das. Aber es gibt ja Witwen-, Waisenrenten, Hinterbliebenenrenten, die ganzen DDR-Renten, dann gibt es die ganzen Kuren und ganz viele, ganz, ganz, ganz viele andere Sachen, die aus der Rentenversicherung auch bezahlt werden. Und da reichen die Beiträge einfach nicht aus, seit wir die Bundesrepublik Deutschland inklusive den Ostbundesländern sind, reichen die Beiträge schon längst nicht mehr aus. Das ist das Problem der Rentenversicherung. Das hat mit dem demografischen Wandel gar nicht so viel zu tun. Ja, schon, aber was ist das denn für ein obskurer Verein? Da möchte ich nochmal nachfragen. Also der mit dem Schellhuber und dem Weizsäcker irgendwie vom Club of Rom und der Schellhuber hat ja auch genug irgendwie Blödsinn am Stecken sozusagen. Hört ja immer wieder negativ auf, meiner Meinung nach. Es ist im Endeffekt halt die INSM in grün. Also ja, man kann auf den Link klicken in dem Artikel, deren Kernforderung erstens Energiewende konsequent voranbringen, Abgeordnete in die gesetzliche Rentenversicherung einbeziehen, das sehe ich auch so, Schuldenbremse einhalten, aber um ein Investitionsgebot ergänzen, in der Arbeitswelt das Senioritätsprinzip abschaffen, wahlwilligen Jugendlichen eine Stimme geben und einen Zukunftsrat als Vertretung künftiger Generationen einrichten. Also typisch. Noch ein Rat. Wir brauchen mehr Räte. Wir haben zu wenige. Ja, ich denke, so eine Räterepublik Deutschland. Kann ich, also wenn ich die auf irgendeinem Balkon undemokratisch ist das alles. Dann bin ich dabei. So. Dann haben wir die Gießener Republik. Ach, ich weiß nicht. Nee, das würde ich schon an einem schönen Ort machen. Irgendwo, wo ein schöner Balkon ist. Heidelberg war ich doch letztes Jahr. Da Heidelberger Republik. Die Heidelberger Republik. Nee, aber wenn dann, keine Ahnung, Castrop-Rauxel oder so. Schon irgendein Name, der was hergibt. Tja. Fechter. hinter Tupfingen. Osnabrück. Osnabrücker Republik. Das ist gut. Die Republik Krasnodar-Rauxel. Die haben direkt Fallout-Vibes. Wenn die Bomben gefallen sind, die Republik Kastrop-Rauxel kämpft gegen die Mutanten. Bienenbütteler Republik. Oder die Wedemark-Republik, Wedemarker Republik. Das geht auch, ja. Das wäre mal, da weht der Wind des Wandels. Ja, so ja genau. Und nur das Haus von den Scorpions nehmen. So, spannende Antwort der Bundesregierung. Ja, spannende Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage zu Zahlungen von Bundesministerien an Journalisten des öffentlich-rechtlichen Rundfunkes und privatrechtlicher Medien. Ja, 200 Journalisten werden aufgeführt in dem Zeitraum, ich glaube ab 2018, 17, irgendwie sowas. Es geht um Veranstaltungen, die ausgeführt werden. Da braucht man ja einen Moderator, der was hermacht, der ein paar einleitende Worte sagt, der kluge Fragen stellt und dem Ganzen halt ein bisschen Glamour verleiht. Oder vielleicht auch eine Message, die man propagieren will im Rahmen einer Kampagne von einem Bundesministerium, für mehr Aufmerksamkeit sorgt. Und da sind für eine Veranstaltung doch mal so 4.000, 5.000 Euro für so einen Moderator vom ZDF oder ARD, doch ist doch wunderbar. Ne? Wie diese Aufträge vergeben werden, ist natürlich auch super transparent. Das hat nichts mit irgendwie Günstlingswirtschaft zu tun oder eine Hand wäscht die andere. Oder so. Man hat langjährige Beziehungen mit irgendwelchen Journalisten. Es ist ja auch gar nicht so, dass wenn du irgendwelche Politiker hast, dass dann irgendwelche Journalisten auf die zugehen und sagen, hier, wir können dich beraten, wir können dir Medienberatung geben für ein paar Tausender, können wir dir ein Medientraining geben, dass du besser vor den Kameras bist und wir können dich mit den richtigen Leuten in Verbindung setzen, dass du halt in welche Talkshows vielleicht eingeladen wirst und zwinker, zwinker. Und auf der anderen Seite dürfen die dann das halt moderieren, wenn über diese öffentlichen Gelder dann halt entschieden wird. Ja, also so funktioniert dieses System und es ist relativ offensichtlich, dass es so läuft. Es wird halt nicht großartig drüber geredet, aber es hat halt natürlich ein Geschmäckle mit diesen ganzen Moderatoren, öffentlich-rechtlichen, ne? Wenn die da für irgendwelche Veranstaltungen von Bundesministerien ein Mehrfaches ihres Monatsgehaltes bekommen. Ja, finde ich ehrlich gesagt überhaupt nicht. Das hatte früher nie ein Geschmäckle. Ne? Das hat erst ein Geschmäckle, dass die eben auch entsprechend komisch einseitig sind. Aber ich habe es ja gesagt, also der Verdacht, dass da irgendwie Günstlingswirtschaft, eine Hand wäscht die andere, irgendwie Aufträge vergeben werden, ist natürlich total absurd an der Stelle. Nein, wer so denkt, ist Querdenker und das ist schon fast verfassungsrelevante Delegitimierung des Staates. Ja, und gab es auch ein paar Nachrichtenartikel zu, aber ich denke mal, die Listen mit den Zahlen. Die sagen, wir bezahlen doch den öffentlichen Rundfunk und damit fördern wir die Demokratie. Und dann gibt es die super Demokratie-Journalisten und die arbeiten dann wieder für den Staat, den wir auch bezahlen und der demokratisch ist. Und damit schließt sich der Kreis. Und genau, das ist Demokratie mal Demokratie mal Demokratie. Ja. Demokratie hoch 3. Das ist super Demokratie. Genau. It's the circle of democracy. Ach ja. So eine Kratie. Wikipedia und der Selbstmord von Clemens Arvey. Ah ja. Ja, Clemens Arvey war ja ein Biologe aus der Schweiz und der hat ja so stark gegen die Corona-Standardmeinungen angearbeitet, sagen wir mal so. Und Kutschera macht hier einen Nachruf auf ihn. Clemens Arvey hatte sich wohl dem Freitod gewidmet. Und zieht eben den schlechten Ruf, den sie eben bei Wikipedia gemacht haben, also dem Arvey, hier ran, um das zu begründen. Also ich bin mir nicht ganz sicher, also ich das verstanden habe, hatte der Arvey keinen Abschiedsbrief oder so hinterlassen. Das könnte auch immer noch was anderes sein. Ja, aber der Kutschera schreibt eigentlich auch, dass das seine... Das war seine Baustelle, ne? Sozusagen. Dass es seine Einschätzung ist. Also dass es keine Tatsache ist, sagt er schon in dem Brief hier. Ja, auf jeden Fall ist es aber auch naheliegend halt. Und die Wikipedia, beziehungsweise die Leute, die da sind, müssen sich natürlich so langsam mal fragen lassen, was sie denn da so abziehen für eine Sauerei, ja, finde ich. Weil in bestimmten Bereichen ist es ja wirklich auch sehr willkürlich oder scheinbar sehr willkürlich. Ja, vor allem fragt er sich halt auch, welche anonymen Leute da mit diesen Beiträgen da rumeditieren. Mhm. Das schreibt er ja quasi auch in dem Artikel. Also er benennt auch diese Person, die wohl diesen Artikel über den Herrn da irgendwie verfasst hat. Der Kutschera hat ihn wohl verteidigt, also hat er wohl die Behauptung, die der aufgestellt hat, auch verteidigt. Also selber nochmal was drüber geschrieben. Und ja, also scheint was dran gewesen zu sein, wo nicht an allem. Er hat auch gemeint, da gibt es auch Sachen, wo er nicht mit übereingestimmt hat. Aber es war auf jeden Fall kein totaler Quatsch, ne, was der irgendwie gesagt hat. Und ja. Das ist jetzt mal, sag ich mal, ein prominenter Fall, einigermaßen prominenter Fall. Wer ja, weiß, was für Leute sich sonst so wisst ihr noch diese, diese Ärztin, die sich da irgendwie, die war doch auch aus der Schweiz oder so, glaube ich, die sie irgendwie bei irgendwo in so auf sozialen Medien angeblich gemobbt haben, die sich da umgebracht hat, das haben wir wochenlang irgendwie gesagt gekriegt. Ja, jetzt ist hier wieder nächste Eskalationsstufe, Radikalisierung, die Worte führen zu Taten. Ja, klar. Aber nicht, wenn das diese Biologin da, die heißt sie denn mal aus Berlin, die einen Vortrag halten wollte und nicht durfte. Frau Vollbrecht, ja. Die Vollbrecht betrifft, ne? Ja, aber der reden sie auch darüber, dass sie irgendwelche Leute umbringt, angeblich, ja, mit ihren Ansichten. Ja, genau, und das ist aber ein bisschen übel von der Rufmordhöhe her, sagen wir mal, da kann man eben vielleicht jemand mal davon ausgehen, dass vielleicht jemand dabei ist, der sich dann eben, der es nicht aushält, ne? Wie der Awai hier eben. Und das, finde ich, ist ja dann schon irgendwie ein Schritt zu weit. Ne? Vor allem eben, weil ja auch was gemacht wird. Ach ja, Österreicher steht ja. Wird richtig gehetzt und schlecht geredet. Und, ja, whatever. Echt? Ja, steht gleich im Anfang hier. Der österreichische Biologe. Echt? Ja, da gleich am Anfang von dem Artikel. Ich bin nur ganz erstaunt darüber, dass weil er hat sehr stark geschweizert, bin ich eigentlich ziemlich sicher. Ja, naja, ist ja auch egal. Okay. Ja. Ja, vielleicht ist er Trans-Schweizer. Also. Man kann ihn ja nicht mehr fragen. Können wir mal bei Wikipedia gucken, was da steht. Ja, genau. Also das Wikipedia, mal gucken, ob das nicht irgendwie zum Problem wird, mal so auf diese Art. Oder vielleicht muss sich Wikipedia auch intern was überlegen, wie sie das vielleicht mal ein bisschen anders regeln, dass das auch alles sehr undurchsichtig ist. Ja, ich meine, wir haben ja auch schon vor Jahren darüber gesprochen, dass ja auch so Sachen, aus meiner Sicht werden ja auch extra Artikel geschrieben von irgendwelchen Aktivisten, so formuliert, dass man die hinterher bei Wikipedia dann zitieren kann. Ne? Ja, das ist die Schweinerei. Das dreht sich alles so im Kreis rum. Irgendwer schreibt einen Artikel, das wird bei Wikipedia zitiert. Die nächsten drei Leute, die einen Artikel schreiben wollen, können sich dann auf Wikipedia berufen. Und das wird dann wieder bei Wikipedia zitiert. Und so schaffst du dir halt eine Scheinwirklichkeit. Ja. Ja, und das ist eben an verschiedenen Stellen dann doch der Fall. Bei technisch bedingten eben häufig nicht so. Die sind schon meistens korrekt. Aber solche Sachen, die ein bisschen weicher sind. Ja. Ja, hier gibt es wieder Ärger in England. Der Lineker, der macht ja die Fußballsendung. Wohl Match of the Day am Spieltag in England, am Fußballspieltag. Und dann hat er irgendwie nach einer Sendung hat er was getweetet, was nicht ganz erst rein war, beziehungsweise weil die Regierung kritisiert hat. Ich glaube, weil die Flüchtlingspolitik zurückfahren wollten oder so. Also die Hilfstätigkeiten etwas zurückfahren wollten oder die so. Die wollten sich jetzt darauf einigen mit Spanien, Frankreich, ich weiß es nicht mehr, aber irgendwie wollten sie sich darauf einigen, dass man die Leute. Die wollen die doch jetzt nach Ruanda schicken. Ja, ja. Ja, aber auch mit den, wo die dann vom Boot aus starten, da wollten sie auch irgendwas machen. Also ja, die wollen auf jeden Fall festlegen, dass jeder, der jetzt irgendwie auf dem Seeweg da nach England rüber schippert, von vornherein ausgeschlossen ist vom Asylrecht. Na, auf jeden Fall haben sie die BBC. Und das hat der Lineker, hat das mit Nazi-Rhetorik verglichen. Der hatte gemeint, das wäre Nazi-Sprech. Was die britische Regierung da macht, wer Nazi spricht. Das ist auch eine neue Regierung, glaube ich, wieder, ne? Relativ neu. Ja, es ist jetzt hier der sehr diverse Herr Sunak und People, Person of Color. Aber der ist jetzt wohl auch ein Rassist, keine Ahnung. Und ja, also, das ist halt wieder dieses Nazi-Ding, ne? Ich meine, klar, ja, auf jeden Fall gab es da ziemlich einen Aufruhr, ne? Und ja, es hat halt alle möglichen Leute hat es halt angenervt und aber es ist natürlich auch komisch, was die Tagesschau, ich hatte ja gar nicht gehört, dass die den jetzt wirklich schon irgendwie rausgeworfen haben oder so. Genau, die haben ihn ja dann rausgeschmissen. Was man bei dem Lineker halt auch noch wissen muss, das war der Top-Verdiener, ne? Das war der am meisten Geld verdient hat von allen BBC-Moderatoren. Und der war ja auch damals im Gespräch als es um diesen angeblichen Pay Gap beim BBC ging, wo ja diese unabhängigen Leute, die haben ja drei Gutachten angefordert wegen diesem Pay Gap, um die Ungerechtigkeit zu suchen. Und diese Gutachten haben halt gesagt, naja, so ein Gary Lineker, wenn ihr den nicht bezahlt, anständig, dann geht er halt zu einem Privaten und ist da Fußballkommentator. Ne? Also das sind die Marktpreise halt einfach. Na, der Mann hat einen gewissen Marktwert und den müsst ihr halt halten, wenn ihr den hier haben wollt. Ist auch alltäglich, dass Fußballer gerade Sitze sprechen können. Und das waren halt so Sachen, die dann in diesem Report halt drin standen, weswegen es diesen Gehaltsunterschied bei der BBC gibt, ne, wo der halt maßgeblich zu beigetragen hat zu dem Gehaltsunterschied. Und obwohl sie diese drei unabhängigen Studien hatten, haben sie sich ja immer noch umgedreht und gesagt, doch, wir sind scheiße, wir haben Pay Gap, wir müssen was ändern. Na, also das war ja auch so unglaublich, dass sie es einfach nicht wahrhaben wollten, auch wenn sie sich drei Gutachten haben schreiben lassen. Ja, genau, die BBC hat sich auf jeden Fall auch wieder sozusagen nach der politischen Korrektheit gedreht und den Lineker jetzt freigestellt. Und dann konnten sie aber keine Sendung machen am Samstag oder wann immer das war, weil nämlich alle anderen Gäste auch abgesagt haben. Und nach dem Motto, wenn der Lineker rausfliegt, dann komme ich auch nicht. Ne? Voll geil. Irgendwie eine coole Aktion. Ja, und jetzt ist die Sendung erstmal ausgefallen, mal gucken, wie es weitergeht. Also, ja, ist auch komisch, auf jeden Fall, was die Tagesschau hier daraus wieder macht. Ne? Das interessiert mich eigentlich am meisten. Ich schreibe mir, die BBC steht schon seit Jahren unter Druck der Brexit-Anhänger und Rechtspopulisten der konservativen Tory-Partei. Schönes Framing, ARD hier. Deren Darstellung nach ist die öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt durchsetzt mit linkslastigen Journalisten, die eine urbane Elite repräsentieren. Nee, das ist eine Tatsache. Mann, ey, sowas kann auch nur in England passieren. Aktionen wie im Fall Lineker wirken wie vorauseilender Gehorsam der BBC, um derartige Kritik zu umgehen. Nee, liebe Leute, die haben halt gemerkt bei dieser ganzen Brexit-Geschichte, dass halt die BBC das Gegenteil von dem da zeigt, was die Realität ist. Das hat man da gemerkt, das hat man da gesehen. Jeder hat es sehen können. Ne? Und deswegen haben die ein Problem mit der BBC. Das ist eine Tatsache. Das ist trotzdem nicht ganz verkehrt. Das ist aus allen der Gehorsam gegen das sind nicht Rechtspopulisten, die irgendwas behaupten, sondern das ist einfach nur eine offenkundige Tatsache. Ja, ich glaube, in Hannover war es auch der Fall, dass kommen wir gleich zu. Das ist der nächste Artikel. Daniele Ganser, die Vorstellung abgesagt werden sollte. Ich finde den immer Ganserer, weil ich den mit der Tante hier von. Ja, weil der hat so einen komischen Historiker. Vornamen, der so klingt wie ein weiblicher Name und deswegen bin ich immer irgendwie bei Tessa Ganserer. Also, ja, das ist ganz schlimm. Ne? Ja. Das ist auch Hassrede, glaube ich. Ja, in Dortmund haben sie auf jeden Fall die Veranstaltung versucht abzusagen von der Stadt. Ja, haben sie auch versucht. Grün, Talala haben sich eben dafür eingesetzt, dass das ausfällt, dass sie nicht auftreten dürfen. Dann hatten sie parallel wohl auch nach einer anderen Halle geguckt, aber auch geklagt dagegen und jetzt recht bekommen eben, dass sie Westfalenhalle Dortmund GmbH das dann durchführen muss auch. Ja, ich habe eine Karte, ich bin mal gespannt. Okay. Ja, mal gucken. Ne? Ich bin noch an, ja. In der Tat nicht, schon vorbei. Ja, und ich habe das hier an diese Stelle gepackt, weil das nämlich auch wieder so ein Ding mit Holocaust-Vergleich ist. Also bei mir in Hannover war diese Geschichte jetzt vergangene Woche und da gab es hier so einen großen Aufmarsch von den Anständigen. Und diese ganzen Artikel und Sharepics, die da rauskamen, haben alle gesagt, ja, es sind Verschwörungstheorien, was der verbreitet und es ist antisemitisch. Und da stand überall drin, da stand nichts Konkreteres und das Einzige, was genau, ich die Inhalte habe, deswegen. Das Einzige, was ich gefunden habe, was, also klar, das klang halt alles wieder so nach diesem üblichen, ja, der sagt irgendwie, Amerika ist blöd und das ist eine Verschwörungstheorie und alle Verschwörungstheorien sind antisemitisch, also ist es antisemitisch, ja, irgend so ein Zeug. Ja. Und das Einzige, was hier halbwegs mal sich wenigstens bezogen hat, auf was zumindest nach dem, was sie hier schreiben, ich kann es nicht prüfen, eine Aussage von dem ist hier aus diesem Artikel von der Jüdischen Allgemeinen, wo hier unten drin steht, der hätte Corona verglichen mit Nazi-Kram und hätte gesagt, Nazi-Kram war irgendwie ein lokaler Wahnsinn und Corona-Kram ist ein globaler Wahnsinn. Und das ist bagatellisiert die Shoah, sagt die. Ja, vielleicht ein bisschen, aber es ist auch schwer aus dem Zusammenhang gerissen scheinbar, ne? Ja, einen Vergleich ja, das gemacht, ist richtig. Da kann man sich ja meinetwegen auch drüber aufregen. Ne? Also das ist ja jedem unbenommen, davon eine Meinung zu haben, wie er möchte. Und da muss man auch wenigstens sowas hier mal, sowas dann hier dann mal sagen, ne? Worum es dann überhaupt geht. Weil diese, ich kann es echt nicht ab, dass man sich so hinstellt und mit so einer Überzeugung irgendwie sagt, er darf hier nichts machen. Na, und ich habe mich nicht näher mit dem beschäftigt. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht redet er auch von früh bis spät üble Sachen. Aber die haben sie dann nirgendwo erwähnt, kann ich dazu nur sagen. Und in Hannover war es auf jeden Fall auch so, dass sie das gerne verbieten wollten und dass es nicht ging, weil der aufgetreten ist auch an einem öffentlichen Platz, nämlich an, im Hannover Kongresszentrum und das gehört zur Stadt. Und da gab es auch schon AfD-Parteitage in dem Ding. Das ist halt immer schwierig, da irgendwas abzusagen. Und der Oberbürgermeister der Grünen... darauf hinweisen, aber auch, dass bei diesem Hinrichsprozess, über den wir vorhin gesprochen haben, die Dame auch behauptet hat, dass die Klimakatastrophe viel schlimmer sei als der Holocaust. Also, also dementsprechend dürften die eigentlich auch nirgendwo mehr auftauchen. Also Ganser hatte aber gleiche Maße an. Aber das finden die natürlich wieder richtig, ja. Das die Ganser hatte sein Hauptding aber mit 9-11, ne? Mit World Trade Center 7 und davon hat er auch noch nicht abgelassen. Das okay, ja, you so can't melt steel beams. Ja, das finde ich halt teilweise auch schon ein bisschen heftig. Das ist auf jeden Fall scheiße von ihm. Ne, da stehe ich überhaupt, das finde ich richtig, das ist eine Kernkritik, die ich so da hätte, so da immer noch nicht von abgelassen hat. Auch, das ist wirklich peinlich sozusagen. Ja, das mag ja sein, aber auf jeden Fall von all diesen Sachen, die ich jetzt gelesen hatte, von den Leuten, die dagegen demonstriert haben. Und da war die FDP Hannover übrigens auch mit dabei und alle möglichen Leute, humanistischer Verband und so, mit denen ich in der Vergangenheit auch Kontakt hatte und solche Dinge. Und es war halt alles immer nur dieses Ding, ja, das ist unglaublich, dass das passiert hier in Hannover und kein Fußbreit, Hashtag und diesen ganzen Kram. Und da muss ich halt sagen, ach ja, und diese ganzen, also das klang halt auch schon so wie, also da war halt noch weniger drin als das, was hier drin ist in dem Artikel. Und daraus wurde aber halt schon klar, dass die Sachen, die er da vertritt, im Rahmen der Meinungsfreiheit sind. Ne? Also zu sagen, dass hier 9-11 waren die Amerikaner oder so, ist ja auch, kann man ja behaupten, ne, dass man das meint. Ne, das ist ja im Rahmen der Meinungsfreiheit. Und dass diese Leute es einfach nicht sehen, dass es nicht geht, einfach von vornherein zu sagen, ja, diese Sachen, die eigentlich im Rahmen der Meinungsfreiheit sind, die gefallen uns aber nicht und deswegen verbieten wir die einfach und dürfen die nicht mehr stattfinden. Und dass das dann ist auch im Endeffekt halt eben uferlos ist, vollkommen uferlos und sämtliche Sachen können dann da reinfallen. Und wir haben gerade diesen Corona-Kram erlebt und die ganzen Dinge, die da alle zu Tode von Leuten geführt haben, aber hinterher sich herausgestellt haben, dass das vielleicht doch nicht so eine gute Idee war. Mhm. Ne? Und einfach das alles nicht wahrnehmen und so, sondern immer das, was wir gerade am Tag, ne, was an der Scheune steht, was jetzt irgendwie passieren muss hier, Autopilot, Kampf gegen die Leute und so, das muss alles jetzt geführt werden und das ist alles prima. Ich meine, du kannst ja Proteste machen, aber wenn du einen Protest machst, dann musst du halt auch eben sagen, wogegen du protestierst. Und ich protestiere gegen den Verschwörungstheoretiker und seinen antisemitischen, nee, tut mir leid, das sind variablen Bezeichnungen. Da musst du mir schon sagen, was da die Verschwörungstheorien sind, die du schlecht findest und musst du mir schon sagen, was da der Antisemitismus ist. Wie der sich da ausgestaltet und da steht ja hier das geht ja nicht, da würden sich alle den Kopf kratzen. Ne? Das geht ja nicht. Ne? Ja, es geht halt schon. Ne? Also du kannst ja, das hat die Dame ja hier geschafft, die hat ja wenigstens geschrieben, was jetzt hier ihr Stein des Anstoßes ist, muss man ihr zugute halten. Ne? Da kann sie auch gerne gegen demonstrieren und sagen, ich finde das falsch. Ja, sich einfach nur darauf zu beziehen. Das ist ja richtig, aber halt eben zu meinen, dass dieser Auftritt dann nicht passieren soll, nee, das ist halt von der Meinungsfreiheit gedeckt. Man kann das sagen, dass man das eine schlimmer findet als das andere oder so. Na, also das ist ja jetzt auch nicht Billigung oder so von dem einen. Und das lese ich ja auch nicht, dass das eine Billigung ist. Na, und das kann man ja anstößig finden. Das kann man sich natürlich auch auf die Straße stellen und das sagen, dass man das anstößig findet. Das ist vollkommen in Ordnung. Aber immer dieses Verbieten ist halt eben das Problem. Ja, und in dem Fall auch richtig canceln halt, ne? Ja. Die Veranstaltungen canceln. Ja, das ist doch die Sauerei. Gut, ja, die können aber allerdings meinen, dass es keinen Mehrwert bietet und schädlich ja, ist. Das können sie ja auch sich auf die Straße stellen und das sagen. Aber Bereicherung das steht ihnen halt nicht zu, diese Entscheidung zu treffen. Die können sie nicht treffen und sie haben auch nicht das perfekte die perfekte Wahrnehmung, um das zu wissen, was richtig und falsch ist in diesem Sinne. Das tut mir furchtbar leid. Ich will jedes Mal mit Ihren Schlussfolgerungen argumentieren. Wir haben da irgendwie sowas gelesen, haben wir gesehen, gehört und dann eine Schlussfolgerung und argumentieren dann nur noch mit der Schlussfolgerung. Und das reicht dann einfach immer nicht. Auch den Leuten ja nicht und dem Gericht hat es ja auch nicht gerecht. Ne? So war es im Prinzip. Wo kommt ihr da nicht raus, haben sie gesagt. ja, Price, dein Thema. Kommen wir kurz zur Silicon Valley Bank. Ja, wir haben wieder eine Bankenpleite in Amerika. Die größte seit dem Jahr 2014. Wird da jetzt ein Domino-Effekt eintreten und weitere Banken werden fallen, wie manche sagen, das könnte sein. Nur aufgrund der Silicon Valley Bank nicht, weil es eine ganz besondere Konstruktion war. Die Silicon Valley Bank wurde 1998 gegründet und hat den ganzen Silicon Valley Boom mit den ganzen Startups und dieser ganzen Kultur sehr stark begleitet, war einer der Haupt-Banking-Partner von Venture-Kapitalfirmen und von Startup-Firmen. Und die haben eine sehr horizontale Struktur gefahren, heißt, die hatten so eine Art Platzhirsch- und Gatekeeper-Funktion. Wenn du ein neues Startup gegründet hast, bist du zur Silicon Valley Bank gegangen und hast halt alles aus einer Hand bekommen. Du hast den Kontakt bekommen zu den Venture-Kapitalfirmen, du hast die Banking-Produkte von denen bekommen, du hast Kontakte bekommen. Aber die Bedingung war, dass du halt nur mit der Silicon Valley Bank, dass du halt alle deine Geschäftskonten bei dieser Bank hast, was halt im Geschäftsbetrieb relativ unüblich ist. Normalerweise hat man immer mehrere Banking-Partner, wenn man im Unternehmensbereich unterwegs ist. Und das ist halt ein Alleinstellungsmerkmal von dieser Bank gewesen. Deswegen ist das Problem jetzt auch so groß gewesen, weil die so eine homogene Struktur hatten und so horizontal integriert aufgestellt waren, haben die ein Problem bekommen, was andere Banken nicht bekommen haben. Folgendes ist passiert. Unternehmen refinanzieren sich ja über Kreditlinien. Ja, also die kriegen einen Kredit von der Bank und dann können die daraus die Löhne bezahlen, Rechnungen an ihre Zulieferer bezahlen und so weiter und so fort. Das machen die sehr wenig aus Guthaben, was sie bei der Bank liegen haben. Außer sie haben halt sehr viel Guthaben liegen und die Kreditzinsen sind sehr hoch und es lohnt sich nicht, das auf Kredit zu finanzieren. Und das ist ja jetzt genau passiert. Die Kreditzinsen sind gestiegen und sehr viele Unternehmensfinanzierungen lohnen sich nicht mehr. Während der Pandemie sind sehr viele Gelder an Unternehmen geflossen, die sehr viele Unternehmen nicht genutzt haben, also staatliche Hilfen und sowas, sondern für schlechte Zeiten zurückgelegt haben. Deswegen gab es sehr viel Guthaben bei der Bank, was gelegen hat. Und gleichzeitig gab es die Kreditlinien, aus der der Geschäftsbetrieb gemacht wurde. Diese Kreditlinien wurden jetzt nicht mehr in Anspruch genommen, sondern die ganzen Unternehmen haben gesagt, die Zinsen sind zu hoch für uns. Wir haben ja noch die Rücklagen aus der Corona-Krise. Wir zahlen jetzt unsere Löhne, unsere Zulieferer und sowas aus den Einlagen, die wir bei der Bank liegen haben. Und das haben einfach zu viele Unternehmen gleichzeitig gemacht, dass die Bank nicht genug Bargeld hatte. Die haben ja nicht nur Bargeld, eine Bank hat ja nicht Bargeld im Tresor rumliegen. Normalerweise investiert die das in irgendwelche festverzinslichen Wertpapiere. Diese festverzinslichen Wertpapiere sind wegen der Zinsangelegenheit, haben die einen starken Wertverlust gehabt, sodass sie einfach in einen Liquiditätsengpass gekommen sind. Das haben ein paar Kunden mitbekommen. Dann gab es einen Bankrun und mehr Leute wollten ihr Geld abheben, als die Bank auszahlen konnte. Deswegen ist die Bank insolvenz gegangen. 117 Milliarden Gelder sind jetzt eingefroren, auf die warten die Unternehmen jetzt über das Wochenende. Über das Wochenende wird dann noch eine Lösung gefunden werden müssen, weil diese Bank eine sehr spezielle Bank ist, wie ich ja schon gesagt habe, und es gibt ein großes Problem bei dieser Bank. Diese Bank hat sehr viele Silicon Valley-Unternehmen und diese Unternehmen arbeiten für ganz viele amerikanische Firmen amerikaweit. Und das sind sehr viele Service-Economy-Firmen. Nehmen wir einfach nur ein Beispiel. Du hast eine Firma, die macht die gesamte Payroll-Abwicklung, also Lohnbuchhaltung für ein Unternehmen. Das heißt, die zahlt auch die Gehälter über ihre Konten aus. Das heißt, am Montag könnte es einfach sein, dass Hunderttausende von Amerikanern einfach ihr Gehalt nicht überwiesen bekommen, weil das Konto eingefroren ist bei der Silicon Valley Bank. Obwohl es nur die 16. größte Bank ist, kann es so ein großes Problem haben. Das wird jetzt nicht zu einer großen Finanzkrise führen, aber das führt eben dazu, dass der amerikanische Staat jetzt gerade ein Notfallpaket schnürt, um quasi diese Gelder freizusetzen, die sonst im Insolvenzprozess jetzt erstmal geblockt werden für einige Wochen, damit halt ja, die Gehälter von Hunderttausenden von Amerikanern nächste Woche gezahlt werden können. Ja, das ist meine kurze Zusammenfassung dieser ganzen Silicon Valley Bank-Angelegenheit. Ja, ein Opfer ihrer eigenen Geschäftspolitik. Hätte ja keiner ahnen können. Moment mal, wir haben so viel Geld in den Anleihen, die Anleihen sinken im Wert. Die Leute wollen alle ihr Geld abheben. Wir müssen die Anleihen verkaufen, um das Geld zu bekommen. Hätte ja keiner ahnen können, dass da ein Zusammenhang besteht. Absolutes Versagen vom Risikomanagement und der Aufsichtsbehörde. So, kommen wir kurz zu Marokko und Westsahara. Ja, die Westsahara wird ja von Marokko weiterhin besetzt. Ist auf der UN-Ebene laufen Bestrebungen, dass es halt ein Referendum gibt, dass die Sahrauis darüber abstimmen können, ob sie Teil von Marokko werden wollen oder ob sie ein eigener Staat sein dürfen wollen und dann sein würden. Das will Marokko natürlich nicht. Und es gibt diplomatische Schwierigkeiten zwischen Marokko und Spanien, weil Spanien sehr pro Polisario ist. Polisario ist ja so die politische Bewegung, die dafür ist, dass die Westsahara ein eigenständiger Staat wird. Und immer wenn irgendwelche hochrangigen Polisario-Leute in Spanien im Krankenhaus behandelt werden oder irgendwelche Reden halten oder sowas, dann ja, macht Marokko irgendwelche Sachen gegen Spanien. Ihr erinnert euch ja vielleicht noch an diese Bilder von Ceuta und Melilla, wo dann einfach Marokko gesagt hat, okay, wir ziehen einfach mal unsere ganzen Grenzsoldaten für ein paar Tage zurück und sieht mal, was dann passiert. Und dann sind sie über die Zäune geklettert. Ihr könnt euch an die Bilder erinnern. Ja, und da gibt es jetzt einen Eklat, weil der spanische Präsident quasi gesagt hat, ja, Marokko, wir akzeptieren euren Plan, die Westsahara gehört zu Marokko und das ist alles wunderbar. Allerdings sagt das spanische Parlament, nein, wir bereiten gerade eine Gesetzesinitiative vor, die quasi genau das Gegenteil vorsieht, dass wir quasi Marokko verurteilen und dass wir quasi dieses Referendum, was auf UN-Ebene stattfinden soll, dass das halt mal ein bisschen schneller stattfinden soll, damit die Sahrauis über ihr eigenes Schicksal entscheiden dürfen. Ja, und das ist einfach eine ziemlich abgefuckte Situation. Ich weiß nicht, wie ich es anders sagen soll. Ja, ne, mitten vor unserer Haustür. Und für die Spanier ist es halt nochmal eine ganz andere Angelegenheit, weil Marokko ist deren Nachbarland. Für uns ist Marokko Afrika, für Spanien ist das deren Nachbarland. Ja. Naja, der Alleingang der Starken gegen das Völkerrecht. Ja, ne, die politische Kaste entscheidet, ja, Westsahara könnt ihr weiter wirtschaftlich nutzen, aber diplomatisch sieht das eigentlich ganz anders aus. Ist schon ganz schön seltsam, warum sich der spanische Präsident solche Blöße gibt, unnötigerweise. Ja, naja. Hidden Hydrogen, ja, Wasserstoff. Wasserstoff kann ja erzeugt werden aus Erdgas, kann elektrolysiert werden, wenn man Strom hat, Strom am besten aus erneuerbaren Energien, dann haben wir den grünen Wasserstoff. Das sind ja die ganzen Pläne. Ne? Wir haben den grünen Wasserstoff, den roten Wasserstoff aus Kernenergie, den grauen Wasserstoff aus Erdgas und so weiter und so fort. Aber es gibt noch einen Wasserstoff und ich meine jetzt nicht den vom Mond, sondern ich meine, es gibt quasi Wasserstoff wie Erdgasquelle, was aus dem Boden kommt. War mir vorher nicht bewusst, dass es sowas gibt. Ich dachte, Wasserstoff wäre so flüchtig und würde sich halt mit anderen Stoffen verbinden und würde nicht in größeren Mengen natürlich vorkommen, dass man das quasi abzapfen könnte wie ein Gasfeld. Aber ja, doch, kann man. Der Punkt ist nur der, dass das eine Erkenntnis ist, die erst vor 10, 20 Jahren überhaupt gereift ist, weil man vorher auch nicht, weil es halt vorher wenige wissenschaftliche Erkenntnisse gab, aber es gab halt einige Zufallsfunde in Afrika, wo man quasi offene Wasserstoffquellen gefunden hat, die seit Jahren sprudeln und wo man Wasserstoff quasi wie Gas abzapfen kann. So, der Wasserstoff entwickelt sich Wasser, also Wasser sickert in das Erdreich ein und dort reagiert es chemisch mit gewissen Metallen und dann wird quasi der reine Wasserstoff freigesetzt und sammelt sich in Hohlräumen und kann wie Erdgas abgepumpt werden. Ja, und das ist eine Sache, die jetzt in den nächsten Jahrzehnten industriell hochgefahren werden soll, wie Erd- und Gasförderung halt. Da gibt es auch verschiedene Varianten, das zu fördern. Da gibt es auch eine Fracking-Variante. Also man kann quasi selber Wasser in den Boden schießen und Wasserstoff damit erzeugen und den dann abzapfen, was natürlich auch wieder energieintensiv ist. Wenn der Wasserstoff natürlich vorhanden ist, ist es natürlich besser, den einfach abzusaugen. Aber Wasserstoff haben überall Diskussionen, Wasserstoff, Kabelnetz, grüner Wasserstoff, roter Wasserstoff, die Diskussion haben wir. Aber Wasserstofffelder, wie Gasfelder oder sowas, habe ich noch nie gehört. Finde ich einfach nur sehr faszinierend. Vielleicht kommt das ja bald auch in die Diskussion, weil sehr viele offene Wasserstofffelder in Afrika gefunden wurden. Und vielleicht importieren wir ja tatsächlich bald ganz viel Wasserstoff aus Afrika, aber nicht von irgendwelchen Solaranlagen generiert, sondern ganz oldschool aus der Erde gepumpt. Warum nicht? Wir haben nur noch das Problem, das zu kühlen und nach Europa zu bringen. Aber hey, anderes Problem, ne? Verbrennerverbot. Autohersteller haben längst einen Plan B. Ja. Produzieren die nur noch 1000 Autos pro Hersteller pro Jahr? Oder nee, das nicht. Die lagern einfach die Herstellung aus, ne? In andere Länder, wo es nicht verboten wird dann. Und eigentlich hat hier wird geschrieben, dass einer meinte, Brancheninsider sagen einem unter der Hand auch, keiner steigt da aus, überhaupt niemand steigt da aus. Ja? Die können das in Europa verbieten, so viel wie sie lustig sind. Deswegen steigt Mercedes nicht aus der Verbrennerproduktion aus. Die sind ja schon, oder haben ja sogar schon, glaube ich, ihre Produktion nach China verlagert, komplett. Und das ist nicht absehbar. Im Gegenteil, der Bericht stellt das auch so ein bisschen so dar, dass wenn die Leute eher scharf drauf sind und darauf warten, dass was mit Wasserstoff oder sonst irgendwie Gas kommt, dass sie ihren Verbrenner weiterfahren können oder einen anderen Verbrenner, sie da nicht groß umstellen müssen. Also das Elektroauto scheint für viele einfach nicht überzeugend zu sein, das ist mein Eindruck davon. Und wenn das dann irgendwie auch klimaneutral klappt, meinetwegen mit den Verbrennern, sollen sie es halt machen. Ne? In Arabien sind sie schon dabei und bauen entsprechende Stromproduktion mit Sonnenkraft auf, die recht günstigen Wasserstoff dann produzieren kann, nur für 5 Cent oder so. Das geht dann vielleicht noch einigermaßen. Ja, das ist aber noch nicht so weit. Ne? Und wie gesagt, also das E-Auto alleine, da haben sie alle so eine Linie. Zwar dann auf Lager, jeder Hersteller, die ganzen Hersteller werden aufgelistet und erklärt, wie sie das so handhaben. Unter anderem auch Deutz zum Beispiel hier LKWs machen und das ist eine ganz schwierige Kiste damit mit Akkus rumzuhantieren und Elektromotoren. Also das wird auf Dauer oder auf absehbare Zeit unmöglich sein, dass irgendwie ein kompletter Ausstieg aus Verbrennungsmotoren passiert. Das erleben wir nicht mehr, glaube ich mal. In den nächsten 50 Jahren würde ich es nicht sehen. Aber wir haben 3,3 Millionen LKW in Deutschland, davon sind 40.000 elektrisch. Ja, das sind aber bestimmt keine großen LKW. Gut, ich meine, das Verbrennerverbot gilt ja sowieso nicht für Nutzfahrzeuge und für LKW, Punkt 1. Mhm. Und Punkt 2, ja, genau, das ist das Havanna-Syndrom. Ne, viele Leute werden dann ihre Verbrenner halt bis zum Gehtnicht mehr reparieren auch, weil ja. Kubanisierung oder was, vielleicht. Ja. Tja, und das ist dann halt auch wieder der Punkt. Wie sieht es denn aus, wenn wir Verbrenner haben, die im Ausland produziert werden und die dürfen wir dann nicht importieren? Gibt es da nicht irgendwelche Handelsverträge, die sagen, wir dürfen da nicht irgendwie die Waren verhindern, dass sie importieren? Es ist sowieso schwierig mit diesem Verbrenner aus. Ja, weil wenn das wirklich weltweit sich durchsetzt von allein, das ist eine Sache. Aber wenn Europa sich einfach nur komplett abschottet, gut, Amerika will es ja auch machen, aber naja, ich bin mal gespannt. Ja, aber das Verbrennerverbot so weit treiben, dass man keine im Ausland produzierten Fahrzeuge mehr hier zulässt, das wird einfach wird schwierig, wirtschaftspolitisch, ne? Schwierig. Ja, und vielleicht jetzt auch mit den Leuten schwierig, weil in Deutschland ist ein Auto, aber vielleicht andere Länder auch. Ne? Individuelle Mobilität ist schon ein wichtiger Faktor für das Freiheitsgefühl, sag ich mal so. Ja, du brauchst das aber nicht mehr in der 15-Minuten-Stadt. Da ist doch alles fußläufig erreichbar. Ja, genau. Ja, kommen wir nochmal kurz zu Kernenergie. Da gab es nämlich bei dem Parteitag jetzt von heute auch noch einen Antrag zum Thema Kernenergie, der auch ziemlich weit oben verhandelt wurde. Also von den Leuten, da konnten alle abstimmen, da konnte ich auch abstimmen. Also wo der jetzt gewichtet wird, habe ich auch gesagt, dass ich den hochgewichtet haben möchte. Hier steht nämlich drauf, ja, erstens, Kernenergie soll perspektivisch im Energiemix Deutschland eine tragende Rolle einnehmen. Also nicht das, was wir jetzt gerade tun. Zweitens ist ein Weiterbetrieb der abgeschalteten Atomkraftwerke, Dingsbums und so weiter bis ins Jahr 2050 rechtlich zu ermöglichen. Drittens, die Forschung zur friedlichen Nutzung der Kernenergie, Kernspaltung und so weiter, Kernfusion ist auszuweiten. Viertens, der Bau neuer Atomkraftwerke ist einzuleiten. Ja, immer her damit. Und da gab es so einige Redebeiträge. Einen möchte ich jetzt mal vorspielen, die Redebeiträge von diesen ganzen jungen Liberalen waren alle komplett gehirngewaschen. Da wurden so Sachen erzählt wie, ja, wir beziehen doch unseren Strom sowieso größtenteils aus Dänemark und gar nicht aus Frankreich. Ne? Wo wir uns ja hier schon jede Menge Grafiken dazu angeguckt haben. Und das ist scheinbar nicht der Fall. Und halt so das übliche grüne Gerede. Ne? Und jetzt haben wir hier den Herrn Schubert, den haben wir eben schon mal gesehen. Das war ja einer von den Kandidaten auch für den ersten Vorsitz und der hatte sich auch nochmal zu Wort gemeldet und das wollte ich nochmal kurz abspielen. Das ist auch nur ein kurzer, kurzer Einwand. Liebe Delegierte, liebe Parteifreundinnen, Parteifreunde, ich bin ein bisschen geschockt und entsetzt, was ich zu diesem Antrag hier gerade heute gehört habe. Ich sprach gestern davon, dass die Richtungsentscheidung, die wir hier ja auch getroffen haben, die ist, ob wir dem grünen Mainstream die gesellschaftliche Deutungshoheit über Fortschritt und Moderne überlassen wollen. Und mein Vorredner hat das eben gerade sehr gut erklärt. Windenergie und Elektromotoren sind beispielsweise lange vor Verbrennungsmotoren, lange vor Kernkraftwerken oder Kernfusion, die am Horizont der Energieversorgung schon auftaucht, erfunden worden. Das sind alte, das sind Low-Tech-Technologien. Da gibt es kein Wertschöpfungspotenzial, da gibt es kein Potenzial, mit der unsere deutsche Volkswirtschaft in irgendeiner Weise in Export vorankommen könnte. Und genau so sieht das ein Großteil unserer bisherigen Wählerschaft. Und wer mal sich beim Wahlkampf wirklich angehört hat, was die Bürger uns dort gesagt haben, worüber dort gesprochen wurde, genau über dieses Thema, der wird auch verstehen, warum wir abgestraft worden sind, liebe Freunde und auch lieber neuer Landesvorstand. Wir sind abgestraft worden dafür, dass wir mit der Kampagne die Laufzeitverlängerung jetzt noch zu fordern, ganz hinten dran waren. Wir haben die Deutungshoheit über Fortschritt und Moderne längst abgegeben gehabt, weil Frau Merkel meinte, das Thema damit abzuräumen und die Grünen damit asymmetrisch zu demobilisieren. Und dabei aber übersehen hat, die Zukunftsfähigkeit der deutschen Volkswirtschaft und damit ein Schluss auch ein Stück weit der Überlebensfähigkeit unserer Demokratie zu gefährden. Weil nämlich ohne Wirtschaft wird es auch schwierig werden, Demokratie zu behalten. Und wenn die nicht mehr gewahrt ist, wird es auch verdammt schwierig sein, überhaupt noch irgendwas für den Klimaschutz zu tun. Und deswegen sage ich nur eins an Sie, liebe Delegierte, der ich ja keiner bin. Gehen Sie nicht dem linksgrünen Mainstream, der letztendlich aus dem Kampagnenhandbuch von Jürgen Trittin stammenden Argumente, die hier heute vorgetragen worden sind, auf den Leim. Frankreich-Bashing. Frankreich hat die billigsten Strompreise, die heizen mit Strom und das kostet die ein paar Cent. Und wir reden davon, dass irgendwie angeblich irgendwelche Kraftwerke irgendwann teuer waren. Das ist Cherry-Picking zum Thema des linksgrünen Mainstreams. Und der hat leider Gottes die hier heute auch lachende Schicht der Physikabwähler dazu beigetragen, sich auf einem FDP-Parteitag dementsprechend zu äußern. Und aus dem Grund, liebe Delegierte und Delegierte, stimmt dem Antrag zu. Ja, und Sie sind wieder spät dran, ne? Also verdammt spät. Also eigentlich gehen, glaube ich, ganz viele Leute davon aus, dass die FDP verhindert, dass die Atomkraftwerke jetzt abgestattet werden nächsten Monat. Aber ja, das ist wohl wahr. Ja. Das ist nach meinem Dafürhalten auch so, ja. Ja. Ja, und dieser Antrag wurde jetzt weder abgelehnt noch angenommen. Na, Wahnsinn, sondern der wurde überwiesen, also in irgendwelche Ausschüsse, wo sich dann da die also mal prüfen, ob das selbst, stimmt, sich selbst dafür haltenden Experten darüber dann unterhalten können, ob sie das richtig oder falsch finden oder was da dann geändert werden sollte. Ja, und dann gab es noch Riesendiskussionen über Technologieoffenheit und was das dann bedeuten würde und dass man doch den Leuten nicht vorschreiben könnte, sie müssten jetzt Atomenergie darauf setzen, wo doch unsere ganze Wirtschaft sagt, dass sie das nicht mehr wollen oder so. Alles ganz interessant auf jeden Fall. Aber aus meiner Sicht ist halt auch das Einzige, was auf lange Sicht was bringen wird. Vor allen Dingen, wenn man halt wirklich meint, dass diese CO2-Reduzierung unglaublich nötig wäre, dann ist eigentlich die Kernenergie das Einzige, was es schaffen kann. Also, sorry. 10 Milliarden Euro, 10 Jahre. Das war die Ansage für das Klasse 5 Kraftwerk. Es ist nicht das Einzige, was es schaffen kann, aber es ist das Einzige, was es schaffen kann mit der derzeitigen Technologiestand, beim derzeitigen Industriestand, beim derzeitigen Wohlstandsniveau, was wir haben. Das können wir auch kappen. Wir können alle wieder Paleo-Diät machen und so noch aus dem von dem ernähren, was im Wald ist. Ich meine, in den Wald gehen ist gut, aber nur essen, was man aus dem Wald bekommt, ja, das ist vielleicht gut fürs Klima, aber... Ja, aber das Problem ist, die Insekten... Können wir damit die Bevölkerung ernähren? Die Insekten sterben, also die können wir auch nicht essen. Ach, verdammt. Ja, zumindest bei uns. Jetzt bin ich ja schon fast enttäuscht. Ich meine, der arme Klaus, der weint wahrscheinlich jetzt noch. Es sind zwar mehrere Studien... Es sind zwar mehrere Studien ausgewertet worden hier für diesen Artikel, oder hat die Uni München gemacht, glaube ich. Und da ist dann auch rausgekommen, dass es schon alle in dieselbe Richtung zeigen, aber ganz eindeutig ist das Bild nicht. Und ich habe jetzt auch neulich davon gehört, dass so Schwärme, so, dass sie schon mal um 70% irgendwie einfach kleiner werden und dann, wenn die Bedingungen wieder besser sind, wieder größer sind und eben auch Witterungsbedingungen, die Orte wechseln, wo sie sich überhaupt aufhalten. Und vielleicht finden sie ja auch gar nicht wieder, wo sie letztes Jahr gewesen sind oder so. So schlau sind die Tiere auch gerade nicht, ne? Diese kleinen. Aber es ist schon so ziemlich sicher, sagen wir mal, die Tendenz, die zeigt dahin, dass es ein bisschen weniger wird. Dass es so, ja, bis zu 2/3 sogar an Insekten mangelt. Mangelt ist natürlich immer so eine Sache, wofür braucht man die? Natürlich auch für die Umwelt und so. Jetzt haben wir natürlich aber ganz viel von diesen, naja, Monokulturen. Relativ viele von den Monokulturen auch. Und da werden ja die Insekten eher weggehalten mit dem ganzen Pflanzenschutzmittel und so weiter. Also die sagen ja auch, dass es weniger Wald gibt und deswegen auch weniger Insekten. Ja, Wald ist auch weniger geworden und es ist vor allen Dingen, glaube ich, auf den Feldern so ein bisschen ein Problem. Also einmal vielleicht in den letzten Jahren auch die Hitze und die Dürre. Aber ja, auf den Feldern ist wohl auch ein Problem, dass die hatten früher so Zwischenstreifen immer. Da war dann ein bisschen Erde und ein paar Bäume und ein bisschen Gestrüpp und so. Und davon sind, glaube ich, viele weggemacht worden. Also das hat nochmal viel geholfen. Also es sind so kleine Biotope praktisch, die den Insekten da dann Freiräume geben und so. Und das ist eben alles nicht mehr so. Und dementsprechend hat hier in dem Artikel, also der auch nochmal den ganzen Landwirten ein paar Ratschläge gegeben, wie sie das in den Griff kriegen, dass sie vielleicht auf Ertrag verzichten müssten und dann über der Politik nochmal Druck machen, dass da irgendwelche Bedingungen geändert werden, sodass sie besser Geld verdienen können, etc. Und hat aber auch für den Städtern, glaube ich, nochmal einen Tipp gegeben. Wie war das denn nochmal? Und zum Ende, ne? Einen Ratschlag gegeben, wie man als Stadtmensch auch nochmal sozusagen was Gutes tun kann in der Beziehung. Für die Landwirte war es mehr Blühstreifen, sowas in der Art, wie ich meinte. Ne? Weniger Pflanzenschutz, kleinere Felder, Verbindungen zwischen Biotopen und was eine Maat ist, weiß ich nicht, weniger Maat. Und genau, was Städter tun können, sieht man sich die Ursachen fürs Insektensterben an, wird schnell klar, dass es nicht ausreicht, nur die Landwirte in die Pflicht zu nehmen. Maßnahmen braucht es auch in der Stadt. Ja, vor allem Beleuchtung wird hier angemahnt. Dazu gehört zum Beispiel eine Beleuchtung, die nicht Milliarden von Insekten tötet und einen Nutzungsverzicht in Gärten, Parks, an Straßen und Plätzen. Also weniger Beleuchtung im Park abends sozusagen, das wird schon helfen, meinte. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Ja, die Viecher fliegen da eben auch in den Scharen drumherum, wenn sie denn in den Scharen vorhanden sind. Ja. Und gehen kaputt dabei teilweise nicht. Ja. Tja. Bei mir in Hannover wird jetzt bis nächstes Jahr ein Parkhaus begrünt. Also das obere Parkdeck. Bei Autos braucht ja eh keiner irgendwo parken in der Innenstadt. Das ist ja unnötig. Also ganz und berühmt, deswegen bauen wir da jetzt. Muss ja nur warten, jetzt automatisch immer Park aufs Parkhaus. Sitzt ein Parkhaus im Sinne von Park und nicht parken. Stark. Der Moos oder das Moos? Das fragt sich auch Helen Jahn, der Moos oder das Moos. Also ich finde das Foto hier oben prima von Helen Jahn, wo sie zeigt, wie man Bäume richtig umarmt. Aber unten, das finde ich noch besser. Das erinnert mich an einen Film von Woody Allen, Die letzte Nacht des Boris Gruschenko, wo er sagt, mein Großvater hatte ein Stück Land. Und dann sieht man so einen alten Russen mit so, genau wie sie. Er sagt, er wollte mal ein Haus darauf bauen. Ja. Ja, diese Dame lädt euch zum Waldbaden ein. Was ist eure Reaktion? Sie ist nämlich eine von 189 in Berlin und Brandenburg zertifizierten Waldbademeisterinnen. Ausgebildet von der Deutschen Akademie für Wald, Baden und Gesundheit. Ja, sowas hat der Clemens Awey auch empfohlen, ne? Dass man viel in den Wald geht und darf die Öle atmet. Darf man denn jetzt mit dem neuen Gesetz in Berlin auch oberkörperfrei Waldbaden? Ich gehe davon aus. Ja. Titten raus für Rehe und. Im Freibad darf man jetzt sogar was, ne? In Berlin? Ja. Wird in Berlin also ganz Frau darf da, da darf man jetzt das, was niemand wollen wird. Ja. Aber man darf das jetzt. Aber wahrscheinlich haben wir als nächstes dann so Frauenbadetage und dann wird das schon wieder in Ordnung kommen. Erotik ist jetzt auch aus der Verdeckung, ne? Nicht nur aus dem blanken Buben zeigen. Frau Jahn plant jetzt eine Waldmusikakademie. Und dort der Baum. Und sie möchte Menschen die Angst vor dem Wald nehmen und kindliches Staunen. Wenn ich einen gestressten Anwalt dazu bringen kann, auf einem Baumstamm zu trommeln, bin ich glücklich. 65 Euro pro Person. Da ja, genau. Darf man glücklich ist. Solo-Kurse 110. Eines Tages sagt der Baum dann zu ihr, lass das. Also der Wald kostet nichts, geht in ihn. Ja, ich bin gegen organisiertes Waldbaden. Ich bin gegen Zertifizierung und Vereine für Waldbaderei. Ich bin dafür, dass ihr einfach in den Wald geht und dort Knicklicht oder Miete pro Kopf lest. Oder wenn ihr Empfang habt, gebt ihr auf thatsafespace.net oder Mammon Magazin. Ihr müsst fördern, was der Freiheit dient und zerschmettern, was ihr schadet. Umarmt den inneren Wald in euch. Seid euer eigener Wald. Bejaht den Wald in euch. Ja, die Bäume werden euch danken. Und wenn ihr ratlos seid, dann kommt ihr in die Räterepublik. Also macht euch lieber schlau. Genau, ich habe das Große losgezogen. Weltraumaffen, Demokratie, Leben. Ja. Weltraumaffenrat. So, das brauchen wir nicht, Gott sei Dank, ne? Kulturmarxismus. Ja.